Es funkelt. Es ist so flauschig. Mein Herz rast. Ich fühle mich wie ein kleiner Teufel. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Wie ist du nur ein kleiner Teufel? Das musst du denjenigen fragen, der den Songtext geschrieben hat. Das kann ich dir so nicht beantworten. Guten Abend. Hallo ihr da draußen, ich bin der Abel, ich bin auch mal wieder da. Hallo. Internationaler Tag der keltischen Kunst heute. Ui. Und Donald Duck Geburtstag ist auch. Keltisch dann, und das mitten im Sommer. Brüderne im Brünnig. Scheiß Kälte, ne? Silberscheiß Kälte. Ne, dauert ein bisschen. Ich fand es heute toll, endlich mal strahlend blauer Himmel, T-Shirt-Wetter, ohne dass du dir Sorgen machen musst, dass es gleich wieder anfängt zu regnen. Oder? Nur ein bisschen Wind. Aber noch ist Juni und Juni ist viel Regen immer. Habe ich ja schon mal erzählt. Letzte Woche, glaube ich. Wir wissen doch eh, dass das der trockenste, heißeste, irgendwas wird es werden. Juni seit 1000 Jahren, genau. Und wenn ihr heute falsch gewählt habt, wird das alles nur noch schlimmer mit dem Klima. Ja, wahrscheinlich. Ja, werden wir heute noch von Leuten lesen und hören. War nämlich Wahl heute, falls euch das nicht aufgefallen ist. Wir haben eben schon in einer internen Umfrage festgestellt, dass wir alle wählen waren. Ja, wir waren alle wählen. Da war sogar ein AfD-Einsatzwagen, der hat Stimmzettel abgeliefert unter vorgehaltener Waffe bei mir im Wahllokal. Also, die Wahl ist gesichert. Die russische Unterstützung ist das wahrscheinlich. Ja, da war auch ein Z auf dem Auto drauf. Plus ein Gamergate-Symbol. Ja. Ich bin mal gespannt, ob da auch die sonstigen am zweiten Platz liegen, wie bei der Thüringen-Wahl. Ne? Hat der Holger doch gezeigt, der Holger Kreimeier von Massengeschmack, dass sie da so durchgehend darüber berichtet hätten, als wäre das eine Partei, ne, die sonstigen. Das war schon ein bisschen befremdlich. Dass sie da einen zweiten Platz gemacht haben, so, das ist natürlich Quatsch. Oh, Herr Kühner spricht. Ja, der Abend wird überschattet sein von dieser Wahl wahrscheinlich, aber was hast du denn da Schönes mitgebracht? Give you up. Ich denke mal, die Prognosen können wir uns erstmal sparen. Die Prognosen bilden im Endeffekt auf beiden Sendern das ab, was wir jetzt schon seit Wochen hören von den Stimmverhältnissen. Wir warten mal ab, was die Hochrechnungen später sagen, dann können wir mal in die Wahlstudios schalten praktisch. Ich habe hier was mitgebracht von Jusos aus NRW. Und ich fand es ganz lustig, weil das ist so halt recht stellvertretend für das, was ich bei den Spaßparteien von der großen Koalition da, oder wie die heißt, irgendwie Altparteien, Kartellparteien, gibt es viele Ausdrücke für. Was ich da halt sehe, was Schwerpunkte sind. Schon mal schön, wie Instagram das erste Bild abschneidet. Gonna give EU up. Wahrscheinlich Rick Astley da oben im Nirgendwo ein Never da herum, aber so ja. Ausgeschnitten passt es auch ganz gut, finde ich. Ja, gefällt mir. Ich finde es gut, wenn sie die EU aufgeben wollen. Weil, guck mal, überall ist Diversität immer total wichtig. Außer in Europa. Da ist es wichtig, dass sich alle Länder aneinander angleichen. Total. Da geht Diversität gar nicht klar. Aber ansonsten ist Diversität immer ein positiver Wert. Ich habe das nie verstanden. Am wichtigsten ist das eher so für die Blockdenker, die ja so amerikanische Block, russische Block, europäische Block, asiatische Block oder so denken. Die haben da am meisten von, glaube ich. Ja. Nicht unbedingt der Bürger, der Einzelne. Dann eine der bewegenden Fragen in diesem Wahlkampf natürlich ab. Wo kann man in NRW Europa spüren? Fifi. Wir müssen Europa spüren. Es ist eine Idee. Es ist ein. Wo hatte ich die EU angefasst? Ja. Zeig mal die Stelle. Und dann halt Prioritäten setzen. Das können die Jusos aus NRW auch gut. Das eigentlich, über dieses Bild bin ich eigentlich drauf gestoßen, über das dritte 3 Euro. SPD heißt Dönerpreis. 3 Euro, also, wie willst du denn davon leben als Dönermann? Das ist ja Mindestlohnniveau. Nein, Mann, die stellen sich wirklich vor, dass dann eine Behörde, die oberste Bundesdönerbehörde, da kannst du dich dann als Dönermann registrieren und dann sagst du denen, ich habe gestern 47 3-Euro-Döner verkauft und dann geben die dir für jeden noch 3 oder so. Damn. Das ist die Idee, die die haben. Es gibt eine Luxus-Restaurant-Dönerbuden-Umverteilungssteuer wahrscheinlich. Das ist eine gute Idee. Für jedes Schnitzel, das verkauft wird, musst du 3 Euro extra zahlen und damit wird einem Juso der Döner finanziert. Wunderbar. Und das nennt man dann Umverteilung. Wie passt das eigentlich in das Ganze? Weniger Fleisch, mehr vegan. Und warum muss dann unbedingt ein Fleischgericht? Das ist undeutsches Fleisch, das ist okay. Schalt ihn lieber nicht. Salal. Genau. Ja, dann haben wir eine Anzeige für eine Veranstaltung, das Europa-Finale der Jusos mit Katharina. Guck mich nicht so an, ich kriege Angst, Barley. Die schafft es auf fast allen Fotos irgendwie mehr Angst zu machen, so ein bisschen. Das liegt daran, weil sie Frauenministerin war. Das kann sein. RTL haben sie euch berichtet, so nach dem Motto, sie müsste sich jetzt das Plakat mit Scholz teilen. In Wirklichkeit haben sie den Scholz natürlich auf ihr Plakat gedruckt, weil sie keiner kennt oder so, ne? Denke ich mal. Außer uns leider. Ja, er bewirbt sich ja nicht für Europa. Also er muss aus irgendeinem anderen Grund wohl dabei sein, auf ihrem Plakat, ne? Dann die äußerst wichtige Frage: Wie würden Sie einem Außerirdischen die europäische Idee erklären? Nehme ich mal an, ist die ganze Frage. Aber ja, genau. Ja. Mitbestimmung in der Transformation finde ich auch gut. Also wir transformieren, aber ihr dürft sagen, welche Farbe das Formular hat, auf dem ihr eure Kündigung bekommt. So, aber was war die Erklärung für den Außerirdischen? Das habe ich mir nicht angeguckt, weil das ist, ich finde halt schon, wir scrollen hier nur so durch, um zu zeigen halt, ja, worum geht's denn bei deutschen Parteien, bei der Europa. Die SPD hat Außerirdische. Gut. Und wir müssen ja nicht jedes Einzelne angucken, aber ganz unten rechts weht dann halt noch eine Flagge, vielleicht, wenn wir da nochmal kurz drauf gucken. Ne? Das ist dann die Solare Partei Deutschlands, oder wie? Warum ist das jetzt neu, dass das irgendwie blau-gelb da in dem Winkel ist? Habe ich wieder was nicht mitgekriegt? Right to Pride. Nee, das steht Ukraine? Nee, das steht doch für die Intersexuellen. Ja, das sind die Intersexuellen. Okay, ja. Entschuldigung an alle Intersexuellen. Ich wusste das nicht. Ihr seid die Einzigen in dem Club, die ich ernst nehmen kann. Deswegen tut mir das sehr leid. Ja. Wie richtig umgehen mit Rechten? Warum die Übernahme rechter Diskurse nicht funktioniert und was wir stattdessen tun können, sagt uns Tarek, Politologe. Ja, der wird das Gleiche erzählen wie Thilo Jung zum Beispiel, über den haben wir ja letzte Woche gesprochen, über die Journalisten sollen nicht schreiben, was die Leute wissen wollen, sondern sie sollen schreiben, was sie wissen sollen, und dahin geht das ja auch, ne? Oder dieses inzwischen berühmte Imke-Zitat davon, dass man halt bei manchen Seiten kein Pro und Contra sehen darf. Ja, das ist genau die Richtung, die jetzt gerade gefahren wird. Wenn wir die Leute nicht mundtot kriegen, dann müssen wir alle gefährlichen Diskurse aus den öffentlichen Plattformen verbannen. Weil sie gefährlich und falsch sind, einfach. Weil es doch falsch. Seht ihr nicht, dass das falsch ist, über Mannheim im Zusammenhang mit Migration zu reden? Merkt ihr nicht, wie falsch das ist? Darüber sprechen wir gar nicht, weil es falsch ist. Das wird die neue Richtung. Ja, und wenn wir über falsche Sachen sprechen, dann bringt es die EU in Gefahr und dann haben wir wieder Krieg in Europa. Also das wollt ihr ja nicht. Du schuld, ne? Genau. Ja, genau, du. Du und du und du auch. Der Rainer hat eine gute Erklärung für den Außerirdischen, für die EU, nämlich gebt mir all euer goldgepresstes Latinum. Das ist eine passende Umschreibung, wie ich finde. Ja, die Jusos NRW zur Europawahl. Ich hoffe, ihr habt nicht die Jusos in NRW gewählt. So, und irgendjemand in der FDP hielt es für eine gute Idee, 40 Dollar auszugeben, um 15 Sekunden lang das Gesicht von Frau Strack-Zimmermann und irgendeinem anderen Dulli auf dem Times Square an. Das ist der Dulli, der uns ja auch den Tweet kredenzt. Ah, der Phil Hackemann, genau. Dass ich dich Dulli genannt habe. Von einem riesigen, über 1670 Quadratmeter großen LED-Bildschirm direkt am berühmten Times Square blicken Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ich heute auf New York City. Das Ganze unter dem Motto, bei uns kann man nicht nur alte Männer wählen. Wenn ich dich schon jeden Respekt vor der FDP verloren hätte. Das Wahlwerbung in New York oder was? Das ist ja. Ist ja zielführend. Ja gut, ist an sich eine gute Idee. Ist ein prestigereicher Ort. Ja. Kannst ein Foto machen, rumreichen. Hat schon, ja, als Propagandamittel an sich. Ich dachte, wir hätten das mit dem Guido-Mobil hinter uns gebracht und Projekt 18 und dem ganzen, haha, guckt mal, hello, fellow kids, wir sind die FDP. Und jetzt fangen sie wieder damit an. Das ist großartig. Als wenn das irgendwas ändern könnte bei den Inhalten und bei dem Abstimmungsverhalten und bei dem Vorsitzenden. In der Meinung der Wähler über die FDP ein fucking 15-Sekunden-Spot auf dem Times Square. Ich meine, ja, klar, wir diskutieren jetzt drüber, also hat es geklappt und so kann man natürlich sagen, aber ich finde es halt, ja. Genau. Nicht so. Nur alte Männer, was für eine schöne Partei. Man kann das natürlich auch so sehen, dass es nicht nur alte Männer, sondern auch alte Frauen sind. Stimmt. Hier gab es einen Vorfall in Thüringen, dass der Ort nicht groß genug war, dass da irgendwie mehrere Kandidaten antreten wollten oder konnten. Und dann war es wohl so, dass Leute einfach Namen aufschreiben konnten. Und dann sind jetzt zwei weitere Kandidaten wohl noch in die Stichwahl gekommen dadurch. Also sind dann praktisch, wenn sie gewählt werden, Bürgermeister wider Willen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das eben in so einem kleinen Dorf nicht unbedingt so ein Spaß ist. Ne? Man muss da einiges leisten und ja, viel Talas gibt es dann eben auch nicht dafür und so. Ja, das ist ein Kuriosum hier von der. Genau, es gibt keine Bezahlung dafür, nicht mehr, weil das Dorf zu klein ist. Mhm. Und derjenige, der das jetzt gemacht hat, der hat das schon länger gemacht, auch als es da noch richtig Geld für gab. Und die haben wohl 20 Angestellte in dieser dörflichen Verwaltung. Und er ist der Chef von denen, aber ist ehrenamtlich. Also ist schon krass. Und der hat das jetzt nach. Ja, ich glaube, er hätte auch keinen Bock mehr oder so. Ja, er hat 40 Jahre in irgendwelchen Positionen da in dieser Stadtverwaltung zugebracht, als Hauptamtlicher und Ehrenamtlicher. Das und jetzt will er mal in Rente gehen. Und ja, weil das aber halt quasi jede Menge Aufwand mit sich bringt, aber nur mit einer kleinen, hier, wie nennt sich das immer? Ja, Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung, genau, vergütet wird, hat sich da halt niemand gemeldet für diesen Posten. Und auch die Leute, die dann, also es gibt jetzt zwei Kandidaten, die in der Stichwahl sind, von denen die da eingetragen worden sind. Und ja, der Sieger wird dann gefragt werden, ob er die Wahl annimmt. Und dann kann er das entscheiden. Das wäre meine Frage gewesen. Der kann das ja eigentlich ablehnen. Ja, ja, klar. Der kann das natürlich ablehnen. Die pure Macht ohne Geld scheint nicht so richtig zu ziehen. Ne? Die pure Macht. Ja, welche ja, Macht heißt hat Macht? Ein Dorfbürgermeister? Ja, ja, eben. Wir benennen jetzt hier die Straße um, die erinnert mich an Kolonialismus. Es ging sogar darum, dass er Geld einsparen sollte, so, weil er wohl ein bisschen rausgehauen hat. Du kannst ja auch Probleme damit kriegen. Also, wenn du jetzt mit diesen 20 Angestellten da irgendwas machst oder so, du bist ja auch juristisch dafür verantwortlich. Also wenn du da irgendwas nicht beachtest oder so, dann kann das ja sogar sein, dass du dafür dann hinterher eine Strafe kassierst für diese ganze Geschichte. Also das klar. Ist ja nicht nur ein Spaß irgendwie. Aber was ich halt schon schade finde, ist, dass sich halt sonst niemand gemeldet hat zur Wahl. Das finde ich schon schade. Also ja, aber Chris hat schon recht, du hast eine wirtschaftliche Verantwortung, du hast eine Verantwortung praktisch als Arbeitgeber dieser Leute, all diesen Scheiß und dafür kriegst du nichts. Schon was. Ja, normalerweise machst du das aber in der Hoffnung, dass du dann irgendwie in den Landtag fällst oder so und von da aus dann vielleicht im Bundestag oder so. Aber die Zeiten scheinen ja vorbei, beziehungsweise bei dem hat es halt nicht geklappt. Ne? Dann legt das halt mit einem anderen Dorf zusammen zu einer Gemeinde. Dann ja, das würde aber auch nicht gehen. Auch steht nicht hier helfen. In dem Artikel auch drin, dass es irgendwie gescheitert an irgendwelchen unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den Sachen, die da irgendwie in der Region sind. Vielleicht schreibe ich denn eine E-Mail, dass Athena den Job übernimmt. Mal gucken, ob die das kann. Wie Cortana? oder wie die heißt. Oh, bitte nicht. Ach, das habe ich sogar gesehen, den Auftritt, ey. Das ist ein Video, das uns gebracht wird von Außenministerin Parodie Annalena Baerbock. Aber das Video ist original Annalena Baerbock. Und das klingt so. Ich sag's mal ganz einfach, ja. Wir alle waschen in unsere Wäsche. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu, wie die Freiheit und die Sicherheit. Ich habe schon gedacht, sie hätte an dieser Waschmittelkampagne mitgemacht oder so. Aber ja, es kommt gleich noch. Das gehört zu. Wäsche waschen gehört zum Leben wie Freiheit. Was? Gefährliche Straße ist wie frische Pilze. Ja, die sammelt halt die ganze Freiheit ein und dann kommt sie in die Maschine und wird wieder sauber. Du hast die arme Frau nicht mal mehr ausreden lassen und hast bereits gelacht. Das ist Mobbing. Misogynie. Ja, es wird noch richtig lustig, glaube ich. Weil ich Helge Lind ja nicht genauso auslache, ist das Misogynie. Das ist so ein Thema, auch bei uns zu Hause. Also als gute Grüne, ja, kaufen wir Bio-Waschmittel. Das gefällt aber manchmal unseren Kindern nicht so gut, weil es riecht dann nicht so super. Und manches andere Handtuch ist bei anderen Leuten auch weicher als unseres. So, also Alternative finde ich relativ teuer, aber ehrlich gesagt gehe ich auch nicht mehr so oft einkaufen. Das muss dieser Tage mein Mann übernehmen, also muss ich der damit beschäftigen. Nehme ich jetzt das Teurere oder nehme ich jetzt das, was Bio und Strahlkraft irgendwie zusammenbringt und am Ende, wenn man es, je länger man es anguckt und je mehr man die Texte liest, sagt man, irgendwie passt hier gar kein Waschmittel zu uns. Aber niemand würde doch auf die Idee kommen und sagen, also gehe ich jetzt raus aus dem Geschäft und wasche meine Wäsche nicht mehr, weil wir verstanden haben, dann wird es dreckig und dann stinkt es. Und genauso ist es in der Demokratie. Wenn wir nicht wählen gehen, dann stinkt es. Dann sind andere da und dann wird es braun. Und das ist das, was unsere 45 Jahre Grundgesetz, 35 Jahre friedliche Revolution bedeutet, ja, für unsere Demokratie einzustehen. Jeden Tag und am 9. Juni auch im Wahllokal. Herzlichen Dank, dass Ihre Schwiegermutter und Ihren Ex-Freund vielleicht auch noch über meine Waschmitteltheorie ein bisschen informieren. Wählt euch sauber. Dankeschön und schönen Abend und ein. Wählt euch rein. Also die größte Sorge, die sich die Parteien machen sollten, ist die, dass die Wähler, die bisher nicht wählen gehen, dass die aktiviert werden. Weil die werden dann in der Regel eine Wutwahl machen. Die werden dann entweder die Linke oder die AfD wählen. Und diese Idee, dass wenn wir, dass es dann braun wird, naja, eigentlich kann man froh sein, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, wie sie ist. Also, weil wenn wir da dann noch mehr bekommen, dann die Ergebnisse sind dann anders. Also, wir haben dann ein anderes Land und auch ein deutlich rechteres Land. Aber die Wahlbeteiligung ist wohl unerwartet hoch gewesen. Ah, das freut mich doch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier bei mir in Hannover, da haben die von der letzten Generation ihren Plakaten auch dazu aufgerufen, sie aus Protest zu wählen. Das ist doch sinnvoll, oder? Die letzte Generation aus Protest wählen. Weil die machen natürlich alles ganz anders. Machen die was anderes als Protest? Ja gut, aber du weißt doch, wie das funktioniert, Chris. Das haben wir doch in der ganzen Auseinandersetzung gelernt. Wenn dann auf einmal jemand kommt und hat dann noch radikalere Sachen, dann wählen die ja den, weil der ist das Original, weißt du noch? Wenn die CDU die AfD-Sprüche übernimmt, dann wählen die Leute das Original. Und so ist das da auch. Wenn die Grünen noch weiter Klima machen, dann wählen die lieber die Radikalen. Oh Gott. Ich meine, ja, ich glaube eigentlich fast nicht, dass es möglich ist, noch weniger geeignete Leute aufzustellen, als die Grünen heutzutage in der Politik haben, aber mir schwant bei der letzten Generation halt Übles. Oder auch bei der Frau Rakete, die ich ab morgen dann mit 30.000 Euro irgendwie über mein Steuergeld unterstützen muss, damit sie irgendwo halt das macht, was sie bisher auch gemacht hat und vielleicht noch ein oder zwei Schiffe davon unterhält, weiß ich nicht. Genau. Positive Signale. Endlich mal positive Signale, auch wenn sie von der Taz kommt. Das macht mir Angst. Ich habe hier gemischte Gefühle. Das ist der Serviceartikel von der Taz zur Europawahl. Ja. Es wird natürlich erstmal darüber erzählt, wie die Dame, die das geschrieben hat, Frau Johanna Treblin selber mit der Bahn fährt und wie schwierig das ist und hin und her, die Bahn, la la la, da wird immer gestreikt oder es gibt Niederschläge und so weiter und so fort, bla bla bla. Und dann sagt sie, ich habe am Montag auf Social Media schon einen separatistischen Freistaatwitz gemacht, weil einfach jeder ICE halt an bayerischen Bahnhöfen ausgefallen war. Es ist mir durchaus bewusst, das Hochwasser in Süddeutschland hat nicht nur Infrastruktur zerstört, Häuser unbewohnbar gemacht und viele um ihre Existenzgrundlagen gebracht. Menschen sind verletzt worden, gestorben und einige gelten noch als vermisst. Für Wetterereignisse dieser Art kann man wahrlich die Bahn nicht verantwortlich machen. Und sie kann auch nicht verhindern, dass Regenfluten und Überschwemmungen Gleise unter Wasser setzen oder dass Bäume auf die Schienen fallen. Die Bahn ist sogar eines der Unternehmen und vor allem eines der Verkehrsmittel, die am wenigsten Verantwortung dafür tragen. Denn sie ist ein vergleichsweise CO2-armes Verkehrsmittel. Ja, ja, Auto und Flugzeug sind das Gegenteil. Doch im Klimawandel nehmen die Extremwetterereignisse zu. Allein also in Deutschland gab es dieses Jahr bereits 3 Hochwasserlagen. Letztes Jahr habt ihr uns vor einer Dürre gewarnt. Und dann habt ihr uns gesagt, Wetter ist ein Klima. Ja. Und jetzt Überschwemmungen kenne ich schon als kleines Kind. Sorry, also Jahre mit viel Regen, wo in gewissen Gegenden Deutschlands dann halt Häuser unter Wasser standen, gibt es, seit ich denken kann. Oder, Mammon? Was sagst du als alter Mann? Ja, ich denke auch diese Hochwassergeschichten, ich meine, dass sich das dann, wie soll man sagen, bündelt oder so, so zeigt, so gebündelt, das hat da eben damit zu tun, dass dann gerade mehr Wasser da ist. Normalerweise rechnet man ja 100 oder Hochwasser pro Gewässer und nicht pro Land oder so, ja, pro Landstrich, sondern eben pro Wasser für einen Fluss oder, ne? Das ist irgendwie, also das alles aufs Klima zu schieben, ist irgendwie irgendwas Unsinn, meiner Meinung nach. Das ist ganz normal Wetter, das hat es schon immer gegeben. Und wir wissen ja auch, dass halt an den Hochwassern großenteils, es gab ja früher eigentlich sogar noch mehr, weil in der industriellen Revolution bis halt in die 70er halt alles mehr oder weniger begradigt worden ist, was ging und in Beton gezwängt worden ist. Und man hat halt die Flächen bebaut, auf denen der Fluss früher sich ausgebreitet hat, wenn es zu viel Wasser gab. Ja, ja. Also ich kriege da die Pimpernellen, wenn ich diese ganzen Argumente höre, dass man irgendwie die Flüsse dann renaturieren müsste oder so. Ja, wenn du die Flüsse renaturierst, dann machen die mehr Biegungen und dann hast du mehr Auslaufzonen, die du dann schützen musst. Also macht das Ganze eher nicht sicherer, so zum Beispiel. Ne? Und ach, ja, heute schon wird wieder so zugeschlagen da. Also, das ist irgendwie alles irgendwie nur halbrichtig. Dann reden sie von hohen oder gestiegenen Schäden zu anderen Fluten. Ja, die Zeit schreitet voran, die Inflation macht die Dinge teurer und dann sind die Schäden am Ende höher und es sind mehr Menschen in der Welt und so weiter. Dann ist das auch höhere Schäden. Das ist aber eine Versicherungsfrage. Das hat nichts damit zu tun, wie viel da kaputt gegangen ist, was da an Sachen kaputt gegangen ist oder so. Weißt du? Das sind alles diese Argumente, diese Bullshit-Argumente, die ich nicht mehr hören kann. Ne? Und doch tut Deutschland zu wenig dagegen, die Kohlendioxidemissionen einzudämmen. Eine Gruppe von Männern will Bundeskanzler Scholz nur mit einer drastischen Maßnahme dazu bringen, öffentlich einzugestehen, dass das Land sein Klimabudget schon verbraucht hat. Sie sind im Hungerstreik. Einer von ihnen, Wolfgang Metzeler-Kick, isst schon seit mehr als 90 Tagen nichts mehr. Am Montag erlitt er einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Noch am selben Tag entließ er sich selbst und ging zurück ins Camp vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Zunächst wollten die Aktivisten ab Donnerstag in den trockenen Hungerstreik treten, also auch nichts mehr trinken. Doch stattdessen verkündeten sie, teils wieder Säfte, teils wieder feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie wollten den Vorwurf, sie würden Kanzler Scholz erpressen, entkräften. Außerdem hatten sie positive Signale vom Kanzler vernommen, sagten sie gegenüber Medien. In einer Regierungserklärung zur Hochwasserkatastrophe hatte Scholz am Donnerstag gesagt, Der menschengemachte Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, vor der wir stehen. Scholz habe damit guten Willen gezeigt. Aber das reiche noch nicht, sagen die Hungerstreikenden laut RBB. Wie Deutschland mit der Klimakrise künftig umgehen wird und so weiter und so fort, deshalb gehen sie wählen. Und ich meine, dass sie hier zur Gemeindepredigt, wenn jemand die Taz liest, wissen wir auch. Aber ja, also... Ja, solche Ereignisse kommen ja meistens den Regierenden zugute, ne? Ich verstehe auch immer nie, was die mit ihrem Klimawandel haben. Wir haben noch so viele Nuklearraketen. Da kann man doch irgendwie das ausrechnen, wie oft man irgendwo in der Wüstenlandschaft, wo keiner lebt. Oder pragmatische Vorschläge sind die nicht offen, das ist das Problem. Weil es ein paar Bomben hochgehen lässt, damit genügend Kram in die Erdatmosphäre kommt, damit man wieder ein bisschen runterkühlt. So. Also du kannst mir nicht sagen, dass da auf die Idee noch niemand gekommen ist. Also, ja, naja, dass da noch niemand drauf gekommen ist, ist ja Blödsinn, weil es gibt ja Geoengineering-Pläne genug, die genau diese Idee haben, dass du halt Sonnenlicht verringerst, um Temperaturerhöhung zu verhindern. Ja, aber dann bist du Mr. Burns, ne, der die Sonne aussperrt oder was. Mr. Burns war immer der Gute bei den Simpsons, fand ich. Ja, okay. Nächstes Thema. Oh ja, wie der Klimawandel uns krank macht. Das war ein... Ja, mich macht das auch langsam krank. Das war ein bisschen anders. Interessanter Artikel, ich muss mir nur kurz meine Notizen öffnen. Es dauert eine Sekunde. Athena, bitte mach schnell, wir sind live auf Sendung. Wo sind meine... Na also, in einer kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichten Umfrage gaben 71% von 573 Psychotherapeuten an, dass ihre Patienten Sorgen bezüglich der Klimakrise äußerten. 41% dieser Therapeuten hatten mindestens einen Patienten, der die Behandlung aufgrund von Klimaangst und veränderter Gefühlslage und Depressionen begonnen hat. 41% der Therapeuten haben zumindest eine Person, die krank geworden ist von der Propaganda über den Weltuntergang, weil ja stets in den Medien immer das Maximal-Szenario genommen wird, also das Worst-Case-Szenario, und nie die normalen Szenarien, die realistisch sind. Also, ja, super. Das ja, was macht das sein? Wie viel macht das sein? 41%, ein Patient. Ich müsste sie rausholen. Ich habe mal, ein Buch von einem Umweltschützer gelesen, der aus der Umweltbewegung ausgetreten ist, weil er gesagt hat, er kann sich ganzen Lügen nicht mehr anhören. Der hat ein Buch über den Klimawandel geschrieben und in dem Buch hat er nachrecherchiert, dass das halt alles auf den Panikszenarien also aufgebaut ist, was wir in den Medien sehen und so auch nie eintreten wird. Also auch von den Wissenschaftlern, die es eben erstellt haben, die Panikszenarien. Dass die Klimaangst in der Bevölkerung aufgrund des Klimawandels immer mehr zunimmt, bestätigt auch Andreas Meyer-Lindenberg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN. Mit jedem Grad, dass die Durchschnittstemperatur ansteigt, steige auch das Ausmaß der psychischen Störungen an. Und zwar um etwa 0,9%, sagt er. Bei 80 Millionen Bundesbürgern sei das schon eine ganze Menge, so Meyer-Lindenberg. Wenn man sich überlegt, dass wir jetzt schon deutlich mehr als 1 Grad über den langjährigen Mittel der Temperaturen sind. Da musste ich aufhorchen. Also 1 Grad mehr macht 0,9% mehr Geisteskrankheiten. Da würde ich gern ein Parallelexperiment starten, indem du Kindern von klein auf beibringst, dass Geister real sind. Mhm. Und dann gucken wir, wie viele von denen später beim Psychiater landen, weil sie glauben, Geister wären real. Ja, das glaube ich auch. Weil an sich, wenn das, was der da schreibt, stimmen würde, dann habe ich Fragen an den Mittleren Osten und an Afrika, an die Teile, wo es so warm ist, warum nicht alle dort permanent psychisch krank sind. Und man also weiß alle. Ja auch, mediterrane Menschen gelten ja in Europa als der Ausbund an traurig. Nee, das waren die Finnen, ne? Oh fuck. Verdammt, scheiße. Aber das ist doch jetzt, aber das ist doch ein Klinikleiter. Nee, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Sowas erzählt der Herr Andreas Meyer-Lindeberg. Ja. Man erinnert euch dran, dass jedes Jahr wieder Millionen Deutsche in andere Länder fahren, in denen es mehr als 1,5 Grad wärmer ist und zurückkommen und keine Psychose haben. Vielleicht liegt es doch an was anderem, Herr Dr. Dingsbums von der PTT-PGDT. Nee, also bei der Depression ist es relativ einfach. Die Zukunft ist verloren, heute ist schlecht und die Vergangenheit ist schlecht. Und ein fester Glaube daran, dass ein Klimawandel kommt, der alles zerstört, damit hast du einen Ticker weg. Dann hast du vielleicht noch, was weiß ich, vielleicht ein bisschen schlechte Kindheitsgeschichte, dass deine Eltern ein bisschen zu streng sind oder sowas. Oder hast es schwer in der Schule wegen Mobbing, hast noch eins. Dann kriegst du noch eine schlechte Note und boom, hast du drei Marker schon erfüllt, die ein Hallmark von einer Depression sind. So einfach ist das. An Weltuntergang regelmäßig glauben, einfach nicht gesund. Also, ich hätte noch zwei weitere Punkte, was war's? Um seine Angst richtig einordnen zu lernen und mit ihr umzugehen, rät die Ärztin dazu, einen Realitätscheck zu machen. Das heißt, zu prüfen, was von der Angst ist real und tatsächlich begründbar und was ist übersteigert. Unser Gehirn sei schließlich änderbar und so könnten wir das im positiven Sinne beeinflussen, Dinge besser bewältigen zu können, die auf uns zukommen, erklärte die Medizinerin. Da hat jemand Dune gelesen, offensichtlich. Ja. Okay, hat es nicht gesagt, zwei Dinge? Oder waren das schon die zwei Dinge? Speziell Hitze macht uns nicht nur anfälliger für psychische Störungen, sie macht uns auch aggressiver. Es werden im Straßenverkehr mehr gehupt, wenn es heiß wird, Hunde beißen mehr, aggressive Kommentare auf Social-Media-Plattformen nehmen bei Hitze zu. All das zeigen Studien, sagte Meyer-Lindeberg, besonders ohnehin schon psychisch kranke Menschen sind bei Hitze auch physisch gefährdet. Bei ihnen verdreifache sich laut Meyer-Lindeberg die Sterblichkeit bei Hitzewellen. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich rufe mal in die Stille hinein, dass es eine erste Hochrechnung gibt von der Tagesschau. Hochrechnung 18.27 Uhr, CDU 23,5%, CSU 6,1%, also zusammen 29,6%, Grüne 12%, SPD 14%, AfD 16,4%, Linke 2,8%, FDP 5,0%. Und BFB 5,7%. Die Partei 1,8%. Volt 2,8%. Ja, Freie Wähler 2,6%. Die Wagenknecht hat gut abgeschnitten, ne? Für ihre Verhältnisse, würde ich sagen. Ja. Schlangenölverkäufer schneiden oft gut ab, weil die Leute nicht verstehen, was dahinter steckt. Also das sagt die ARD und das ZDF sagt, das hat die beiden Unionsparteien zusammen bei 30%, Grüne 12,4%, SPD 14,0%, AfD 16,4%, also 0,3% weniger als bei der ARD, Linke 2,9%, FDP 4,9%, Glück gehabt, dass es keine 5%-Hürde gibt, BSW 5,9%, aus dem Stand fast 6%, Volt 3%, andere 10%. Das wäre für die Grünen in beiden Fällen ein Verlust von ca. 8% Stimmen. Die SPD verliert 2 laut ZDF. Die CDU, CSU gewinnt 1,1% hinzu und die AfD laut der ZDF-Hochrechnung 5,1% plus. Ja, so viel zur aktuellen Entwicklung. Ja. Im Video zeigt man, es wird dann halt gezeigt, wie die Grünen das ausnutzen, das Thema für sich, für ihre Belange, für ihre Klimaangst, mit der sie dann versuchen, Wähler zu fangen auch, ne? Das ist ja wohl der Punkt. Ja, hier sieht man, dass das eben auch eine wichtige Rolle spielt, sagen wir mal. Ja, ist derselbe Punkt, ne? Es ist nicht Klima, es ist Wetter oder es ist zum größten Teil Wetter und ob das Klima ist, das zeigt sich erst in vielen Jahren oder so, eben im langfristigen Durchschnitt. Ja. Ohne dass ich jetzt diese aktuellen Bilder zu nehmen und das halt runterzulegen, finde ich irgendwie eine Sauerei. Ne? Finde ich ganz passend den Kommentar, der jemand anders geschrieben hat, dass es eben. Ja, das ist Ausnutzen, ne? Einfach unverschämterweise. Unberechtigterweise eben auch. Ja. Ohne dass ich böse Antworten hören will. Ganz ernsthaft gefragt, was macht eine Ricarda Lang? Ne? Die ist Parteivorsitzende, die hat keine Funktion. In irgendeiner Form, die damit zu tun hat. Ich verstehe nicht so ganz, was die da macht, außer sich halt filmen zu lassen. Genau, lieber da, um sich mal vor den Kameras zu lassen. Zu stellen und die Ärmel hochzukrempeln, genau. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich erinnere mich an mir kommt das auch nicht gut an. Gummistiefel halt, ne? Also dieses, aber halt, das ist halt auf einem ganz anderen Niveau, oder? Das Bild von Helge mit dem Sandsack fällt mir ein. Oh Gott, sich an alles dranhängen. Oh, gefälschte Klimaprojekte. Qu'est-ce que c'est? War das nicht vom Ebel? Ich glaube, das war vom Ebel. Ebel. Your text. Ich hatte sowas Ähnliches, glaube ich, auch. Das der Ebel ist gerade nicht da. Ja. Macht aber den nächsten Artikel erstmal. Kann ja gleich noch was zu sagen. Ja, hier gibt es nochmal einen Bericht über diesen kleinen Jungen aus Albanien, glaube ich, war er. Und zwar berühmt hat er erlangt, dadurch, dass er eben im Fernsehen einen Wetterbericht verlesen hat aus dem Jahre 2050. Entsprechend mit den ganzen Paniknoten versehen und so weiter. Und dann dachte ich schon, das ist ja eine komische Nummer. Bis dann irgendwann stand in dem Artikel, dass das in allen möglichen Ländern so gemacht wurde, dass irgendwo überall diese 10, 12, 14-jährigen Jungs rausgesucht haben oder Mädchen und haben die vor die Kamera gestellt, da die Horrorszenarien runterlabern lassen, ja. Ja, so oft selbstverständlich, als wäre das alles so selbstverständlich und offensichtlich oder so. So ähnlich haben sie es heute in der Heute-Show auch nochmal gemacht, aber bei uns hat sich wohl als einem der wenigen Länder keinen Sender gefunden, der das auch machen wollte. Ansonsten hätten wir jetzt auch so ein Klima-Wetterberichtsvorlesekind, das demnächst dann durch die Gegend tourt und überall allen Leuten erzählt, was richtig und falsch ist. Und das ist dasselbe. Ne? Man nutzt da, im Prinzip nutzt man da die Kinder aus und für seine Zwecke. Ne? Alles irgendwie auf Machtgedanken irgendwie hinauslaufen und auf Machterhaltung und so. Ich finde das ätzend einfach nur. Das ist eine Sauerei. Aber es funktioniert ganz gut und dass das irgendwie vielleicht auch kritikwürdig ist, das sehen scheinbar nicht viele Leute. Also der Artikel deutet da nichts drauf an in der Beziehung. Ne? Ja, der Max hat das ausgesprochen, was ich im Chat ausgesprochen, was ich gedacht habe. So Greta en masse, sagt er. Ich habe auch so das Gefühl, du möchtest ja auch dann so kleine Gretas schaffen, die du national oder lokal dann nutzen kannst. Du machst das überall und ein paar funktionieren nicht. Ist ja nicht so wichtig, ob es auch einige funktionieren. Propagandamäßig ist es perfekt. Das ist ein Thema, in dem es um die Zukunft geht. Und was ist da besser als die moralische Erpressung, dass du ein Kind siehst und sagst, du spielst mit meiner Zukunft. Also so propagandamäßig machen sie es auf einem guten Niveau. Also ja, ich denke nur, dass viele von den normalen Wissenschaftlern da aber auch die Stirn in den Falten werfen oder so. Mal so mindestens. Naja. Ebel, das ist dein Artikel. Den hatten wir ja schon, da warst du nicht da. Ja, tut mir leid, ich war eine rauchen. Meine Vape ist kaputt gegangen. Und dann bin ich rausgeschlichen. Ja. Durch fehlerhafte Zertifizierungen und schlampige Kontrollen deutscher Behörden ist nicht nur ein horrender finanzieller Schaden entstanden, sondern auch ein massiver Vertrauensverlust in Klimaschutzprojekte im Ausland, sagte Weisgerber der Welt am Sonntag. Hühnerstelle anstatt effizienter Gaskessel. Das ist nur eines von vielen Beispielen für Klimaschutzprojekte in China. Es ist in Wirklichkeit, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, die aber auf der Treibhausgasminimierungsquote angerechnet werden. Es handelt sich bei dem Betrugsfall nicht um Peanuts, sondern um einen Milliardenschaden, sagte der Unionspolitiker. Sollte sich herausstellen, dass der Präsident Messner und Ministerin Lemke nicht in vollem Umfang aufklären können, müssen sie sich die Frage gefallen lassen, ob sie die Richtigen für diese Aufgabe sind. Das Hauptstadtbüro Bioenergie und eine Interessensvertretung der Branche schätzt den Schaden für den deutschen Klimaschutzsektor im Verkehrsbereich auf 4,5 Milliarden Euro. Das habt ihr gut gemacht. Ist ja keine große Summe. Wer auch immer die Steuern dafür bezahlt. Ja. Und ja, finde ich auch krass. Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, dass sie das so als Betrugsmasche oder so bezeichnet haben. Ja, mal kurz gucken, ob ich das schnell finde. Dann zitiere ich das auch. Genau, Verdacht wegen nicht existenter CO2-Projekte. Tja. Betrugsgeflecht hat er das genannt, genau. Ja. Warum muss ich überhaupt ein Land mit so einer Wirtschaftskraft Geld geben, damit sowas macht? Ja, weiß ich auch nicht. Als klitzekleines Land irgendwo in Europa, warum muss ich dem riesigsten Land der Welt irgendwie... Ja, verstehe ich nicht. In völliger Verkennung der Sachlage oder der Realität. Und dann kontrolliere ich noch nicht mal, dann kontrolliere ich noch nicht mal richtig, ob das da auch gemacht wird, sondern glaub denen einfach. Ja, aber... Ja, das allererste Mal, dass jemand Geld abgreift für ein Projekt und das dann gar nicht macht und sich mit dem Geld verpisst. Das wäre das erste Mal, dass sowas auf der Welt passiert. Deswegen müssen wir das nicht machen. Aber das ist ja der... Oh, wie soll ich sagen? Dieser Milliardenschaden hier ist ja eigentlich noch nicht mal mehr wirklich News, weil ja in der Regel immer solche Projekte meist eher im Sande verlaufen und eher Schaden und kaputtes Steuergeld entsteht und selten auch danach geguckt wird, wie man evaluiert, ob Entwicklungshilfe überhaupt hilft. Man macht dann zwar irgendwelche Projekte, aber es ist dann dubios, inwieweit das dann tatsächlich zu irgendwas führt. Also, aber wir haben dann ein paar NGO-Leute, die können dann sagen, ich war 2 Jahre vor Ort. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe was für andere gemacht. Ja, Polizei ermittelt nach Fridays for Future Demo wegen Volksverhetzung bei einer Demonstration von Klimaschützern, sogenannten. Finde ich auch lustig, dass die jetzt hier dann doch die männliche Form behalten dürfen. In Hannover sollen Teilnehmende, die Teilnehmenden sind wieder nicht, antisemitische Parolen skandiert und Beamte angegriffen haben, die Polizei ermittelt. Aber weiter ist nichts passiert, oder wie? Ja, und das sind dann Straftaten von rechts, würde ich behaupten. Kurz vor haben der, Sie den verbotenen Song gesungen? Oder? Kurz vor der EU-Wahl wollte das Bündnis Fridays for Future in 100 Orten Deutschlands für den Klimaschutz mobilisieren. Tausende gingen im ganzen Land auf die Straßen. Tausende oder Hunderte, man weiß es nicht. Eine entsprechende Demo in Hannover am vergangenen Freitag hatten nun polizeiliche Ermittlungen zur Folge. Wie die Polizei mitteilte, sollten bei der Veranstaltung in Hannover antisemitische Parolen geäußert worden sein. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Demnach hätten Einsatzkräfte einen Redner bei der Veranstaltung unterbrechen und kontrollieren wollen. Ein Redner. Also nicht mehr irgendwen, sondern jemand, der dann eine Rede halten sollte. Daraufhin seien sie von bis zu 150 Teilnehmenden bedrängt und teilweise angegriffen worden, die Polizei. Von 150 Teilnehmenden. Ich finde es schon klasse, weil, weißt du, du hast ja auf jeder Demo, jeder kann ja kommen. Aber wenn es halt der Redner ist, dann kannst du ja nicht sagen, da hast du es schwerer, dich rauszureden. Da bin ich mal gespannt, was. Der Redner kann aber reden. Das wäre ja kein Redner. Ach ja. War das nicht ein Redender? 150 Teilnehmenden. Was sind das denn nicht? 150 Bedrängende und teilweise Angreifende? Auf jeden Fall sind sie das. Sich daneben benehmen, sind das auch. An der Veranstaltung hatten nach Polizeiangaben 1200 Personen teilgenommen. Ah, doch, so viele, ja. Mehrere von ihnen sollen antisemitische Parolen skandiert haben. Bei der Demonstration durch die Innenstadt fiel der Polizei demnach eine Gruppe von etwa 25 Teilnehmenden. Das sind sie wieder... auf die entsprechende Aussagen tätigte. Die Polizei machte Lautsprecherdurchsagen in Richtung der Gruppierung. Also alle zusammen standen die dann wohl auch. Und einer von denen war Redner eingeladen. Mit den Palästinensertüchern. Bitte stellen Sie die Volksverhetzung umgehend ein. Nein, ne? Sie kennen das so bei uns von den Demos, dass die nur filmen und denen hinterher ihre Zitate schön mit dem Strafbefehl nach Hause schicken. Ja. Das ist dann alles. Auf so Demos gehst du, Mammon? Nee. Aha. Aber ich glaube, ich habe mal einen Polizisten danach gefragt oder so, warum sie da nicht eingreifen. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich habe das mal recherchiert oder so. Ja. Und die greifen eben nicht ein, weil sie so ein Theater nicht haben wollen wie hier. Aber die Strafen gibt es dann trotzdem. Dass sie bedroht werden von 150 Leuten. Ne? Ja, genau. Vor allem der letzte Satz ist halt so. Auf jeden Fall eskaliert man es damit, ist doch klar. Und wir wissen immer noch nicht, was er gesagt hat. Das macht mich traurig. Der Tatverdächtige flüchtete währenddessen. Auf der anderen Seite von der Bühne runter ist er wie bei Bud Spencer oder so. Ja, im also vor einzelne Tatverdächtige kontrolliert werden konnten, flüchteten sie. Später erkannten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen wieder. Also der floh dann wieder zurück und floh dann nochmal. Oh ja, als dieser während der Abschlusskundgebung die Bühne betrat, in seiner Rede kamen ebenfalls antisemitische Inhalte vor. Die Polizei versuchte, ihn zu unterbrechen. Als Polizistinnen und Polizisten, auf gar keinen Fall nur Polizisten schreiben, das ist Hass, den Mann von der Bühne holten und einer Personenkontrolle unterziehen wollten. Was ist eine Person überhaupt? Solidarisierten sich circa bis zu 150 Teilnehmende mit ihm und bedrängten die Einsatzkräfte, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf sei es zu Rangeleien und mindestens einem tätigen Angriff gegen die Polizei gekommen, genau, und der Tatverdächtige flüchtete währenddessen, mit anderen Worten, Strafvereitelung ist es auch noch da, im großen Stil. Gefangenenbefreiung, das ist aber was Lustiges. Da ist ja echt was los gewesen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel, ja, und so weiter und so fort. Greta Thunberg, okay, ist nichts mehr mit Hannover, ja. Ich habe gerade gelesen, nach dem Angriff von Greta auf Israel und habe gedacht, Gehirn, was machst du gerade mit mir? Alter, die Thunberg dreht ja echt ganz schön ab jetzt. Ja. Ja, und an den Universitäten gab es ja so viel Rangelei und diese eine Universität in Berlin hat also behauptet, dass man ihnen gesagt hätte, ihnen die Order gegeben hat quasi, sie sollten dann da eine Räumung vornehmen. Und auf der Homepage ist hier aber zu lesen, die Beendigung der Besetzung war gestern auch Thema in einem Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister, der für die Polizei zuständigen Innensenatoren und der Präsidentin der Humboldt-Universität. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass die Universitätsleitung die Besetzung beendet und die Demonstranten aufgefordert werden, das besetzte Institut zu verlassen. Der Prozess ist geordnet verlaufen. Und der Verfassungsblock hat hier einen ganzen Artikel drüber geschrieben, dass eine Weisung seitens des Senats wäre ebenso wie die Androhung einer Weisung rechtswidrig gewesen. Rechtswidrig war zudem der Versuch des regierenden Bürgermeisters mittels sozialer Medien während des laufenden Entscheidungsprozesses Druck auf die Präsidentin aufzubauen. Weil das ist natürlich ganz wichtig für den Verfassungsblock, dass das da ja kein Anti-Israel-Demonstrant ist illegal oder irgendwie so. Ist lustig, weil wir jetzt eigentlich unsere bisherige Sendung nur aus Sachen bestand, wo Leute auf Social Media versucht haben, auf Wählerdruck auszuüben. Aber naja. Do as I say, not do as I do. Ja, und die haben halt von der Universität das so hingedreht, als wäre denen das gegen deren Willen passiert. Und das hat halt diese Reaktion zur Folge, aber hier, das ist wahrscheinlich dann eine Veröffentlichung vom Berliner Senat. Und wie man da halt sehen kann, war das eine Diskussion zwischen diesen Akteuren und man hat sich darauf geeinigt, dass diese Räumung dann stattfinden sollte. Ja, manchmal gibt es so Artikel, da denkt man sich, fuck, was soll ich eigentlich noch machen? Schreie ich jetzt einfach mal laut? Was denken die Nachbarn dann? Oder haue ich meinen Kopf gegen die Wand oder meine Faust? Oder das ist einer von den Übergriffen und Gewalttaten, gab es auch vorher schon. Und der Haaransatz, ich weiß nicht, ob die Zuschauer den sehen können, weil mein Stream zurück ist. Ja, so leicht. Der Haaransatz ist der von Frau Rakete, über den wir eben schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit den Europawahlen. Genau. Also, es geht hier natürlich auch um Mannheim. Frau Rakete sieht in der Tat von Mannheim keinen Grund, über eine Abschiebung von schweren Straftätern nach Afghanistan zu debattieren. Stattdessen setzt Rakete im Interview mit dem Weltnachrichtensender der islamistischen Attacke Gewalt durch Rechtsextreme gegenüber und führt den Mord auf soziale Faktoren zurück. Diese Frau sitzt ab morgen mit großer Wahrscheinlichkeit im Europaparlament. Ja, also wenn sie mal einen Faktor nennen könnte, ne? Wahrscheinlich können sie das auch nicht. Also die Motivation für solche Taten oder so, die ist ja... Ist ja schon unterschiedlich und das kann man auch sicher nicht so leicht zu durchschauen, dass man sagen kann, der kommt jetzt von da und da, deswegen macht er solche Sachen oder so. Aber dieser Islamhasser, den er angegriffen hat, der ist ja Grund genug gewesen in dem Fall. Ne? Natürlich müssen wir viel dafür tun, dass sich die Leute in Deutschland hier sicher fühlen. Wow. Oh, das war ein guter Satz. Ja, den würde ich ja fast unterschreiben. Wenn sie ihn nicht ganz anders meinen würde. Sind denn die Leute, ja genau, die Leute. Antwortete Rakete auf die Frage zur Debatte um Abschiebungen. In Sachsen etwa gäbe es viel rechtsmotivierte und rassistische Gewalttaten. Wir müssen uns auch mal bewusst machen, dass auch sehr viele migrantische Menschen mit Migrationshintergrund sich auf unseren Straßen nicht sicher fühlen. Blöde Deutsche, ne? Können die nicht Streife laufen oder so? Migrantenhilfsstreife? Jeder sollte sich auf unseren Straßen sicher fühlen. Und momentan ist es halt nicht so, dass das Problem das in Sachsen ist, sondern wir haben eher ein Problem in Westdeutschland, Corona. Aber ja. Ja, das ist so ein Gefühlargument, ne? Jeder soll sich sicher fühlen. Ja, kann man wahrscheinlich nicht ähnlich garantieren. Manche fühlen sich eben immer unsicher. Egal, ob das... Ob das berechtigt ist oder nicht, ne? Sicherlich ist es so, dass es Übergriffe und Gewalttaten gibt, sagt sie. Die gab es aber auch vorher schon, sagt Rakete und führt aus. Jetzt ist es so, dass wir eine Situation haben, in der die Menschen von vielen Krisen betroffen sind. Vor allem, dass sie keine soziale Sicherung haben, dass sie Abstiegsängste haben. Es bringt nichts dafür, Leute zu beschuldigen, die gerade erst zugereist sind. Also habt ihr verstanden? Deutsche die, einfach wie immer, wie damals. 9 Jahre illegale, oder was man, also gut, sie redet nicht so konkret von Mannheim, ne? Okay. Mhm. Und drüber steht der Carola-Rakete zu Mannheim. Na gut. Ja, mit welcher Einstellung kommen die her? Mit welcher Einstellung kommen die her? Das ist doch die Frage, oder? Ich meine, du bringst die ja selber hierher, du bist ja selber beteiligt an den ganzen Irren. Ich finde auch, dass die Frage schon ist, was sie denn dazu bringt. Der hat doch jetzt irgendwie 10 Jahre hier gelebt, 9 Jahre illegal oder so, oder mehr oder weniger irgendwie geduldet. Und irgendwie ein Jahr dann wahrscheinlich als Bewerber, Asylbewerber. Was treibt ihn denn im 10. Jahr dazu? Irgendwas muss doch gewesen sein, sozusagen. Muss irgendwie Radikalisierung. Versuchen. Der hat sich ja gerade einen Bart stehen lassen und hat angefangen, wohl ISIS-Zeug zu posten und so. Mhm. Hätte man merken können. Zum Beispiel. An diesem Punkt unterbrach Weltmoderator Thomas Klug Rakete. Entschuldigung, wir sprechen über einen Mord. Rakete wehrte sich gegen den Vorwurf, den Mord wegzureden. Das mache ich nicht. Ich denke, dass es katastrophal ist für die Angehörigen, dass es natürlich schwierig ist. Ja, es ist Apologeterei, ne, was sie vorher gemacht hat. Das jetzt natürlich nicht, aber... Klar benannte sie den islamistischen Anschlag, den Terrorismus und die Radikalisierung allerdings nicht. Ach, nein doch, oh. Surprised Pikachu. Alle, als wäre Kriminalität ein Problem, was nur von bestimmten Personengruppen ausgeht, sagt Rakete. Das behauptet niemand, das ist ein fucking Strohmann. Natürlich gab es Übergriffe und Gewalt auch schon vorher. Aber ich habe gestern mal geguckt, 1990 waren wir bei irgendwie 258 Gruppenvergewaltigungen und das ist schon scheiße genug. Aber heute sind wir halt bei 750. Und wer will das wegreden? Und ich glaube nicht, dass Sören und Peter auf einmal den Gruppenvergewaltiger entdeckt haben und sich denken, ja, cool, das machen wir jetzt mal öfter. Ganz ehrlich, Carola. Was wäre Kriminalität einfach? Was? Das ist genauso dumm, wie zu sagen, das gab es auch früher schon. Warum brauchen wir denn dann mehr davon? Das gab es früher schon. Früher gab es schon irgendwie radioaktive Strahlung. Dann können wir ruhig noch mehr radioaktive Strahlung haben, oder was? Geht so die Rechnung bei der Linkspartei? 2,8%. Hochverdient. Noch weniger wäre besser gewesen. Und dann dürfen hat man die Carola noch sehen? Ich würde gern noch mal in ihre toten Augen blicken. Oh ja. Das ist doch hier Orlando Bloom, oder? Der Bruder, oder ist das von ihr? Stellvertretend. Und dann wird sie noch gefragt, was sie davon hält, schwerst Straffällige nach Afghanistan abzuschieben. Dann sagt sie, dann sage ich Ihnen dazu meine Meinung, auch wenn sie das eigentlich nicht wollte. Wenn jemand straffällig wird, egal woher die Person gekommen ist, dann soll sie in Deutschland strafrechtlich verfolgt und bestraft werden. Das ist natürlich vollkommen klar und gilt natürlich für alle Menschen, die hier leben. Ne? So einfach ist das. Du kannst hier als Gast herkommen, dich daneben benehmen, aber du musst nur das Pussy-Strafrecht hier erwarten. Du musst nicht erwarten, hier hochkant rauszufliegen. So kann es nicht funktionieren. Es gibt halt Länder, bei denen der Lebensstandard so hoch ist, dass sich die Reise hierher zu kommen lohnt und hier einfach nur kriminell zu werden und dann im Gefängnis zu leben und es dann immer noch eine Verbesserung zum Leben ist, was man davor hatte. So Länder gibt es, so Pull-Faktoren. Einfach nur so wortwörtlich als Gewalttourist dann als Gefängnis genießen, weil halt, ja, Nahrungssicherheit ist nicht überall in allen Regionen der Welt geboten. Also. Wir müssen uns für unsere Demokratie einsetzen, denn die ist keine Gegebenheit. Wenn wir das nicht tun, ist die möglicherweise bald nicht mehr für uns da. Deshalb ist es wichtig, demokratisch wählen zu gehen. Wie soll man denn anders wählen gehen in der Demokratie als demokratisch? Carola, Blitzbirne. Das ist wirklich dieses Entlangschlängeln an Euphemismen. Dann sag doch fuck AfD, wenn du das willst. Aber so, da muss man demokratisch wählen. Ist halt, das Wort gehört nicht euch. Es ist halt schon lustig, dass sie eigentlich versuchen, propagandamäßig eine Ablehnung von Migration als undemokratisch zu framen. Also Gramsci-Style, oder? Ja, also und wie hieß der andere? Adorno? Nein, ich such's raus. Aber wir hatten viele. Die Framing-Tante, die hat abgeschrieben. Das Berkeley Framing Institut. Ja, genau. Genau an die musste ich denken. Die nennt sich einfach Institut, das ist auch frech. Berkeley Institut. Ja. Ja, apropos frech und komisch, das hier ist ein Artikel, der diese Woche rumgegangen ist. Mit dem Tod des Beamten wird Politik gemacht. Dass Polizisten im Dienst ums Leben kommen, ist bedauerlich. Jeder tote Polizist ist einer zu viel. Aber es passiert zum Glück selten. Bauarbeiter leben gefährlicher. Ja, ja, gleiche Kategorie wie der unsere von Argument, ne? Carola halt. Ne? Mhm. Also ja, dann wenn woanders auch Leute sterben, nun, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Ja, und der ganze Kontext wird hier außer Acht gelassen. Es wird einfach nur gesagt, es weiß doch niemand, ob das Terrorismus war. Weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon Leute, die irgendwo rumgemessert haben und die waren ja alle psychisch krank und so. Ja, war das kein Arbeitsunfall? Kann ich noch mal sehen, wen der Typ angegriffen hat? Warte mal, es ist mir schon entfallen. Anderes so. Ja, steht ja auch in diesem Artikel nicht drin. Also wird es wohl nicht relevant gewesen sein, weil Journalisten, die achten ja immer auf Relevanz, ne? Habe ich von Thilo Jung gelernt. Ja, aber in aller Fairheit, es gibt im Diagnosekatalog der Geisteskrankheiten eine Diagnose, die tritt häufig im muslimischen, philippinischen Bereich auf und die belautet, dass jemand aus nicht erfindbaren Gründen einfach so jemanden tötet. Und das ist eine anerkannte psychiatrische Diagnose. Und wahrscheinlich sehen wir die hier dann uns dann wieder verkauft. Also okay. Ja, ja, so hat aber kulturelle Hintergründe, diese Diagnose. Also, jedenfalls schreibt sie hier dabei ist viel zu wenig bekannt. Also, liebe Autorin dieses Artikels, ist es bekannt, dass da diese Veranstaltung war von Pax Europa und dass es da um Islam ging in einer bestimmten Form und dass dieser Mann da die Leute angegriffen hat. Wegen dieser Veranstaltung, das ist bekannt. Und wir wissen inzwischen auch, dass er ISIS-Kram geteilt hat auf sozialen Medien und so weiter und so fort. Also da die Augen vor zu verschließen, da muss man schon echt. Ja, wobei ich jetzt aber nicht weiß, ob das vor oder nach dem Artikel dann bekannt wurde. Weil der Artikel ist, glaube ich, Montag oder Dienstag oder irgendwann. Aber ja. War haben wir das mit dem Zwischenruf im Berliner Abgeordnetenhaus da eigentlich dabei? Nee, das haben wir nicht dabei, nee. Können wir vielleicht kurz nochmal erzählen, dass da hat jemand gesprochen zu dem Thema Mannheim und hat gesagt, nach dem schrecklichen Tod von Mannheim und jemand von der SPD war das auch, ne? Also. Und von den Grünen hat dann die Frau Botzkurt, glaube ich, heißt die, dazwischen geplärrt. Was? Ist Mannheim tot? Weil das fand sie wohl lustig, weil der schreckliche Tod von Mannheim, haha. Und es hat auch die ganze grüne Fraktion so, oder Teile der grünen Fraktion auf jeden Fall mitgekichert. Dafür ist die auch inzwischen sehr, sehr, sehr tief, hat sie sich verneigt. Und ich möchte doch meinen Job behalten und es war doch nicht so gemeint. Und überhaupt, das war... Ja, ich respektiere unsere Polizei und so, vollkommen leere Worte. Früher wären so Leute sofort zurückgetreten, Punkt, Ende. Und hier wird noch, ach, aber das Geld ist doch schon ganz cool und ich mach's nicht nochmal. Ja, genau, die hier hat ja auch schon, die Dame, die das geschrieben hat, hat ja auch schon eine Rechtfertigung abgegeben. Okay. Dass sie das alles so nicht gemeint hat und so. Okay, habe ich nicht mitbekommen, wäre natürlich auch relevant gewesen, eventuell. Aber gut, so kann ich. Wie heißt die Dame nochmal? Frau Herrenkind. Ja. 3.6., das war dann Montag, ne? 14 Uhr. Ja, auf jeden Fall war der Täter womöglich psychisch krank, wie der 32-jährige Somalier, der in Würzburg 3 Frauen erstochen und 9 Menschen verletzt hat. Ha, das Landgericht Würzburg schickte den Mann im Sommer 2022 für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Oder der 31-jährige Iraker, der im Mai 2022 mit einem Messer auf Reisen im Regionalzug nach Herzogenrath einstach, erlitt unter einer Psychose. Auch Ibrahim A., der im Januar 2023 2 Teenager im Regionalzug nach Kiel, ja, das war da aber nicht irgendwo, irgendwie, irgendwas, sondern das war eine bestimmte Veranstaltung, der war von Kiel nach Hamburg erstach, handelte nicht aus islamistischen Motiven, haben irgendwelche Richter gesagt, also muss es ja wohl so sein. Nach Überzeugung des Gerichts war es die pure Mordlust, die ihn trieb. Ja, ist auch so, wie misst man das, pure Mordlust? Oder ist da auch, wie viel Prozent muslimische Indoktrinierung ist da drin? Sie oh, sagt, da steht Stürzenberger. Ja, Stürzenberger sollte der 25 Afghanen geplant haben, den Islamkritiker Stürzenberger und womöglich auch andere Menschen zu töten, ist das unter Umständen die Tat eines Einzeltäters und noch lange kein Terroranschlag. Alter. Nein, eigentlich wäre es eine Lone Wolf Attack, müsste der da. Ja, stehen. Aber das ist auch Terror. Ja, genau. Also man würde ja auch den Yuna-Bomber nicht einfach wegräumen und sagen, das ist kein Terrorist gewesen. Das war halt ein Einzeltäter, das macht doch keinen Unterschied. Dass die klare Intention war, Leuten Angst einzujagen und die davon abzuhalten, weiter ihre Sicht der Dinge zu verbreiten. Und das ist Terror. Angst, Terror, Latein. Mann, Leute, ey. Und das relativiert sie, so viel kann ich schon sagen, in ihrer Richtigstellung um kein Stück. Ja, ich schicke es gerade noch ins Archive. Ja, also, und stimmt, der Abakan sagt auch im Chat gerade was mir vorhin auch schon durch den Kopf ging, nämlich Hanau, ne? Wir erinnern uns an Hanau. Dieser Mann wird weiterhin als fanatischer Nationalsozialist praktisch geframed, der aus reiner rechter Überzeugung die Menschen dort erschossen hat. Wobei und wir natürlich halt auch mit Mitverantwortung sämtlicher Leute, die wir nicht mögen in der Politik, ne? Die haben genau, das ja alles die haben mitgeschossen. Obwohl wir genau wissen, dass dieser Mensch halt massive psychische Probleme hatte, dass er gedacht hat, Leute würden ihm Stimmen eingeben, also Stimmen würden ihm Dinge eingeben und dass ja, er auch dachte, dass halt der CIA sein Gehirn überwacht und ihm die Aufstellung für die Nationalmannschaft aus dem Gehirn gestohlen hat. Der Mann wird weiterhin wie eine Monstranz vor sich hergetragen, wenn es darum geht, hier guck mal Täter, Rechte, AfD, guck mal. Aber hier in dem Artikel wird alles relativiert. Ist nur die kalte Mordlust gewesen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Mensch aus einem anderen Kulturraum kommt. Nein. Mm-mm. Und wenn doch, dann stimmt's nicht. Dann gibt es hier kein Pro und Contra. Dann ist dieser Debatte fern zu bleiben. Ich finde es einfach zu frecher, dass man hier wieder darauf hinweist, dass müssen Ermittlungsergebnisse abgewartet werden. Die Sache liegt so klar auf der Hand einmal und zum anderen auch, macht man in anderen Fällen, macht man ja Verdachtsberichterstattung bis zu Fantasieleistung im Prinzip. Ja, vor allem dieses Moment. Hier traut man sich nicht, das ist doch eine Lachnummer. Dieses Moment muss die Ermittlungen erst abwarten, ist ja Peter, eigentlich. Sollte mit mir darüber diskutieren, habe ich auch also irgendwie. Das bei, gar nicht so. Bei Journalisten ist ja das. Die Idealvorstellung, weil jetzt kannst du schreiben, was du willst und es kann nachher eh wieder revidiert werden. Also so sehe ich das eher immer, dass solange du nichts Offizielles hast, drehen die Journalisten immer komplett hohl und schreiben alles Mögliche. Also, ja. Ja, fast immer. Ja, sie schreibt halt, ja genau, sie schreibt dann halt in ihrer Entschuldigung, wie auch immer man den Text nennen könnte. Sie sagt halt, es gab ein Missverständnis. Sie stellt klar, wie ihr Text gemeint war, ihr doofen Leute, die den gelesen haben. Wunderschön. Bei dem in meinem Kommentar ist offenbar der Eindruck entstanden, ich würde diesen Tod relativieren wollen. Mein Mann war selbst Polizist. Das erinnert mich so ein bisschen dran, wenn die Gewogen immer sagen, ja, gleich sagt er, mein Bester, ich hab Freunde, die aus der Türkei kommen oder sowas. Und mein Mann war selbst Polizist. Ja. Also nichts ging es nicht mir Tod, ferne. Um relativieren, sondern es ging darum, den Anschlag das zu benennen. Ne? Das wird eben vermieden. Ja, und im Endeffekt sagt sie dann einen ganzen langen Absatz darüber, was alles bla bla bla Polizei, was passiert ist und was es für Taten gab, diesen Typ, wo der Wilderer, der die Polizisten erschossen hat und so. Und im Endeffekt sagt sie nur, trotzdem ist jeder Polizist, der im Dienst ums Leben kommt, verletzt oder krank, wird einer zu viel. Und dann kommt, alle 5 Tage stirbt ein Mensch auf Baustellen. Und dann sagt sie, ja, die Politiker machen das für Polizisten, aber sie machen das nicht für auf die Menschen auf den Baustellen und es sterben dort ja, viel zu viele. Ja, die verunglücken halt. Und warum interessiert sich für diesen Skandal offenbar niemand? Weil ich wollte da nur darauf hinweisen. Ja, natürlich. Umgebracht werden. Das ist so, als würde man sagen, ja, okay, da kam jetzt einer, ist betrunken Auto gefahren, hat irgendwie 2 Leute da umgefahren, die sind jetzt tot. Warum bricht euch darüber auf? Bei Autounfällen sterben auch viele Leute. Viel mehr Leute sterben bei Autounfällen. Kann passieren, ne, wenn du Autofahrer bist. Wo die Leute nicht betrunken waren. Also was soll's? Wartet doch erstmal ab. Vielleicht war ja seine Bremse irgendwie blöd oder so. Und außerdem hat sie unter all den Hassmails nämlich eine Mail erhalten, in der jemand geschrieben hat, ich bin 58 Jahre, habe mehrere Jahre auf dem Bau gearbeitet, finde ihren Artikel ausgewogen. Dass jeder Polizist, der im Dienst stirbt, einer zu viel ist, stimmt unbedingt, aber halt auch jeder Bauarbeiter. Und damit, ja, wie wir wissen, durch das Gesetz der anekdotischen Evidenz, wenn ein Bauarbeiter sagt, die Frau hat recht, müssen wir ihr vergeben für den Unsinn, den sie gestern geschrieben hat. Argumentum ad Bauarbeiter. Oder? Mhm. Da würde ich aber die Brotnik nochmal nachfragen, ob das richtig ist mit dem. War das aber so ein richtiger Bauarbeiter oder war das nur ein Gerüstbauer? Kannst du im Internet überhaupt nachprüfen, ob jemand, der dir schreibt, der sei 58 ehemaliger Bauarbeiter, nicht einer von den 1000 Affen ist, die an den Schreibmaschinen sitzen? Ja. Oder ein Hund? Ja, das stimmt auch wieder. Oder vielleicht schreibt man sich selber eine zustimmende Mail, weil man so viel Ärger, will ich hier nicht unterstellen, aber gab es ja auch schon. Ja. Natürlich kann ich dir eine Entschuldigung aus Sicht eines Bauarbeiters schreiben. ChatGPT, bitte schreib mir eine Entschuldigung aus der Sicht eines Bauarbeiters. mein Mann war selbst Polizist, nun denn. Und der nächste Unsinn zu dem Thema. Total, ne? Eine Messerattacke von Mannheim mobilisiert die Rechte. Die haben nur drauf gewartet, ne? Die standen schon da in ihren Lackstiefeln mit ihren Uniformen an. Haben nur drauf gewartet, dass es endlich passiert. Gott, Gott. Wer hat das mitgebracht? Journalismus von links. Hä? Ich war's nicht. Dann ist es vom Mammon. Mammon. Ja, kann sein, dass ich das mitgebracht habe. Entspannte Stille. Echt, habe ich das mitgebracht? Neue Deutschland? Kann mich gar nicht erinnern. So geht's nicht. Abel, du bist's. Einmal mit Profis. Was, der ist von mir? Yes, Sir. Oh Gott. Nein, der wurde eingereicht. Wurde eingereicht aus unserer Meldestelle für kulturmarxismus.de. Da können wir runterscrollen. Ich würde den gerne im Detail lesen. Ja, genau. Michael Stutz. Ich habe nur die erste Zeile gelesen und krieg schon wieder einen Anfall. Michael Stutzenberger spricht schon wieder. Der 59-jährige Islamhasser gab im Laufe des Wochenendes mehreren rechten Medien und Bildinterviews zu der Attacke, die er am Freitagmittag erleiden musste. Eine Mahnwache seiner Bürgerbewegung Pax Europa wurde von einem 25-jährigen Mann, der aus Afghanistan stammt, mit einem Messer angegriffen. Neben Stutzenberger wurden auch Unterstützer verletzt. Ein Polizist ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. Der Angreifer wurde angeschossen und schwer verletzt. Die Ermittlungsbehörden vermuten ein islamistisches Motiv. Bislang ist der Täter allerdings nicht vernehmungsfähig. Polizei und Verfassungsschutz haben noch keine Erkenntnis über den 25-Jährigen, der mit Frauen, Kindern in Hessen lebt und vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen war. Ja. Ich finde es schon super, dass sie dieses Schon einbauen. Michael Stürzenberger spricht schon wieder. Also das finde ich komisch, so also nach dem Motto, naja, so schlimm war es nicht. Genau, kann ja nicht oder, so schlimm gewesen sein. Oder leider, wenn man ganz böse sein will, dann gleich Islamhasser in einem Artikel, wo es darum geht, dass dieser Mensch niedergestochen wurde, brutal. Rechte Medien, natürlich sind das alles rechte Medien. Und Bild. Rechte Medien und Bild. Ich wollte nochmal gehört, dass er... Bürgerbewegung in Anführungsstrichen, Entschuldigung. Ja. Finde ich halt auch super fragwürdig. Bitte. Ja, dass der wohl stark am Hals angegriffen wurde, der Stürzenberger. Und da habe ich mir gedacht, das war ein 30 cm langes Messer, eine 30 cm Klinge. Das ist ja schon ein ganz schönes Ding. Da habe ich gedacht, der wollte den noch den Kopf packen oder was. Ein Drecksau. Entschuldigung, aber da bin ich nichts anderes zu ein. Und ich meine, das hätte geklappt. Und da geht es gleich fucking smack weiter. Das ist den Leuten nicht klar, auch hier so ein Scheiß schreiben. Ne? Dass so ein Angriff bei einer Kundgebung von Stürzenberger geschieht, kann in dies nicht verwundern. Was? Was soll das? Was soll das? Irgendwas, nichts, was jemand auf einer Kundgebung sagen kann, ermächtigt irgend fucking wen, mit einem Messer auf ihn loszugehen. Nichts davon. Und wenn's Hitler persönlich wäre. Pax Europa tourt mit seinen Kundgebungen durch ganz Deutschland. Bei ihnen dreht sich alles um den Islam, wie gefährlich dieser sei. Provokante Plakate und Reden gehören fest zu Stürzenbergers Repertier. Was der ehemalige Journalist und CSU-Pressesprecher so treibt, hat ihn schon mehrfach vor Gericht gebracht. Vergleiche des Islams mit einem Krebsgeschwür oder die Verwendung von NS-Symbolen, um die Gefährlichkeit des Islams zu veranschaulichen, sorgten für zahlreiche Prozesse. Meist gingen sie gut aus für Stürzenberger, der den bayerischen Verfassungsschutz, eine zentrale Figur der verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene in Bayern, nennt. Ja, was ist das für eine Darstellung? Ne? Als wenn er aktiv gewesen wäre und dadurch dann die Rechtsstreitigkeiten entstanden sind. Ja, da hat ja wohl jemand anders die Aktivität, die mir ergriffen war. Und vor allem, halt, was ist das für ein Nothing-Burger, wenn er eigentlich nie verurteilt worden ist zu irgendwas? Na, das ist ein schlimmer Straftäter. Ja, er hat auch Stress gehabt. Ja, das passiert vielen. Der mag auch mal für was verurteilt worden sein, aber hier steht ja selber, meist gingen sie gut aus für Stürzenberger. Das heißt, er bewegt sich innerhalb der Meinungsfreiheit. Und jemand mit einem Messer, der auf Menschen einsticht, tut das nicht, liebes Neues Deutschland. Ich weiß, ihr seid die Zeitung der SED. Ihr habt auch früher gejubelt, wenn Leute in den Rücken geschossen worden seid. Aber darüber solltet ihr eigentlich weg sein. Die Kundgebungen von Pax Europa werden in aller Regel live auf YouTube gestreamt. Michael Stürzenberger setzte darauf, dass auf der Straße Widerspruch ernten. Gerne geht er in den vermeintlichen Dialog mit kritischen Zuschauern. Rhetorisch geschickt schafft er es dabei oft, seine Gesprächspartner schlecht aussehen zu lassen. Ausschnitte des Streams... Was für ein fucking Verbrechen von dem Mann. Der hat seine Fakten, der ist rhetorisch auf Zack. Und er wagt sich in den offenen Schlagabtausch, den verbalen, mit Leuten, die nicht seiner Meinung sind. Was ein Monster. Was ein Unmensch. Ja, der debattiert ekelhaft. Ausschnitte des Streams, in denen sich Musliminnen gegenüber Stürzenberger und seiner Truppe demokratiefeindlich geben, werden gerne und oft in kurzen Clips geteilt. Schon in der Vergangenheit blieb es nicht mehr bei Rededuellen. Schon mehrfach werden Pax Europa-Unterstützer bei Kundgebungen attackiert. Bislang allerdings höchstens mit Faustschlägen. Oh nein, die Leute sagen Unsinn und äußern sich verfassungsfeindlich und er stellt es ins Netz, weil die freiwillig gesagt haben, irgendwie Demokratie ist Unsinn, Allah ist besser. Wie kann er nur? Die Faustschläge sind die harmlos, oder was? Ich meine, wenn irgendwelche AfD-Leute irgendwo rumlaufen würden und würden die ganze Zeit Hitler-Zitate von sich geben, würde das vielleicht auch in der Presse landen? Nein, niemals. Deutschland hat eine geschlossene rechte Systempresse und wir leben im Kapitalismus, der uns unterdrückt. Die würden das nie erwähnen. Niemals. Der Messerangriff von Freitag stellt einen neuen Höhepunkt dar. Auch die Tat wurde live ins Netz übertragen, deswegen vergingen nur wenige Minuten, bis Clips des Angriffs auf allen Social-Media-Plattformen auftauchten. Für die extreme Rechte in Deutschland ist der Angriff auf Stürzenberger ein gefundenes Fressen. Von den Führungsköpfen der Heimat, früher NPD, Bis zur AfD-Spitze wurden Freitag beinahe im Minutentakt Statements verbreitet. Die Polizei wurde für ihren Einsatz kritisiert, von Mitgliedern der Bundesregierung Stellungnahmen von verlangt und allgemein die Existenz, einen Augenblick, Existenz von Muslimen in Deutschland kritisiert. Ich finde es gar nicht. Von Muslimen in Deutschland kritisiert. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders, der mehrfach von Stützenberger interviewt wurde, sprach schnell Genesungswünsche aus. Stützenberger selbst antwortete Wilders schon am Samstagmorgen auf der Plattform X und erklärte, dass er an ermordete oder verletzte Islamkritiker wie Theo van Gogh und Salman Rushdie denken müsse, die für ihre Kritik am politischen Islam einen hohen Preis bezahlen mussten. Mussten und müssen. Jo, das ist ja fast so schlimm, wenn der Wilders einem besseren Wünsche, ist ja fast so schlimm, als wenn man aus Australien Geld überwiesen bekommt, ne? Für seine politische Aktion oder so. Der Angriff auf Stützenberger zum Fanal stilisieren, das ist auch die Strategie von anderen extrem rechten Akteuren. Der österreichische Identitären-Chef Martin Sellner hat seit Freitag mehrere Videos und Podcasts veröffentlicht, bei denen es nur um den Angriff von Mannheim geht. Zum Fanal stilisiert, hat den Angriff von Mannheim der Täter. Er ist dahin gegangen und hat eine islamkritische Veranstaltung angegriffen, um einen Fanal zu setzen und zu sagen, hier, das will ich nicht. Das müssen nicht die Rechten tun. Am Donnerstag wollen seine Identitären von den Deutschen vor der deutschen Botschaft in Wien unter dem Motto Islam, Terror stoppen protestieren. Auch in Mannheim sind für diesen Sonntag und den kommenden Freitag Kundgebungen von Rechten angekündigt worden. Die Attacke auf Stützenberger halten sie für besonders gut geeignet, um Stimmung zu machen. Die Bestätigung erhalten die extrem rechten Akteurinnen und Boulevardzeitungen wie Bild aus der islamischen Szene. Auf TikTok etwa feierte ein selbsternannter Imam die Tat und rief zu Wiederholungen auf. Andere Prediger relativierten oder verharmlosten die Tat. Gleich sind wir fertig. Mindestens bis zur Europawahl werden AfD und Co. wohl die Attacke von Mannheim in das Zentrum ihrer Agitation stellen. AfD-Chefin Alice Weidel verbreitete am Wochenende eine plumpe Fälschung einer Pressemitteilung von Nancy Fraser, in der die Innenministerin angeblich davor warnte, Videos der Tat zu verbreiten, weil dies der AfD nütze. Die gefährlichste Pressemitteilung kam von einem Parteifreund Weidels. Er hatte sie als Satire gekennzeichnet. Weidel selbst entschuldigte sich am Sonntag dafür, an einem Fake aufgesessen zu sein. Vorsichtiger wird man in der extremen Rechten mit Äußerungen wohl auch in Zukunft nicht sein. Mehrfach wurde am Wochenende von Akteurinnen der Tod des schwer verletzten Polizisten gemeldet. Die Szene will und braucht Märtyrer in ihrem Kampf gegen Musliminnen. Also wer da unvorsichtig ist mit seinen Aussagen, ne, das sieht man ja wohl in den letzten Tagen. Stützenberger wäre wohl aus der Sicht einiger Akteurinnen ideal gewesen. Ein toter Polizist wird aber ausreichen, um die eigene Hetze voranzutreiben. Wow. Der letzte Satz, da kommt so der richtige machiavellistische, weißt du, wäre er tot, hätte er einen Held gemacht. Das hat uns was gebracht für die Propaganda. So ist es nur ein Polizist. So kommt der Vibe rüber. Also, keine Ahnung. Ja, ist auch die Unterstellung, auf eine besondere Art zu denken und eine besonders rücksichtslose halt. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich eine fiese Unterstellung, wenn man das nicht vernünftig belegen kann. Ungefähr so rücksichtslos zu denken, wie man das von Kommunisten kennt aus der Geschichte. Ja, ich dachte, wir hören uns jetzt mal an, wie unser Regierungschef seine Regierung erklärt. Durch den Bundeskanzler zur aktuellen Sicherheitslage. Für die Aussprache Im Anschluss an die Regierungserklärung wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn eines klar sagen. Viele in unserem Land warten voller Spannung auf diesen Sommer, auf die Fußball-Heim-EM, auf gute Spiele, auf die Gäste, die aus ganz Europa kommen. Ich bin überzeugt, unser Land wird sich in diesem Fußballsommer von seiner besten Seite zeigen. Alle sind bereit. Am Montag habe ich mich in München selbst davon überzeugt. Auch unsere Sicherheitsbehörden haben sich sorgfältig vorbereitet. Deshalb sage ich allen Bürgerinnen und Bürgern, lassen Sie sich die Vorfreude auf dieses Fußballfest, auf diesen Sommer nicht nehmen. Auch wenn gerade in diesen Tagen und Wochen viel passiert ist, das uns aufrührt und viele Sorgen bereitet. Der gewaltsame Tod des Polizisten in Mannheim hat uns alle ins Herz getroffen und eine Welle der Solidarität und des Mitgefühls im ganzen Land ausgelöst. Im Süden unseres Landes hat ein dramatisches Hochwasser Häuser und Straßen überflutet. Es gab Tote. Und es ne, beides so Naturkatastrophen. Ein gewaltsamer Tod, ne, ist nicht ein Mord oder so. Ist einfach ein gewaltsamer Tod. Also. Und das Hochwasser. Totschlag oder so. Und es ist schon die dritte verheerende Überschwemmung hier in Deutschland seit Jahresbeginn. Gleichzeitig spitzt sich der brutale russische Angriffskrieg gegen die wehrlose zivile Bevölkerung der Ukraine weiter zu, in diesen Tagen besonders in der Millionenstadt Kharkiv. Diese Ereignisse und Entwicklungen mögen in keinem direkten Zusammenhang miteinander stehen, aber sie beschäftigen uns alle. Sie werfen Fragen auf. Sie verunsichern jedes Ereignis für sich, aber vor allem alle zusammen. Völlig zu Recht wollen die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie die Lage ist und vor allem, was die Bundesregierung unternimmt. Darauf möchte ich heute Antworten geben. Die wichtigste Antwort lautet, jede und jeder muss sich in unserem Land ohne Furcht vor seinen Mitmenschen leben können. Das ist das zentrale Versprechen unseres Rechtsstaats. Und dieses Versprechen. Und dieses Versprechen setzen wir mit aller Macht durch. Das ist die Aufgabe unserer Sicherheitskräfte und der Sicherheits- und Justizbehörden. Dabei haben Sie den Rückhalt meiner Regierung und ich bin sicher dieses Hauses. Umso mehr erschüttert uns alle, was in Mannheim passiert ist. Das tödliche Messerattentat auf einen jungen Polizisten ist Ausdruck einer menschenfeindlichen Ideologie, eines radikalen Islamismus. Ja. Aber es war ja nicht auf den Polizisten das Attentat, ne? Genau. Das wollte ich jetzt auch sagen. Ja, Scholz. Hat einer was anderes erwartet? Dafür gibt es nur einen Begriff, Terror. Terror, sagen wir den Kampf an. Und zwar unabhängig davon, ob er wie in Mannheim islamistisch motiviert ist, ob er von ganz rechts oder von ganz links kommt, ob er sich gegen Deutsche richtet oder Ausländer, gegen Christen, Muslime. Ja, aber Terror definiert sich nicht an den Kollateralschäden. Sozusagen. Natürlich ist das eine unschöne Bezeichnung dafür, was passiert ist. Aber es ist doch so. Ne? Es definiert sich nur mal an dem, was die Tat war und wo, was das Ziel war. Und nicht daran, was irgendwie nebenbei so passiert ist. Es ist immer dasselbe. Terrorismus will Angst und Schrecken. Er will uns einschüchtern und seine Weltsicht aufzwingen. Er will unsere Freiheit einschränken. Die Freiheit, unsere Meinung zu sagen, egal, ob sie anderen gefällt oder nicht. Die Freiheit, für unsere Überzeugung einzutreten, auch wenn sie anderen nicht passen. Die Freiheit, ohne Furcht zu leben, egal was wir politisch denken, woran wir glauben, wen wir lieben oder woher wir kommen. Ohne diese Freiheiten gibt es keine Demokratie. Und deshalb sage ich, nicht diejenigen sollen sich fürchten müssen in Deutschland, die in Freiheit und Frieden leben wollen, sondern diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören. Wovor? Wovor, Olaf? Von der Bewährungsstrafe? Arbeitsstunden? Bei guter Sozialprognose Einbürgerung? Nee, ich glaube, er meint das anders. Er meint die Leute, die jetzt gerade eingeblendet sind. Die müssen sich fürchten, weil das sind doch die Feinde der Meinungsfreiheit. Wissen, kennen wir doch. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass man auch ihn selber darunter verstehen könnte. Und seine Bespoke sozusagen. Ja. Ja, definitiv. Weil ich meine, die meckern doch auch ständig daran rum, dass alles falsch ist und sämtliche Debatten falsch geführt werden. Und das antwortet der Scholz, wenn du gefragt, wie viele Geschlechter es gibt. Was sagt der Scholz dann? 12? Weiß ich nicht. Wer unsere Freiheit angreift und unseren Frieden stört, der hat mich, der hat die Bundesregierung und der hat unseren Rechtsstaat als seinen entschiedensten Gegner. Viele von uns haben das Video vom vergangenen Freitag aus Mannheim gesehen. Diese grausame Messerattacke auf den jungen, heldenhaften Polizisten Ruven L. Er hat sein Leben eingesetzt für unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Ich kann die Redenschreibersitzung praktisch hören. So, wie kriegen wir das hin, dass wir Stürzenberger irgendwie halt dann nicht in den Mittelpunkt stellen müssen? Wir reden einfach gar nicht von ihm, bisher zumindest. Unsere Herzen sind schwer. Wir denken in diesen schweren Stunden voller Mitgefühl an seine Familie und Freunde. Wir fühlen mit seinen Kolleginnen und Kollegen, die am Montag zu einer tief bewegenden Gedenkveranstaltung in Mannheim zusammengekommen sind. Wir denken an all die Polizistinnen und Polizisten im ganzen Land, die Trauer tragen, die für die Hinterbliebenen von Ruven L. sammeln, als Zeichen der Verbundenheit der gesamten Polizeifamilie in einer solch schweren Situation, in solch schweren Stunden. Ich möchte Ihnen heute sagen, gern im Namen von uns allen, wir fühlen mit Ihnen. Wir stehen hinter Ihnen. Wir stehen hinter unserer Polizei. Was ist das auch für eine komische Aussage? Wir möchten Ihnen sagen, gern. Gern geschehen. Unsere leeren Worte haben wir gerne an Sie gerichtet. Ja. Macht uns richtig Spaß. Außerdem ist Ihnen draußen, sag mal eben. Ich weiß nicht, als Staatsoberhaupt zu sagen, wir stehen hinter der Polizei, ist für mich irgendwie, ich weiß ganz nicht, ganz weit so dahinter. So eine Polizei und eine Absperrung und, eine gepanzerten Limousine. Ja, so, ihr verteidigt mich, natürlich stehe ich hinter euch. So, ich, keine Ahnung, das ist einfach so eine Nullaussage. Also, aber ja, okay. Diversity-Trainings helfen bestimmt, das in der Zukunft besser unter Kontrolle zu bekommen. Glaubt ihr, es ist machbar, dass sein Name gesagt wird, dass das möglich ist? Glaubt ihr, der fällt noch? Ja, aber nicht von ihm. Und nicht von Scholz, der sagt das noch nicht. Ja. Ich bin gespannt. Ich würde dazu gerne wissen, was hier Volker Wissing gerade denkt. Er sieht ja nicht sehr glücklich aus. Es fehlt nur noch, dass sie Standing Ovations bieten hier, um ihre Unterstützung nochmal ein bisschen zu zeigen. Verstärkt. Verlogene Bande. Ich meine, der Wissing war ja einer der größten Ampelbefürworter, weil er schließlich mit Malu Dreyer auch schon eine hatte. Und ja, er sieht gerade nicht sehr glücklich aus. Ja. Wer uns schützt, so wie Sie das tagtäglich tun, der verdient selber Schutz. Wer einen Polizisten tötet, der muss auf das Härteste bestraft werden. Dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, zeigt, das geschieht. Unser Staat nimmt solche Verbrechen sehr ernst. Wer Frauen und Männer, die helfen und Leben retten wollen, hinterrücks angreift oder in Hinterhalte lockt, der muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Dafür nee, Moment mal. Wenn wir das sehr Strafrecht ernst. Gezielt schärfen. Jeder Tote, auch die Gemesserten, all die Leute, die sterben, weil ihr Unsinn macht, all die hätten das eigentlich auch alle verdient. Aber ihr macht das jetzt nur, weil ihr hier nicht anders könnt. Der Rest der Leute ist euch weiterhin egal. Komplett egal, weil ihr habt euren Traum, den wollt ihr leben und das lasst ihr euch nicht von der Realität kaputt machen. Warum redet ihr? Ich meine, ja, es ist jeder Mensch, der stirbt, um jetzt hier den Artikel aus dem Stern nochmal als Vorlage zu sehen, jeder Mensch, der stirbt, ist zu viel. Und gerade die Messeropfer, die fallen einfach darunter, dass eure Politik die Menschen nicht mehr richtig schützt. Aber das klammerst du schön aus, indem du dich hier nur auf so einem ganz schmalen Pfad durch die... Man, ja, es ist verlogen, sorry. Ja, was hat er gesagt, wir stellen uns hinter die Familien oder beziehungsweise wir fühlen mit ihnen oder so. Ich meine, wenn da jetzt bei der Familie aber jemand dabei ist, der das gerafft hat und dann trotzdem auf den Islamisten sauer ist und auf den Islamismus oder so, fühlst du dann auch mit dem, ja, Olaf? Frage ich mich doch ein bisschen. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Und solche hinterlistigen Überfälle härter bestrafen. Es geht auch um den Schutz unserer Demokratie, unseres demokratischen Miteinanders. Ja, ich denke zum Beispiel an die Angriffe auf unseren Kollegen Ulrich Kiesewetter, auf Matthias Ecke in Dresden, Heinrich Koch in Mannheim oder Kai Gehring und Rolf Fliss in Essen. Wer Politikerinnen und Politiker, Bürgermeister, Ratsmitglieder oder Landräte bedroht oder beleidigt, Frauen und Männer also, die sich in unseren Städten und Gemeinden für unser Gemeinwohl einsetzen, muss härter bestraft werden. Warum muss der härter bestraft werden als ein Täter, der nach einer Vergewaltigung die Frau umbringt zum Beispiel? Warum muss jemand härter bestraft werden in dem Fall? Der hat doch in beiden Fällen Gewalt, ich weiß. Mir ist das unklar. Warum brauchen wir verschiedene Strafrechte, wo wir doch einfach klar vereinbart haben, dass Menschen töten scheiße ist? Ja, ist Standardtext, oder? Kriegen wir jetzt für alle Berufsstände. Ärzte dürfen, bei Ärzten bist du so und so. Ist es so ein bisschen wie, es gibt ja so alte, hier so alttestamentarische Gegenüberstellungen, wie viel du halt zahlen musst. Wenn du einmal ein Ohr abschneidest, musst du selber das Ohr oder drei Kühe und zwei Schäkel Silber oder so. Ach, was ja, aber die Gesetzesverschärfungen sind ja in der Regel schon der Vorschlag auf irgendeine Krise oder auf irgendein Problem oder auf irgendeinen Vorfall wie hier. Ne? Wir verschärfen die Gesetze und dann ist das erstmal wieder vom Tisch. Solche Taten können, wollen und werden wir nicht akzeptieren. Schon jetzt gibt es die Möglichkeit, Waffen- und Messerverbotszonen auszuweisen. Davon muss noch mehr und konsequenter Gebrauch gemacht werden. Alter. Die Bundespolizei setzt das. Olaf. Wo lebst du? Olaf, ich hatte wirklich keine hohen Anforderungen an dich. Aber kommst du jetzt als mein Bundeskanzler mir wirklich damit, dass du jetzt eine Waffenverbotszone ausweiten möchtest? Ist das jetzt... Wir werden von Clowns regiert. Ich wusste gar nicht, dass es außerhalb irgendwie erlaubt ist, außerhalb solchen Zonen, dass man dann Nerven tragen darf. War mir aber nicht klar so richtig. Aber die Leute sagen, Schweden ist kein Land, Schweden ist eine Geisteskrankheit. Ja, Deutschland ist kein Land, Deutschland ist die Bündelung aller Geisteskrankheiten. Was soll denn das? Es ist peinlich, einfach nur peinlich. Mal gucken, ob er den Namen noch erwähnt bekommt oder ob man den Tod schweigen muss, ob das noch möglich ist. An Bahnhöfen bereits durch. Und wir brauchen das bundesweit, vor allem an Hotspots und bei Großveranstaltungen. Es gibt in Deutschland kein Faustrecht. Wer das anders sieht, der kriegt ein massives Problem mit unserer Polizei und unserer Justiz. Das gilt für diejenigen, die schon immer in Deutschland leben, genauso wie für diejenigen, die erst in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ich sage das in aller Klarheit und ohne jedes Ressentiment. Das ist mir wichtig. In Deutschland leben mehr als 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschichte. Sie sind Nachbarn, Arbeitskolleginnen, Schulkameraden und Freunde. Sie sind entsetzt und erschüttert über die Bluttat von Mannheim. Auch sie werden nicht selten Opfer von Hetze und Gewalt. Auch sie werden von den Islamisten bedroht und oftmals eingeschüchtert. Vor allem aber 20 Millionen Leute in diesem Land werden nicht selten Opfer von Hetze und Gewalt, ja? Ist das so? Während wir über Stützenbürger reden, der weiß ich nicht. Krasse Rede, Olaf, krass. Und vor allem, wie viele von diesen Leuten sagen denn selber, alle abschieben? Ja? Wie viele von denen sagen denn selber, diese Kriminellen, die versauen uns doch hier nur unser Ansehen. Alle also raus. Ich kenne einige von diesen Einwanderern, von denen ja immer in der Presse geredet wird, dass wir die brauchen, hochqualifizierte Fachkräfte, die dann auch ordentlich verdienen, so 6 Stellen und so, und halt irgendwelche wichtigen Pöstchen halt bearbeiten und so. Das, was ich von denen immer höre, ist, also wenn ihr hier jetzt dann noch mehr Ausländer reinlässt und dann das auf den Straßen auch nicht mehr sicher ist, du, dann gehe ich auch wieder in ein anderes Land. Das ist mir dann egal. Deutschland hat irgendwie an Qualität abgenommen, dadurch, dass man zu viele reinlässt. Das ist der Tenor, den ich von Fachkräften höre. So. Also. Fast so wie bei der Nationalmannschaft, oder? Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Wir lassen uns nicht spalten. Der große Strohmann mit dem großen Klatschen. Niemand möchte. Wir können stolz darauf sein, dass alle Ausländer ausweisen oder irgend sowas. Aber ja, die große Geste. Ne? Auch in unserer Nationalmannschaft widerspiegelt, es sind alles Deutsche, es sind alles unsere Jungs. Keiner davon hebt halt einfach gern den Finger. Darf man nicht zu ernst nehmen. Es ist abwegig und infam, mehr als 20 Millionen Frauen und Männer unter Generalverdacht zu stellen. Wer Verbrechen wie das in Mannheim dazu missbraucht, der legt die Lunte an unseren Zusammenhalt. Das schadet unserer Nation. Niemand tut das, Olaf, habe ich eben schon mal gesagt. Lassen Sie mich aber auch klar sagen, es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters. Was sagt Frau Hasselmann? Was schreien die dazwischen? Hat es jemand verstanden? Nee, ich habe es nicht verstanden, aber es klang eher wie von der AfD-Seite, nicht von Frau Hasselmann. Wahrscheinlich ich beide, denke mir erst immer zuerst wenn jemand schreit. Ja, Bundes- die hat da auch gleich noch geredet, aber es war ganz furchtbar. Leni Breitner. Nee, auf keinen Fall. Deshalb sucht das Bundesinnenministerium nach rechtlich und praktisch tragfähigen Wegen, wie das gelingen kann. Das Bundesinnenministerium arbeitet daran, Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen. Über die praktische Umsetzung ist das Bundesministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Sie arbeiten daran, dass es so möglich ist. Wenn terroristische. Ja, sie arbeiten daran, dass es so möglich ist. Das ist ein bisschen wenig irgendwie, oder? Ja, das sind doch gute, gläubige Menschen. Kann man die nicht einfach Wollt ihr nicht einfach einen Fallschirm umbinden und zum Flugzeug Nein. werfen? Wenn Gott will, dass wir unten ankommen, dann wird das schon passieren, oder nicht? Die Diskussion in der UN-Vollversammlung oder so. Also wir haben den Fallschirm, einen funktionsfähigen Fallschirm. Das wird doch gehen, oder nicht? Bestraft hatten, verherrlicht und gefeiert werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer, ihrer Angehörigen und unserer demokratischen Grundordnung. Deshalb werden wir unsere Ausweisungsregelung so verschärfen, dass auch der Billigung terroristischer Straftaten ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse folgt. Wer Terrorismus verherrlicht, wendet sich gegen alle unsere Werte und gehört auch abgeschoben. In 2 Wochen beraten auch die Innenminister der Länder dieses Thema. Und ich bin dem Hamburger Innensenator sehr dankbar für seine Initiative dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für Schutz und Sicherheit brauchen wir Personal. Seitens des Bundes haben wir in den vergangenen Jahren die Bundespolizei verstärkt mit 1.000 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten pro Jahr. Auch das stärkt die innere Sicherheit in Deutschland. Und wir stärken die Bundespolizei weiter. Gerade erst haben wir dafür gesorgt, dass niemand mehr den deutschen Pass bekommt, der durch Judenhass und Islamismus auffällt. Extremisten mit deutschem Pass begegnet der Rechtsstaat konsequent mit allen Mitteln des Strafversammlungs. Tja, was ist, wenn die Leute nicht auffallen? Soll ja sogar ganze ZDF-Moderatorinnen geben, die nicht weiter auffallen, bis dann Jahre später von irgendwelchen sogenannten Rechten darauf hingewiesen wird. Das ist ja so die Funktion von Schläfern, ne? Dass er eben nicht auffällt die ganze Zeit. ...und Vereinsrechts. Bei der Hamas, bei Samidun und zuletzt bei den Hammerskins haben wir konsequent durchgegriffen. Und das bleibt so auch in den kommenden Monaten. Extremisten ohne deutschen Pass können inzwischen sehr viel schneller abgeschoben werden. Die Botschaft ist klar, wer unseren Schutz ausnutzt. Aber das ist doch Augenwischerei. Wir schieben doch in die Länder nicht ab, weil die Grünen das verhindern. Wir schieben nicht mal nach Marokko oder Algerien ab. Was erzählst du da, alter Mann? Der hat diesen Schutz verwirkt. Da gibt es null Toleranz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über die Sicherheit in unserem Land sprechen, dann sind unsere Gedanken natürlich auch bei den Betroffenen des Hochwassers und bei den Rettungskräften, die in Bayern und in Baden-Württemberg seit einer Woche rund um die Uhr dagegen ankämpfen. Ich war am Montag in der bayerischen Gemeinde Reichertshofen, die hat es besonders schlimm getroffen. Einer der Anwohner dort hat uns gesagt, da sind Wassermassen gekommen, die hat man noch nie gesehen. Die Bürgerinnen und Bürger in Reichertshofen, aber auch an anderen Orten entlang der Ilm, der Donau und in ihren Zuflüssen haben Naturgewalten erlebt, wie sie sich niemand dort vorstellen konnte. Da stieg der Wasserspiegel immer weiter, unaufhaltsam. Da gaben durchweichte Dämme nach. Da mussten völlig erschöpfte Helferinnen und Helfer von der Feuerwehr, vom Katastrophenschutz an manchen Stellen zurückweichen, weil es einfach nicht mehr ging. Und nach Tagen fast ohne Schlaf erreichte die Rettungskräfte im Landkreis Pfaffenhofen dann noch die schreckliche Nachricht vom Tod eines Kollegen, eines freiwilligen Feuerwehrmannes, dessen Rettungsboot gekentert war. Es ist einer von inzwischen 6 bestätigten Opfern der Wassermassen. Weitere 7 Personen werden vermisst. Wir hoffen, dass sie lebendig geborgen werden können und die Lage sich weiter entspannt. Die Betroffenen in den Flutgebieten haben aber auch noch etwas anderes erlebt. Eine Flut der Hilfsbereitschaft. 10.000 Einsatzkräfte waren in Bayern und Baden-Württemberg im Einsatz. Das ist eine Predigt. Also jetzt gerade, wie der spätestens seit er von dem Hochwasser angefangen hat, ist es wirklich so eine Predigt und die führt auf das große Finale zu, wo er dann nicht Gott, sondern den Klimawandel aus dem Hut zieht, nehme ich an. Einsatz. Unzählige spontane Helferinnen und Helfer kommen dazu. Nachbarn die beim Auspumpen des Kellers helfen, die mit der Schaufel rüberkommen, um die Schlammmassen wegzuräumen. Freunde und Kollegen, die ein Bett anbieten, die mit Essen und trockenen Kindersachen helfen. Allen, die ihre Hand reichen, die trotz Erschöpfung weitermachen und andere unterstützen, will ich heute sagen, ganz herzlichen Dank. Wow. Wow. Oh, wow, also so menschlich, so, ja, genau, so volksnah. In seinem, also wow, such wow. Ich bin beeindruckt. State of the Union. Absoluter Applaus für sein Presseteam, das ihm die Rede geschrieben hat. Nee, sorry. Also dieses Salbadern jetzt gerade zu dem Hochwasser, dieses, ich male ein Bild von dem Schrecken, den die Menschen dort. Ich hätte jetzt auch einen Armen erwartet. Ja, wenn das noch nie erlebt. Also wenn das Leute vom Katastrophenschutz sind, dann haben die solche Sachen schon erlebt. Also. Ja, und wer in so einem Wasser lebt, der macht sich aber sowas Gedanken. Er muss das so wissen. Er ist aus Hamburg. Hat er noch nie über eine Sturmflut nachgedacht oder was? Das ist doch lächerlich. Na. Was würde Helmut Schmidt sagen? Der würde sagen, verpiss dich. Ja. Geh weg. Was du aus meiner Stirn gemacht hast. Zu tun haben, dass man das Step, er würde gemacht, seine Mentholzigarette auf seiner Stirn ausdrücken. Ja, genau. Oder ihm zumindest die ganze Zeit ins Gesicht rauchen. Für mich sind es auch diese Bilder der Solidarität und der Mitmenschlichkeit, die diese Tage prägen. So ist Deutschland. Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Jo, ich glaube, da gibt es welche, die fühlen das nicht so, dass mit ihnen zusammengehalten wird. Das ist die ganz wichtige Botschaft, die von diesem Unglück ausgeht. Ja, das, was wir da übrigens sehen, ist eine nachgerückte Dame, die, wir haben jetzt einen Polizeibeauftragten des Bundes, diesen Uli Grötsch von der SPD, der jetzt nicht mehr da in den Bundestag angehört, und dafür nachgerückt ist jetzt hier die Dame, die da direkt neben dem 10 Sekunden Zurückspulen sitzt, und die hat da so zwei Personen vor sich sitzen, weil die nämlich nicht hören kann. Und ja, da leisten wir uns jetzt noch zwei Leute, die sämtliche Reden in Gebärdensprache für die Dame übersetzen. Da sitzt ja auch da, der Helge. In akuten Notlagen wie dieser ist immer auch der Bund mit allen seinen Kräften zur Stelle. In den vergangenen Tagen hat sich wieder gezeigt, unser Land funktioniert. Der Bund hilft den betroffenen Ländern, Landkreisen und Gemeinden, wo es nur geht, mit dem THW, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Alter, wie ist das im Ahrtal gewesen? Da jammern die Leute immer noch, dass das noch nicht irgendwie funktioniert hat, ne? Aber das ein paar mehr Tote, glaube ich, auch noch, ist lang her, ne? Ist auch schon aus den Schlagzeilen. Und Hauptsache Radwege in Peru, hey. Was, wenn es da viel regnet? Müssen wir die dann wieder erneuern? Und hilft den betroffenen Ländern, Landkreisen und Gemeinden, wo es nur geht, mit dem THW, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, mit der Bundespolizei und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Was diese Frauen und Männer in den vergangenen Tagen mit vereinten Kräften geleistet haben, darauf kann Deutschland stolz sein. Ja. Die Zusammenarbeit lief auf allen Ebenen Hand in Hand. Auch die Warnsysteme und Apps haben funktioniert und Leben gerettet. Und wir Hand in Händen werden diese an der geübten Praxis der Solidarität festhalten, wenn es um die Beseitigung der Schäden geht. In der Not rücken wir zusammen. Das gehört sich so. So ist Deutschland. Seht ihr, wer da gerade applaudiert? Sind hier die Linken, die jetzt gerade applaudiert haben. Und die anderen haben ja nicht applaudiert. Ich würde nur sagen, es ist alles nicht ausreichend versichert, ne? Das mit den Schäden. Also, das ist das Problem. Also, sie wollten ja auch eine Elementarschadenversicherung jetzt irgendwie haben. Und ich glaube, das ist die SPD hier vorne. Ne? Stimmt, das ist die SPD und die Linken sitzen irgendwie dahinter, weil die da jetzt nicht mehr. So, nur springt ja doch der Staat ein. Na, Jüte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hochwasser in Süddeutschland ist ein Unglück, eine außergewöhnliche Naturkatastrophe. Aber wenn solche Extremwetterereignisse häufiger passieren, dann ist das nicht mehr nur ein Unglück. Dann ist das ein Ergebnis des menschengemachte Klima. Da sind wir. Wir haben lange darauf hingearbeitet, aber hier sind wir endlich am einzigen Punkt, den diese Regierung noch hat, an dem sie sich festhalten kann mit ihren. Ne, Europawahl sind es 30%, warte mal, 26, ja, 30% habt ihr geschafft. Und das alles nur mit dem Klima, in dem ihr Leuten Angst macht. Großartig. Das ist der politische Regen, ist das. Okay. In dem, du meinst, du denkst, es regnet und auf der anderen Seite. Oder vielleicht ist es auch der legalistische Regen, könnte auch sein. Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, vor der wir stehen. Ich finde es total geil, dass wir in derselben Sendung einen Artikel darüber haben, dass Psychotherapeuten jetzt Erfahrung machen damit, dass Menschen Angst vor dem Klimawandel haben und dass es mit einer dramatischen Verschlechterung ihrer Gesundheit zu tun hat. Und auf der anderen Seite haben wir dann jetzt hier Olaf, der genau vor diesem Szenario weiterhin warnt. Ja, und der, vor allen Dingen hat er ja auch eben explizit gesagt, dass die Leute keine Angst haben müssen. Das ist besonders glaubwürdig, ja klar. Ja. Eine Herausforderung, die für diese Bundesregierung von Tag 1 an höchste Priorität hatte und weiterhin hat. Allein in diesem Jahr bin ich schon 4-mal in überflutete Gebiete gefahren, von Niedersachsen bis Bayern, von Sachsen-Anhalt bis ins Saarland. Ja, und was bringt das? Was fucking bringt das, wenn die neben den ganzen Sorgen, die die da haben, dich und deinen Trost da bekommen? Was fucking bringt das? Außer unser Geld zu verschwenden. Schick Experten dahin. Sandsäcke. Ausrüstung. Mann! Aktionismus, Symbolpolitik. Hey, guck mal, ich bin hier euer Kanzler. Ja, super. Können die Leute sich einen Scheißdreck verkaufen? Keller ist weiterhin voll Wasser. Strom ist aus. Land, das tun wir. Wir stellen erhebliche Mittel des Bundes zur Verfügung, um den Küstenschutz und den Hochwasserschutz im Binnenland zu verbessern. Wichtig ist, dass nun auch überall im Land Flutpolder und Rückhaltebecken entstehen, auch wenn das nicht überall beliebt ist. Mit dem nationalen Hochwasserschutzprogramm unterstützen wir die Länder beim überregionalen vorbeugenden Hochwasserschutz. Darüber hinaus setzen wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die nationale Wasserstrategie und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz um. Ein ganz wichtiges Ziel ist dabei, den Wasserhaushalt besser gegen Extremwetter zu wappnen. Und nicht zuletzt haben wir vor einem Jahr das Klimaanpassungsgesetz verabschiedet. Damit haben wir einen verbindlichen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in Sachen Klimaanpassung gegeben. Über das Zentrum für Klimaanpassung beraten wir Kommunen bei der Suche nach Förderprogrammen und helfen bei der Anpassung und beim Schutz. Und es geht auch darum, sich vor möglichen Schäden zu versichern. In Sachen Elementarschadenversicherung kommen wir voran. Bei meinem Treffen mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder am 20. Juni wird das ein wichtiges Thema sein. Eigentümer von Häusern und Wohnungen müssen sich gegen Elementarschäden versichern können. Meine Damen und Herren, noch steht an vielen Orten das Wasser. Noch sind Häuser, Straßen und Bahnstrecken nicht wieder frei und auf Schäden untersucht worden. Klar ist aber bereits jetzt, das Ausmaß der Schäden wird groß sein. Das gilt auch für die Überschwemmung der vergangenen Monate im Saarland und Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt letztes Jahr an der Ostsee. Wir werden diese Schäden, wie bei früheren Hochwassern auch, gemeinsam mit den Ländern bewerten und Hilfe organisieren. Zum Schluss möchte ich noch einige Worte zu einer Frage der Sicherheit sagen, die viele Bürgerinnen und Bürger ebenso beschäftigt wie das Hochwasser oder der furchtbare Messerangriff in Mannheim. Nämlich Russlands Krieg gegen die Ukraine und wie er sich auswirkt auf uns hier in Deutschland. Wir alle fühlen mit den angegriffenen Ukrainerinnen und Ukrainern, den Kindern, die von russischen Bomben getötet werden, den Vätern, die an der Front fallen. Zugleich fürchten viele Bürgerinnen und Bürger, dass der Krieg weiter eskalieren könnte, dass Sicherheit und Frieden auch bei uns in Gefahr geraten. Sich Sorgen zu machen um den Frieden, daran ist nichts Naives oder Anrüchiges, wie es manchmal dargestellt wird. Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind etwas, was wir respektieren und ernst nehmen sollten. Ich jedenfalls tue das. Als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung dafür, dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, jemals Krieg in unserem Land erleben muss. Das hat für mich absolute Priorität. Ja, bla bla, oder? Frieden sichern heißt nicht, die weiße Fahne zu hissen oder vor Gewalt und Unrecht zu kapitulieren. Frieden bedeutet nicht Unterwerfung. Will ich an die Zwischenrufer von der AfD sagen, die unangemessen zu der Frage, die uns hier zusammenführt, hier in die Beratung reinrufen. Das ist schon peinlich, dass Sie heute großes Lob vom russischen Präsidenten bekommen haben. Und ich will gerne sagen, das haben Sie sich wacker erarbeitet. Und das werden die Bürgerinnen und Bürger gut zu beurteilen wissen. Hat die SPD aber auch gekriegt, war. Vielleicht schon ein bisschen her oder so, aber Russland von der SPD gab es auch einen, der gut blieb war. Würden wir diesen Imperialismus akzeptieren, dann und gerade dann geriete auch unsere Sicherheit in Gefahr und die Sicherheit von ganz Europa gleich mit. Weil sich dann ein gefährliches Prinzip wieder durchsetzen würde, das Europa jahrhundertelang ins Unheil gestürzt hat. Das Prinzip nämlich, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, wenn man die Macht dazu hat. Die Rückkehr des Krieges als Mittel der Politik aber lassen wir nicht zu. Nee, die Waffen für die Ukraine sind zu spulen, ne? Frieden sichern heißt heute, dass wir die Ukraine unterstützen, ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen. Deutschland tut das mit großer Entschlossenheit. Kommende Woche richten wir gemeinsam mit der Ukraine hier in Berlin eine große internationale Wiederaufbaukonferenz aus. Sie wissen, wir leisten mehr Unterstützung als alle anderen Länder Europas. Hilfe, die gebraucht wird, die ankommt und die wirkt. Hilfe, die wir seit Kriegsbeginn immer wieder überprüfen, ausweiten und anpassen, weil auch dieser Krieg und seine Schauplätze sich permanent verändern. Russland hat in den letzten Wochen eine neue Front eröffnet. Charkiw, eine ukrainische Millionenstadt unweit der Grenze zu Russland, liegt seitdem fast Tag und Nacht unter russischem Beschuss mit Raketen und Gleitbomben. Es trifft Häuser, Einkaufszentren, Schulen und Fabriken. Vor allem aber trifft es unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, Frauen, Männer und Kinder. Wir haben uns mit unseren Verbündeten eng abgestimmt, wie wir darauf reagieren, so wie wir das immer machen. Und wir haben gemeinsam noch einmal bekräftigt, die Ukraine hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Angriffe auf ihr Territorium, auf ihre Städte und ihre Bürgerinnen und Bürger zu wehren. Das gilt auch für Angriffe wie im Raum Charkiw, die Russland aus Stellung im direkt angrenzenden russischen Grenzgebiet durchführt. Um sich gegen solche Angriffe zu verteidigen, kann die Ukraine auch die von uns und unseren Verbündeten gelieferten Waffen einsetzen, immer in Übereinstimmung mit internationalen rechtlichen Verpflichtungen. Und zugleich sage ich ganz klar, es ist richtig, dass wir uns vor solchen Entscheidungen, vor solchen weitreichenden Entscheidungen wieder und wieder und wieder mit unseren Partnern und Verbündeten eng abstimmen. Dass wir dabei besonnen handeln, dass wir alle Risiken genau abwägen. Dazu stehe ich als Bundeskanzler, dem Frieden und Sicherheit Deutschlands wichtig sind und der ihnen verpflichtet ist. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Deshalb brauchen wir eine starke Bundeswehr, die dafür sorgt, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Und ja, Frieden braucht auch Diplomatie, mühsame kleine Schritte. Deshalb reise ich Ende nächster Woche zum Friedensgipfel für die Ukraine in der Schweiz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das noch geht. Von der Aufbaukonferenz zum Friedensgipfel. Okay, eine halbe Stunde war das ganze Ding. Nee, dann lass mal. Ist ja jetzt wirklich. Ja, aber es ist doch nur unser Olaf. Genug allgemein. Wir können nur den Olaf zensieren. Ja. Ich hatte anfangs schon gedacht, hätten wir vielleicht auf doppelt oder anderthalb oder so stellen. Das kann man da gar nicht, glaube ich. Spät. Nee, geht nicht, ne? Das ist auch zu spät, nämlich. Doch, stimmt, es geht doch. Ja, man kann es doch. Es geht doch. Ich habe Falsches erzählt. Unsere Bundestagswebseite kann doch doppelte Geschwindigkeit. Wenn wir bei der nächsten State of the Union wieder. Aber da bin ich jetzt aber mal positiv. Okay, für zwei Minuten, für die letzten zwei Minuten machen wir nochmal doppelte Geschwindigkeit. Okay. Es wird auch noch keine Friedensverhandlung geben. Davon sind wir noch weit entfernt, solange Russland glaubt, seine Ziele auf dem Schlachtfeld zu erreichen. Aber ich werde, wie schon in der Vergangenheit, weiter daran arbeiten, Länder weltweit einzubinden, um Moskau gemeinsam klarzumachen. Wir stehen zum Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen. Es ist an Russland, Truppen zurückzuziehen und so den Weg freizumachen für einen gerechten Frieden. Auch das ist für mich Friedenspolitik im Jahre 2024. Auch das ist Friedenspolitik in der Zeitenwende. Meine Damen und Herren, ohne Sicherheit ist alles nichts. Dieser Satz hat für mich große Bedeutung. Denn wo es an Sicherheit fehlt, da wächst die Furcht. Furcht der Bürgerinnen und Bürger untereinander, Furcht vor äußeren Bedrohungen, Furcht vor der Zukunft. Furcht, die Vertrauen und Zuversicht zersetzt. Gerade deshalb ist Sicherheit der Schlüssel für alles andere. Gerade deshalb bin ich so überzeugt, Sicherheit ist der Grundpfeiler unserer Freiheit, unserer Demokratie und unserer Rechtsstaatlichkeit. Gerade deshalb tritt die Bundesregierung allen Bedrohungen so entschieden entgegen, die die Sicherheit unseres Landes gefährden. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Mhm. Also Sicherheit ist ja ein zweischneidiges Schwert, ne? Frage der Sichtweise. Ja. Absolut entschieden. 4-, lasse ich gerade so durchgehen. Irgendwer wird jetzt entschieden getreten, habe ich hier verstanden. Ja, und es gibt gleich noch was vom Bundestag, nämlich gab es da auch noch einen Antrag von der CDU, der auch schon von vor dem Attentat jetzt war. Und die wollten ja gegen den politischen Islam vorgehen. Da hat sich ja die Frau Kador damals so beschwert, das haben wir uns ja auch angeschaut, und sie wollte ja lieber legalistischer Islam haben. Und der Ruth Koopmans sagt hier... Darum hast du natürlich auch die Beendung des Expertenkreises zum Islamismus durch Nancy Faeser so herzlich unterstützt, oder? Es gelten die Taten, nicht die schönen Wörter. Und Laimaya Kador, Islamisten und andere, die brutalen Angriffe auf Stürzenberger und Polizisten bejubeln, sind Terrorunterstützer. Für mich als Muslimin ist es schwer erträglich, mit solchen Menschen in einem Land leben zu müssen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Rest jetzt geladen kriege, aber ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall gab es nochmal eine Antwort von ihr, welcher Expertenkreis schafft es, durchgeknallte und völlig ideologisierte Einzeltäter zu stoppen. Da habe tatsächlich ich mal eine Weile dazu geforscht und mir Gedanken gemacht. Bin aber zu keinem guten Ergebnis gekommen und habe ein halbes Buch geschrieben, was ich nicht veröffentlicht habe, mit den ganzen Notizen, die ich mir gesammelt habe. Also zu, wie man Lone Wolf Terrorists stoppen kann. Also kann man nicht, in meinen Augen. Passiert einfach. Ist wie Hintergrundrauschen auf der Autobahn, dass mal ein Unfall passiert. Ja. Da wir jetzt eben schon so viel Zeit mit unserem Bundeskanzler verbracht haben, würde ich sagen, wir verspringen mal alles. Was? Ich habe doch da ein bekanntes Gesicht gesehen, richtig? Ja, der Helge war dabei und der Helge hat sogar den Namen Stürzenberg erwähnt, den ja gerade, haben wir ja darauf gewartet, unser Bundeskanzler nicht erwähnt hat. Der traut sich was. Der hat ihn sich einen Islamhasser genannt. Nee, hat er noch nicht mal. Er hat gemeint, er hätte mit ihm diskutiert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was der Helge gemeint hat, war ja teilweise, ja, es ist sehr schwierig, ihm zu folgen. Naja, kann ja sein, dass also der Stürzenberger in Wuppertal war und Helge da mal vorbeigegangen ist. Ja, weil er hat davon irgendwelchen anderen Leuten erzählt, irgendeiner Gemeinde, die sich auch irgendwie dafür ausgesprochen hätte, dass das alles böse ist und Und das sind dann halt wieder so die anekdotische Evidenz. Aber interessant ist halt der Herr Trom und späterer Schlagabtausch von Herrn Trom mit Frau Cador, den wir hier am Ende nochmal sehen. Und deswegen spiele ich mal den Herrn Trom. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, erst letzte Sitzungswoche haben wir diesen Antrag hier debattiert. Der politische Islam als Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie. Und keiner von uns hätte gedacht, dass sich diese Gefahr so schnell auf so schreckliche Art und Weise bewahrheitet. Ein mutiger, ein junger, ein selbstloser Polizist wurde grausam getötet und wir trauern mit seiner Familie und mit allen Kolleginnen und Kollegen in Mannheim insbesondere. Und das macht was mit uns allen. Das macht was mit den Menschen in unserem Land. Da ist etwas aufgebrochen. Und es ist Wut, es ist Angst und es ist Unverständnis. Und am Ende geht es um den Vorwurf der Menschen an uns alle hier in politischer Verantwortung, dass der Staat versagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen müssen wir dieser Verantwortung gerecht werden. Das erkenne ich durchaus bei Einzelnen, diesen politischen Willen. Frau Cador, bei Ihnen aber erkenne ich es nicht. Sie haben zu diesem Antrag auf X geschrieben, die Union schürt muslimfeindliche Ängste. Sie haben es gerade in Ihrer Rede wiederholt, indem Sie gesagt haben, man macht Wahlkampf auf dem Rücken der Muslime. Nein, Sie spalten, Frau Cador, Sie hetzen und Sie haben keine klare Haltung ganz persönlich gegen den Islamismus. Frau Cador, wenn Sie uns Muslimfeindlichkeit vorwerfen oder muslimfeindliche Ängste zu schüren, dann beziehen Sie das Opfernarrativ der Islamisten, weil genau darauf nehmen Sie Bezug. Und deswegen meine Forderung an die Grünen. Klären Sie Ihr Verhältnis, insbesondere das Ihrer innenpolitischen Sprecherin, zum politischen Islam und zum Islamismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es braucht Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. Selbstverständlich nach Verbüßung der Haft und der Strafe. Und dann muss dieser Staat es auch durchsetzen und er darf keine falsche Rücksichtnahme machen, beispielsweise Bettbrot und Seife oder andere Dinge. Das ist jetzt die Verantwortung. Und ich war schon verwundert, Herr Kollege Hartmann, dass ich letzten Montag, der Polizist war noch keine 24 Stunden verstorben, einen Vorschlag von der SPD gehört habe, Herrn Grote, nach Afghanistan abzuschieben. Weil Sie haben jahrelang nichts gemacht, Sie und Ihre Innenministerin. Und am Tag nach diesem schlimmen Tod kommt dann dieser Vorfall. Und ja, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Am 19.03.2023 sagt die Frau Faeser, Faeser prüft Aufhebung des Abschiebestopps für afghanische Gefährder. Bitte nicht hochhalten. Das ist 15. Das ist ein Artikel der Welt, Frau Präsidentin. Und ich hebe jetzt einen Artikel der Zeit von dieser Woche vor. Faeser lässt Abschiebung nach Afghanistan prüfen. 15 Monate ist nichts passiert, Frau Innenministerin. Kurz vor der Hessenwahl haben Sie Abschiebungen aufgerufen. Und jetzt, eine Woche vor der Europawahl, wieder dasselbe Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das halte ich für nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass der Bundeskanzler seinen Ankündigungen Worte, Taten folgen lässt, weil daran wird er gemessen. Und ein letzter Appell an die Grünen. Ihre Außenministerin Baerbock hat gesagt, man könne mit Afghanistan, Afghanistan nicht abschieben, weil keine diplomatischen Beziehungen. Das ist falsch. Das Auswärtige Amt unterhält unter der Außenministerin Baerbock sogenannte technische Kontakte mit den Taliban und auch im Doha-Format, um Menschen aus Afghanistan herauszuholen. Man redet ausdrücklich, die Antwort auf eine Anfrage von mir, über die Reisefreiheit der Afghanen. Wenn man aber technische Kontakte unterhalten kann, um Menschen nach Deutschland zu holen, dann muss man diese technischen Kontakte auch nutzen, um Menschen nach Afghanistan zu verbringen, sehr geehrte Damen und Herren. lasse die Zwischenfrage gerne zu. Nein, weil die Redezeit vorbei ist, lasse ich die Zwischenfrage nicht zu. Ihre Redezeit ist vorbei. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun das Wort. Das ist ein ähnliches Problem wie in der FDP. Er ist halt, er sagt vernünftige Sachen, aber ich glaube seiner Partei kein Wort. Ja, und er bekommt bestimmt nachher Droh-E-Mails von der eigenen Fraktion, weil er was Normales gesagt hat. Das denke ich jetzt mal nicht. Ich meine, das war ein Antrag von denen. Das ist ja jetzt nicht so, dass ihm das plötzlich irgendwie eingefallen ist, alleine irgendwie. Bevor wir zur Abstimmung kommen, erteile ich noch das Wort zu einer persönlichen Erklärung Lamia Kador zur Rede von Alexander Trom. Frau Präsidentin, Herr Trom, ich weise diesen Vorwurf von Ihnen. Ich würde mich nicht genügend zum Thema Islamismus positionieren, also entschieden zurück, und ich erwarte auch eine Entschuldigung von Ihnen. Ich sage Ihnen auch warum. Als ich mich entschieden habe, Arabistik und Islamwissenschaft zu studieren, habe ich das als junge Frau getan, die mit einer konservativen, geschweige denn mit einer fundamentalistischen Lesart des Islams nichts anfangen konnte. Seitdem, seit über 20 Jahren, widme ich mein Leben der Aufgabe, ein sehr moderates, liberales, progressives Islamverständnis in dieses Land zu bringen. Ich habe 15 Jahre lang islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache unterrichtet, den übrigens auch die schwarz geführten Bundesländer alle wollten. Ich habe schwarz geführte Bundesländer eigentlich alle beraten in Fragen des Islam, des Islamismus, der Integration. Meine Kinder haben einen jüdischen Kindergarten. Ach, deswegen ist ich das jetzt so. Noch mal, so ein bisschen obsessiv oder so, ne? Kommt einem das vor? Ja, nur was bringt das, wenn sie den progressiven Islam nach Deutschland bringt? Sie muss den progressiven Islam, wenn, dann in den Islam bringen. Und dann muss der den annehmen. Was nutzt es uns, wenn sie hier den Leuten erzählt, nee, nee, gibt voll viel Progressive und so. Aber es ist gar nicht so. Warum ist das eine Expertin? Warum? Das ist alles. Ja, die hat vielleicht nicht den richtigen Blickwinkel, wenn sie selber, ja, wie soll ich sagen, so religiös ist, dass sie ihr Leben dem Ganzen widmet. Da das ist doch die mit den Schülern, oder? Ja, das ist die mit den Schülern. Ja, hat sie eine also, Rede, sie berät Leute zu Islamismus, obwohl ihr drei Schüler an ISIS irgendwie abhanden gekommen worden sind. Das erinnert mich an Indiana Jones, als Marcus Brody sich in seinem eigenen Museum verlaufen hat. Also, weiß nicht, ob man so jemanden unbedingt zum Experten machen muss. Ja, das ist interessant. Ja, eine Sache ist ja, dass sie sich ja von diesem Ding, dass wir einen Religionsunterricht auf Deutsch machen, versprechen sie sich ja alles. Das ist ja so immer, ja, nee, kein Problem, wenn wir das einfach nur alles auf Deutsch machen und den Leuten dann sagen, ja, nee, konzentrier dich mal auf die Easy-Peasy-Sachen, dann wird das ganze Problem sich ja in Rauch auflösen. Na, das ist ja immer die Logik, die es gibt. So, das Staat wird das schon richten, der wird den Leuten einfach sagen, wie sie ihre Religion ausleben sollten, damit das kompatibel ist. Ja, nur wie gesagt, sie kann das gar nicht beurteilen, als wenn sie selbst Fanatikerin ist, sozusagen. Naja, das ist ja nicht klar, ob sie selbst Fanatikerin ist. Ja, also, ja, ihr Leben widmen, das ist schon intensiv, jedenfalls. Ja, ihr Leben widmen dem... Wie gesagt. Ja, aber sie hat ja auch gesagt, dass sie... Ja, im Endeffekt den Leuten da halt eben auch so ein fluffy Islam da irgendwie geben soll. Und da ja. Erinnere ich auch noch daran, es gab ja auch mal so einen Artikel, wo sie Leute dazu befragt haben, nach ihrer Idee da irgendwie vom liberalen Islam und also irgendwelche Muslime, und die haben halt alle gesagt, so ja, ist schön, so jeder kann sich selber ausleben, aber Islam ist das dann nicht. Und das ist halt das Problem. Ja, so kenne ich das auch. Also. Dieses Land zu bringen. Ich habe 15 Jahre lang islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache unterrichtet, den übrigens auch die schwarz geführten Bundesländer alle wollten. Ich habe schwarz geführte Bundesländer. Genau, die wollen das alle. Und die sind der Meinung, dass das Problem löst. Ist das Problem damit gelöst? Nein, ist es nicht. Eigentlich alle beraten in Fragen des Islam, des Islamismus, der Integration. Meine Kinder haben einen jüdischen Kindergarten besucht. Ich bin mit einem deutsch-deutschen sozusagen Mann verheiratet. Dafür werde ich massiv. Ich habe auch türkische Freunde. Kinder und Erwachsene in deutscher Sprache übersetzt. Für das, für den ich sehr angefeindet worden. Ich habe die erste Schulbuchreihe für islamischen Religionsunterricht herausgegeben, für die ich sehr angefeindet werde. Danach, also es wird mir nach meinem Leben getrachtet, sehr oft und immer wieder und eigentlich dauernd. Nach jeder Rede hier im Deutschen Bundestag veröffentlicht Generation Islam oder Realität Islam oder Muslim Interaktiv ein nettes Video über mich, 14 Minuten, Und ich muss jedes Mal denken, okay, nett, dass die Islamisten mal wieder mich auf dem Schirm haben. Deshalb finde ich es ehrlich gesagt sehr schwierig, wenn sie sich hier hinstellen und über meine Persönlichkeit sprechen, über meine Arbeit und mein Wirken seit über 20 Jahren. Meine Familie wird in Syrien von Islamisten verfolgt und bedroht. Mein Vater ist ermordet worden in Syrien. Übrigens, weil Islamisten dort herrschen. Ich möchte nur mal kurz einordnen, zu wem Sie hier eigentlich reden. Und ich finde es eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit, dass Sie Menschen wie mich, die jeden Tag entweder von Rechten oder von Islamisten angefeindet werden. Das ist nun mal meine Realität, ehrlich gesagt. Hier so attackieren. Es kann nicht sein, Herr Trom, es kann nicht sein, dass Sie persönlich werden. Wir können uns wirklich streiten und ich finde das gut. Und ich bin auch streitbar und meine Positionen sind streitbar. Das finde ich total in Ordnung. Auch eine harte, lassen Sie mich ausreden, auch eine harte Auseinandersetzung finde ich total in Ordnung, Herr Trom. Was aber nicht geht, eine lange Ausrede, was nicht geht, ist eine... ist eine Frau, die mehrfach davon angefeindet, dauernd dafür angefeindet wird, dass sie eben liberale Muslimin ist, hier so angehen. Das geht nicht aus meiner Sicht. Und da verwehre ich mich vor, dass sie das machen. Ja, um das nochmal zu wiederholen, ihre Position ist ja, und das hat er ja vorgeworfen, dass ja alles diesen Leuten immer nur in die Hände spielt. Und was sie ja nicht wahrhaben will, ist, dass dieses Ding mit dem von wegen, ja, alles, was wir machen, spielt den Leuten in die Hände, dass das den Leuten in die Hände spielt. Und das, was sie da, wo sie jetzt irgendwie denkt, dass sie da irgendwie den großen Impact da irgendwie hat, was sie ja selber feststellt, dass das nicht der Fall ist. Also es ist überhaupt nicht überzeugend auf irgendwelche Leute. Das war ja noch nicht mehr überzeugend für ihre ganzen Schüler. Also. Ich wollte ja sagen, welche Fundamentalisten kriegst du damit nicht herumgerissen, sozusagen? Das glaube ich auch. Hm. Oder zurückgeholt. Gesagt, das ist auch genau das, was Islamisten wollen, Herr Brun. Die wollen, Islamisten wollen, dass sie Menschen wie mich angehen. Konzentrieren wir uns doch gemeinsam auf die Feinde der Demokratie, auf islamistische Agitatorinnen und Agitatoren und nicht auf jene, die Islamisten bekämpfen wollen. Nein. Und ich glaube, das kann ich sehr, sehr glaubhaft sagen. Vielen Dank. Also ist sie jetzt praktisch auf der Seite von Stürzenberger, ja? Verstehe ich doch richtig, oder nicht? Ja, ich glaube, Stürzenberger argumentiert eine eher, dass Minute, das... Eine Minute lasse ich noch eine kurze Erwiderung zu, aber ich möchte nicht, dass wir hier, das ist nicht das Ziel einer persönlichen Erklärung, in einen Dialog einzutreten. Sie dürfen noch eine Minute eine Erwiderung geben und dann gehen wir in die namentliche Abstimmung. Scharmützel. Ja, aber bitte noch die Erwiderung gucken wir noch, oder? Ja, klar. Die suche ich gerade raus. Da ist sie. So ein bisschen muss ja ausdiskutiert werden. Das ist doch... Frau Kador, Sie haben mich um eine Entschuldigung gebeten. Es gibt keinen Anlass, mich bei Ihnen zu entschuldigen. Ich habe Sie nicht persönlich angegriffen. Ich habe Sie ob Ihrer politischen Meinungsäußerungen angegriffen. Sie haben uns mit dem Antrag vorgeworfen, muslimfeindliche Ängste zu schüren. Nachzulesen bis heute auf Ihrem Twitter-Account. Dafür könnten Sie sich entschuldigen. Ich habe in der letzten Sitzungswoche bei meiner Rede ganz am Eingang ausdrücklich erklärt, Frau Kador, hören Sie jetzt auch zu, ausdrücklich erklärt, letzte Sitzungswoche bei meiner Rede, nachzulesen im Protokoll, dass wir den Islamismus bekämpfen müssen, um die vielen gut integrierten, säkularen und liberalen Muslime vor Generalverdacht zu schützen. Und dann werfen Sie uns Muslimfeindlichkeit vor. Und ein letztes. Genau mit diesen Äußerungen, mit Ihrer Relativierung im ersten Tweet, hören Sie zu, mit Ihrer Relativierung im ersten Tweet nach dem Anschlag von Mannheim, wo Sie sich zunächst mit dem Herrn Stürzenberger und nicht mit dem Täter beschäftigt haben. Genau diese Thematik führt dazu, dass Sie spalten und das Opfernarrativ der Islamisten bedienen, verehrte Frau Kollegin Kador. Und damit schließe ich die Aussprache. Na gut. Ja, und die Linda Teuteberg, die da eben in der Mitte saß, die hat übrigens auch gesprochen und das war auch eine gute Rede von ihr. Aber schauen wir uns jetzt lieber nicht an, sonst sind wir wieder bis 23 Uhr hier. Ja, den Helga auch nicht. Den Helga auch nicht. Ja, Blast from the Past. Wisst ihr noch? 2017 war eine Bundestagswahl, so eine Partei namens Freie Demokraten wollten wieder in den Bundestag zurück. Und da hat hier so ein Mensch namens Christian Lindner so ein Interview gegeben und gesagt, alle Flüchtlinge müssen zurück. Und zwar Nicolas Blome und Marina Mösbauer. Ich wusste doch, meine FDP. Ich meine, wenn man jetzt mal den Status betrachtet, Asylbewerber, Asylant, Flüchtlinge, ja, Flüchtlinge müssen normalerweise alle zurück, wenn ihr Krieg im Heimatland zu Ende ist, genau. Hm. Genau, das ist aber das, was er gesagt. Ist in Syrien noch Krieg, Papa Mammon? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Muss ich mal gucken fahren. Und in Afghanistan schickt auch keiner mehr. Also, was sagt die Presse dazu? Seit Jahren keiner gewesen. Ja. Ja, wir werden ganz harte Nachfragen gestellt, aber der Lindner sagt, nee, Rechtsstaat und so, das muss schon so laufen. Man kann da jetzt nicht knallharte Sau, dieser Lindner. Man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, so hier und da. Nee. Und er zieht auch die Parallele zu den Balkan hier Kriegsmigranten, die ja auch alle gehen mussten. Also größtenteils. Ja. Wo man ja auch nicht gesagt hat, ja, jetzt sind sie halt hier und wir brauchen ja eh Menschen. Menschenmaterial. Ja, meinst du, das ist nicht so gut gealtert, oder was? Ja, ich meine, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, dass sie immer so Kaninchen aus dem Hut zaubern und dann hinterher sich nicht mehr der wieder schlauer sind. Ja, das ist nicht gut genug füttern. Genau. Ich erinnere mich auch so ein bisschen an, dass sie auch gegen das Netz-DG so ein bisschen gewettert haben. Und aber dann nach der Wahl leider auch nicht. Die wollten, dass es nicht mehr da ist. Also die wollten es rückgängig machen. Eigentlich wollen sie es abschaffen. Ne? Ja. Und oder so. Mittlerweile behauptet man dann da, nö, wir wollten ja nur, dass es europäisch ist. Ja, die stimmen das ab in der Ampel, dann verlieren die jedes Mal. FDP finde die Pointe. Wenn du es einmal gesehen hast, dann kannst du die nicht mehr wählen. Der Artikel, der war von mir und wir hatten ja dort Soldaten vor Ort, die Hilfe von der Bevölkerung erhalten hat. Und da ging es ja oft in den Medien darum, dass man dann diesen Helfern dann auch eine Chance geben soll, nach Deutschland zu kommen. Und das wäre mir schon von Anfang an nicht in den Kopf. Warum? Und warte, es wird noch besser. Man hatte aber bei diesen Helfern auch eine Bad Guys-Liste. Also Leute, die uns nicht geholfen haben, aber so getan haben und Kontakte zu Taliban hatten oder kriminell waren und auf jeden Fall so Bad Guys waren. Und die sind aus irgendwelchen Gründen dann auch hierher dann gekommen. Wir hatten noch mal ein Interview mit einem Bundeswehrsoldaten, einem ehemaligen, der gesagt hat, niemand hat diesen Leuten getraut. Keiner. Wenn du so jemanden dabei hattest, hattest du noch jemanden, um den du dir Sorgen machen musst. Und ich fand es auf jeden Fall interessant. Also wenn ich das mit meiner Arbeit vergleichen würde, wenn ich so viele Fehler mache, ich würde entlassen werden. Also, apropos Fehler, der Katzenbock Dewey weist darauf hin, dass offensichtlich auch der Schreiber des Artikels irgendwie Fehler macht, weil Bad Guy Apostroph S. Ja, das, man hätte sogar früher auf Blacklist gesagt. Oder ist das ein Friseur im Osten oder was? Bad Hair Guy mit Apostroph. Die Liste gehört dem Bad Guy. Ach so. Wir lesen auch nicht so gerne. Wir lesen auch nicht so gerne. Bad Guy ist eine List. Okay. Ja, die Welt berichtet hier kurz und knapp. Mutmaßlicher IS-Unterstützer bewarb sich als Ordner bei EM Public Viewing. Garantiert der Einzige, würde ich mal sagen. Er wollte wieder sich sozialisieren und mal arbeiten gehen und dann das, ne? Direkt festgenommen. Ja. Sie sagen, die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen IS-Unterstützer festnehmen lassen. Der Verdächtige sei am Freitag am Flughafen Köln-Bonn gefasst worden. Weiter ein Sprecher. Auf Anfrage fest mit. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Das wird ja bestimmt eine schöne EM werden. I don't care. Diesen komischen Aufbau habe ich übrigens vor ein paar Wochen, als ich in Berlin war, schon den Anfang davon gesehen. Ich habe mich schon gefragt, warum sie diese ganze Straße da absperren und bei Kräne stehen. Und jetzt... Unter den Linden an. Ich habe geschworen, kein einziges Spiel zu schauen und das werde ich einhalten. Ayan Hirsi Ali, das ist mehr oder weniger jetzt so eine Leseempfehlung von mir. We have been subverted. Was hindert uns daran, die Bedrohung, die uns vor uns steht, klar zu sehen? Nichts weiter als das Aufrechterhalten wollen unseres Lebensstils. Also, das ist ein Artikel, den sie vor einigen Jahren wohl schon geschrieben hat zu dem auf ihrem Blog und ich habe ihn wenig aufgemacht aus irgendeinem Grund. Warum ist der nicht da? Da ist er. Genau. Sie erzählt einfach ihren Werdegang und erzählt dann, wie der Westen sich von einer kleinen akademisch und politisch vernetzten Clique in diesen woken Unsinn treiben lässt. Sie erwähnt sogar Besmanov in dem Artikel, was ich ganz unterhaltsam fand. Wow, cool, Besmanov, das freut mich. Ist ein guter Artikel für Leute, wenn man ihn auf Deutsch übersetzt, wahrscheinlich bei den meisten, wenn man für Leute, die wissen wollen, welcher Bedrohung sind wir eigentlich ausgesetzt und auch aus der Quelle finde ich, wo keiner was sagen kann bei der Frau Hirsi Ali, wo niemand jetzt sagen kann, das ist aber ein böser, alter, weißer Nazimann. Nee, das ist eine Frau, die firsthand erlebt hat, was Islam mit Frauen macht und was Islam mit Gesellschaften macht. Genau, sie sagt, das ist halt das wichtigste Projekt praktisch der jetzigen Zeit irgendwie. Die Errungenschaften Europas praktisch zu beschützen und zu konservieren. Restoration heißt die Seite. Wie gesagt, das ist ihre eigene Seite. Sie hat den halt jetzt nach dem Israel-Gaza-Krieg nochmal angepasst. Immer eine gute Empfehlung. Ja, warte, Lagebild 13, antisemitische Allianzen seit dem 7. Oktober. AA-Stiftung, ich habe da eine Frage. Habt ihr dann untersucht, was eure eigenen Leute dort machen? Weil eigentlich speist sich da sozusagen euer Klientel aus Leuten, die in der progressiven, in solchen Richtungen stark aktiv sind. Also, dass die unter viel Druck stehen gerade, also zerreißprobentechnisch, so, weil ja. Sie können ja hier nicht die Woke-Linie mitfahren im Endeffekt. Ja, genau. Ich konnte es auch nur überfliegen und ich habe jetzt auch nichts irgendwo gefunden, zumindest nicht auf die Schnelle, dass irgendwo stand, in Wahrheit sind die Rechten irgendwie schuld oder so, oder die Deutschen sind ja noch schlimmer oder irgendwas. Also. Ja, wir können uns ja wenigstens mal die Kernbeobachtungen anschauen. Sie sagen ja, Platz 1 für Juden, sage ich jetzt einfach mal. Da steht zwar das mit dem Stern und mit der Doppelnennung, aber ist die Lage seit dem 7. Oktober katastrophal, auch in der Diaspora. Die sicheren Räume werden weniger. Ja, weniger ist wahrscheinlich noch milde ausgedrückt. Die Bedrohungslage ist dramatisch. Israel-bezogener Antisemitismus greift um sich, getragen von einer Allianz aus Islamismus und Antiimperialismus. Was ja auch irgendwo, kann man wahrscheinlich schon auch trennen. Antiimperialistische Linke erneuert im im Kampf gegen den Staat Israel altbewährte Allianz mit Islamisten in den, ja, und mit Progressiven, will ich noch da hinzufügen. Ja, mit ich möchte nämlich daran erinnern, dass ja auch dieser Herr mit seinem Orientalistik, oder wie sich das nannte, diesem Buch, der taucht ja auch in dieser Gramsci-Dokumentation aus den 80er Jahren auf, die ich hier mal vorgestellt habe. Oh, ich weiß, wen du meinst, der mit den krause Haaren. Mit Cornel West und Konsorten. Ja, genau. Ja. In den Auseinandersetzungen um den Hamas-Terror vom 7. Oktober fand eine erneute Fusionierung des Anti-Imperialistischen mit dem islamistischen Antizionismus statt. Gruppierungen aus beiden Lagern stehen Seite an Seite, ihre Demosprüche fließen ineinander. Okay, da sind sie doch, die Rechtsextremen. Okay, dritter Punkt. Rechtsextreme instrumentalisieren den Kampf gegen Antisemitismus und Israel-Hass, um ihren Rassismus offen überall platzieren zu können. Ich nehme alles zurück. Das ist doch Quatsch, was sie hier schreiben. Habe ihnen zu viel Credit gegeben. Die Reaktionen nach dem 7. Oktober haben einmal mehr gezeigt, dass Teile der rechtsextremen Rechten ein instrumentelles Verhältnis zu... Ja, nenn mal die Teile. Was sind ja, die Teile? Du bist bei der Amadeo und Antonio Stiftung, da ist das eben so. Wir müssen das schreiben. Das gehört zum Programm, oder? AfD und Co. nutzen die Verherrlichung des Hamas-Terrors als Anlass, um Rassismus zu verbreiten. Woraus besteht der denn, der Rassismus? Man muss da nichts, rein interpretieren. Man muss einfach nur diese, ich habe gestern auch wieder diese Leute gesehen. Ausnahmsweise mal nicht bei mir in Hannover, sondern in Hamburg. Ich war gestern in Hamburg. Und da bin ich auch direkt wieder in so eine Pali-Demo da reingelaufen. Israel-Hass wirkt identitätsstiftend. Die Rede von und die Förderung nach bedingungsloser Solidarität mit Palästina führt immer wieder zu israelbezogenem Antisemitismus und bedeutet schließlich auch die Unterstützung palästinensischer Terrororganisationen wie Hamas und PFLP, was eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Okay. Sie bietet für unsere. Die haben doch keine Demokratie. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich keine Ahnung. Sie bietet eine Gelegenheit, sich über Trennendes hinweg eine gemeinsame Identität zu konstruieren. Ja. Soziale Medien spielen in Allianzbildung eine entscheidende Rolle. Ja, das sind so ähnliche Behauptungen wie bei Gamergate oder so. Die Leute davon rechts würden und so. Schwer zu sagen, was daran stimmt und was nicht. Ja, aber ich weiß, was ich heißt weiß, werden? Bei denen ist es ja nicht werden. Bei denen ist es ja so, dass dieses Ganze, das existiert geworden, ja, so schon. Mhm. Und die, ja, ob das die Ursache ist, ist dann die Frage, ne, wirklich. Nee, das sagen sie ja nicht. Sie sagen ja Allianzbildung. Also diese Leute, die haben diese Ansichten ja schon und die finden dann einfach nur zusammen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, na gut. Hatte so den Vibe von der Parallele. Ja, aber deswegen ist es ja, deswegen ist es ja auch so irre, dass sie sich ständig darüber aufregen, dass irgendwelche AfD-Politiker bei TikTok irgendwie angeblich so erfolgreich wären, wenn dieser Scheißdreck hier viel schlimmer ist. Also. Und hat nicht Facebook schon From the River to the Sea verboten als Äußerung auf der Plattform? Ich meine, wir hatten letztes Jahr dieses Ding, dass irgendwelche Leute unter 30 in Amerika irgendwie Osama bin Laden abgefeiert haben. Weil sie bei TikTok gehört haben, dass dem sein komisches Manifest doch die ganze Welt erklärt. Also, was ist denn da jetzt ein Pendant von rechts? Ja, nur die Radikalisierung durch irgendwelche Medien und so weiter. Ja, steht hier nicht. Allianzbildung. Ja, ist Allianzbildung. Kontaktschuld. Gruppierungen und Netzwerke der antiimperialistischen Linken und des Islamismus sind in den sozialen Medien aktiv. Einige heizen durch manipuliertes Framing und Desinformation die Stimmung gegen Juden und Staat Israel an. Gerade antizionistische Influencer nutzen die Dynamik. Ich lese die Sterne nicht mit, um Hetze zu verbreiten. Ja, so sieht das wohl aus. Und das sind eure Schützlinge, sind das. Ja, vielleicht nochmal die Überschriften islamistischer Antisemitismus. Und da haben sie sogar dieses Bild, das, da wurden ja auch schon Leute für angefeindet, dass sie so ein Bild rumteilen hier. Ne? Das ist ja hier der Hitler mit dem Großmufti von Palästina. Jetzt kommt es von der AA-Stiftung. Fallbeispiel 1, Hamas-Parolen auf dem Potsdamer Platz. Ja, Parolen sind immer so eine Sache von irgendwelchen Straftaten und so, aber klar, die sind auch ganz schön radikal. Und dann interviewen sie ja irgendwen und noch irgendwen anders. Chronik der Vorfälle. Antisemitischer Anti-Imperialismus. Ja, Liberation. Ne? Und wenn ihr aber solche Sachen hier seht, mit solchen Begriffen, Befreiung und so, kommt aber auch nicht zum Nachdenken. Linker Kongress der Terrorverherrlichung. Ja, das ist der Palästina-Kongress in Berlin wahrscheinlich. Ja. Ich habe übrigens auf der Republika gelernt, dass From the River to the Sea ja auch einfach nur bedeuten kann, dass man nur einen Staat haben will. Aber das heißt ja nicht, dass die Juden dann weg müssen oder so. Ach so, ja, jetzt. Ja. Ja. Hat mal wieder keiner gewusst. Antisemitismus unter Expats, okay. Queers for Palestine. Queers for Palestine treffen auf türkische Nationalisten auf einer israelfeindlichen Demonstration am Alexanderplatz. Ja, da wundert euch jetzt drüber, ne? Da sind euch sämtliche Leute, die sowas schon mal gesehen haben, Queers for Palestine, Jahre voraus. Ich find's genial. Was ist Antisemitismus? Tja, so viel dazu. Süd! Mit dem Sommermärchen. Mit dem verbotenen Lied oder geht's um was anderes? Hier geht es auch um das verbotene Lied, aber es geht auch um diese Umfrage, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, wo jemand von der ARD gefragt hat, sollte die Nationalmannschaft mehr Spieler aus Deutschland haben oder wollen sie, dass die nur aus Deutschland spielen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen, genau. Und dann haben 20% oder 17 gesagt, ja. 21%, Entschuldigung, nee. Hier sind so viele Sachen mit Prozenten drin. Ich weiß, es waren um die 20%, die gesagt haben, ja, ich hätte das gern, also ein Fünftel der Befragten. Der Artikel ist für Bilder mit einem Bild von Herrn Gündogan. Mit dem habe ich ein Interview gelesen die Woche, das fand ich sehr lustig. Da schreibt er, ja, aber wir bei der Nationalmannschaft und bei Barcelona sind auch voll viele Leute aus ganz vielen Kulturen und wir verstehen uns prima. Ich verstehe das gar nicht so ungefähr, was die Leute für ein Problem haben. Vielleicht sollte ihm jemand erklären, dass das halt was anderes ist, ob Millionäre aus vielen verschiedenen Ländern irgendwie zusammen Fußball spielen oder ob man sich den knappen Wohnraum und die Ressourcen in den eher unteren Etagen am Ende des Zuges halt miteinander teilen muss mit immer mehr Leuten, die in dieses Land hineinströmen. Aber nun gut, ich meine, die sind zum Fußballspielen da, nicht um zu philosophieren. Ja, genau. Und der gute Volkan Agar setzt im Endeffekt den Satz Deutschland im deutschen Ausländer raus mit diesem ich fände es besser, wenn wieder mehr Weiße in der Nationalmannschaft spielen, gleich. Einer mag martialischer klingen als der andere. Aber wenn man sie konsequent zu Ende denkt, haben beide Sätze die gleiche Bedeutung. Trotzdem lösen sie gegensätzliche Reaktionen aus. Wer Unbehagen bei der großen Empörung um Sylt empfunden hat, der weiß spätestens jetzt, warum. Das Nebeneinander der Sylt-Gesänge und der WDR-Umfrage zeigt, wie schizophren die Auseinandersetzung mit Rassismus in Deutschland ist. Das ganze Land hat sich über die rassistischen Gesänge aus Sylt erregt, obwohl es sie auch schon bei vielen anderen Festen in Deutschland gegeben hat. Sogar der Bundeskanzler hat sich betroffen zu diesem vermeintlichen Skandal geäußert, der für viele Menschen offenbar zur Party-Playlist gehört. Unsere deutschen Fußballhelden dagegen machen sich ehrlich. Ich hoffe nie wieder, sowas von einer Scheißumfrage lesen zu müssen, sagt der Bundestrainer. Joshua Kimmich sagt, es ist absolut kontraproduktiv, es sei absurd, eine Frage zu stellen, wo es eigentlich darum gehe, das Land zu vereinen, und das ist Rassismus und überhaupt. Die ausbleibende Empörung über die Statements der Fußballer lässt vermuten, dass sie mit der Zustimmung rechnen dürften, die größer als 21% ist. Weil er findet das nämlich genauso falsch, was diese Leute da sagen. Dann sagt er, der WDR hat halt gesagt, unser Reporter hat diese Aussage von Leuten gehört, während er diese Reportage gemacht hat, und deswegen hat er diese Frage gestellt. Wie kann es nun sein, dass erst rassistische Gesänge tagelang für Aufregung sorgen und wenig später der Bundestrainer und einer seiner Spieler behaupten, Umfragen zu Rassismus seien überflüssig? Sylt, das sind die anderen, die reichen, verwöhnten Schnösel, die Champagner-Nazis, wie der Stern titelte. Das hat nichts mit uns zu tun, aber Fußball lieben wir. Wir alle sind die Nationalmannschaft und jetzt bei der Heim-EM müssen wir verdammt nochmal zusammenhalten. Doch was, wenn Nagelsmann und sein Spieler zumindest damit recht haben, dass es in der Nationalmannschaft selbst keinen Anlass für solche Fragen gibt? Schließlich finden ja auch 66% der Befragten ein DFB-Team mit Migrationsgeschichte gut. Dann sollten Kimmich und Co. lieber eine Antwort auf den Platz geben, mit gutem Fußball und mit Zusammenhalt auch dann, wenn es keinen Erfolg gibt. Wie man es macht, macht man es falsch. Machst eine Umfrage falsch, sagst, die Umfrage soll nicht gemacht werden, falsch. Alles falsch, Hauptsache die Befindlichkeit der Zugereisten wird nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ja, die Stadt Essen bzw. die Messe Messinghallen Gruger, die mit der AfD einen Vertrag für ihren Bundesparteitag am Ende Juni hier geschlossen hat, kneift den Arsch zu, versucht zu kneifen sozusagen. Haben jetzt den Mietvertrag aus, wie ich meine, fadenscheinigen Gründen gekündigt und die AfD muss sich vor Gericht dagegen wehren. Ich gehe mal davon aus, dass sie das durchkriegen und den Mietvertrag da erfüllt bekommen. Aber die Posse ist provinziell oder so, wie soll man sagen. Also ich finde das schon ganz schön unverschämt, da den Leuten einen Mietvertrag zu geben und dann anschließend neue Bedingungen aufzustellen. Es ist unverschämt und es ist einfach auch nicht statthaft und es wird auch vor Gericht wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wie gesagt, aus meiner laienhaften Einschätzung, wahrscheinlich keinen Bestand haben. Also sie wollten von Ihnen das unterschreiben, dass da keine Äußerungen passieren, die irgendwie extrem sind oder sonst. Ich meine, 1500 Leute, wie sie irgendwas garantieren, dass einer sagt oder so, so ein Blödsinn. Ne? Also das ist eine Auflage, die wirklich auch aus der Luft gegriffen ist, finde ich. Mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Ende Juni wird der Parteitag stattfinden. Ja, das ist ja wie bei vielen solchen größeren Sachen, dass da die Öffentlichkeit daran beteiligt ist. Also die Stadt hängt da irgendwie drin in diesem Veranstaltungsort und das ist eigentlich immer so, dass die bei solchen Sachen eigentlich gar nicht Nein sagen dürfen, weil sie die Leute halt nicht da unterscheiden dürfen. Also wenn eine Partei sowas veranstalten will und das passt und die bezahlen das, dann haben sie da auch ein Recht drauf. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über die Sache hier. Ein Redakteur des Radio Dreieckland, das ist irgendwo in Karlsruhe oder so, da in der Gegend, der hat in einem Artikel auf die Seite in die Media links unten verlinkt, da das halt eine verbotene Geschichte ist im Endeffekt, also eine verbotene Vereinigung praktisch ist, das ist ja irgendwann mal verboten worden, fand ich, also 5 Jahren oder so. Und er hat diesen Link gesetzt und man hat ihm vorgeworfen, dass das sei Unterstützung des Handelns einer verbotenen Vereinigung. Also die Staatsanwaltschaft hat das gesagt. Und das Gericht hat gesagt, nein, das Gericht hat den Stellenwert der Pressefreiheit ins Zentrum seiner Überlegungen und seiner Entscheidung gerückt. Der im Juli 22 auf der Webseite des nicht kommerziellen Senders veröffentlichte Bericht enthielt laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft einen Link auf ein Archiv der verbotenen Vereinigung links unten in die Media. Der Richter sagt, das fand ich ganz interessant, die Begründung ist, auch unter anderem, es sei nicht belegt worden, dass die verbotene Vereinigung fortbestehe. Also, ja. Man kann natürlich blind sein auf beiden Augen, aber muss ja, ich meine, man kann sich das auch mal ins normale Leben adaptieren. Du kriegst dann ein Flugblatt von dir in der Partei, das heißt, das ist ein Kumpel, und dann machst du dich strafbar oder was? Das ist doch irgendwie ein bisschen Unterstützer der Sache, nur weil du rum zeigst, das ist doch Quatsch, ne? Der Richter hat gesagt, die Verlinkung sei nicht als Unterstützungshandlung zu bewerten. Ein kritischer Journalist muss Verbote kritisieren dürfen. Und so schwer mir das in diesem Fall natürlich auch fällt, weil in die Media links unten echt ein Drecksladen ist oder war, je nachdem, wie man das sieht. In dem Fall finde ich es gut, dass hier ein Journalist für so eine Sache nicht rechtlich belangt wird. Solange er das jetzt, wenn da jemand einen verherrlichenden Bericht schreibt und sagt, hier, das ist die beste Seite und wenn ihr euch irgendwie eine Bombenbauanleitung suchen wollt, dann fragt mal da. Dann würde ich auch das kritisch sehen, aber jemand, der in einem Artikel das benutzt. Ja, und auch er kriegt eine Entschädigung vom Staat, weil man hat 2 Wohnungen von Mitarbeitern des Senders durchsucht und Material beschlagnahmt. Ist noch nicht rechtskräftig. Ja, es geht um die Frau Rauch. Hatten wir hier schon mal vorgestellt mit einem lustigen, also auf eine Art und Weise lustigen Artikel, wo ja auch jemand, der da an der TU Berlin lange gelehrt hat, darüber berichtet hat, über seine Erfahrungen mit ihr und dass es also alles sehr unprofessionell irgendwie da läuft und das war ja auch im Zusammenhang mit Äußerungen von ihr, dass sie gegen rechts kämpfen würde und solche Dinge. Und jetzt ist hier irgendwie publik geworden, dass die gute Dame auch irgendwelche Likes gesetzt hat unter teilweise ziemlich heftigen Tweets in Richtung Palästina-Solidarität. Und ja, aber sie klebt da an ihrem Stuhl und an anderen Orten, während an uns, gab es ja schon große Diskussionen über alle möglichen Leute wegen allen möglichen Tweets und Erklärungen, dass ein Tweet ja wie eine Zustimmung ist und viel, viel schlimmer als ein Retweet und lauter solche Dinge. Und ja, und der Herr Brotkorb, der hat ja auch wohl so ein interessantes Buch über den Verfassungsschutz jetzt geschrieben. Der hat hier diesen Artikel von Cicero geschrieben. Und was war hier nochmal interessant? Naja, dieser Senat von der Schule in diesem Fall. Ich habe zuerst gedacht von der Stadt, aber hier geht es jetzt irgendwie um den akademischen Senat. Und da hat sie jetzt auch so eine Abstimmung machen lassen, anonyme Abstimmung unter den Leuten. Und da gab es eine knappe Mehrheit von 13 zu 12 für den Rücktritt, dass sie jetzt zurücktreten sollte, aber ist halt nicht bindend und von daher muss sie da nicht zurücktreten. War quasi so ein Meinungsbild. Genau, und was hier ganz lustig war, Rauchs Rücktritt zu einem Akt der Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland zu stilisieren, ist zwar ungefähr genauso dämlich wie gegen das Gegröhl des besoffenen Wohlstandskinder auf Sylt auf Titelsequenzen von Champagner auf Titelseiten vor Champagner-Nazis zu warnen, aber darin steckt immerhin eine gewisse Konsequenz. Wenn schon die Sylter-Sänger für ihre Dummheiten mit ihrer öffentlichen Hinrichtung und dem Verlust des Arbeitsplatzes bezahlen müssten, warum soll dann Geraldine Rauch eigentlich noch im Amt bleiben dürfen? Ja, ist eine gute Frage, oder? Man könnte die gegen sie gerichteten Rücktrittsforderungen eben nur dann glaubwürdig zurückweisen, wenn man auch Deutschlands Umgang mit den Sylter-Grölern nachträglich für maßlos und überzogen erklärte. Es ist indes kaum zu erwarten, dass Geraldine Rauch dem öffentlichen Druck wird dauerhaft standhalten können. Dafür spricht auch, dass inzwischen sogar der Zentralrat der Juden und das Internationale Auschwitz-Komitee, die kommen alle an und sagen, den Rücktritt Rauchs verlangen. Und mit jedem Tag, den die Präsidentin noch ausharrt, wird sie für die letztlich noch zu erwartende Demütigung nur umso größer ausfallen. Genau, und dann hat sie quasi als Wiedergutmachung für ihre eingestandenen Fehler in dieser Woche den Akademischen Senat der TU Berlin noch einen 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus vorgelegt. Und einer der Punkte war doch tatsächlich, es könnte künftig mehr Veranstaltungen für Studenten und akademische Mitarbeiter zum Thema Antisemitismus geben. Man fasst es nicht. Weil die wow, so frische Ideen auch. Weil die Präsidentin antisemitische Tweets liked, sollen die Studenten und Mitarbeiter der Uni also nun an ihrer Stadt zur Strafe nachsitzen und sich in Sachen Antisemitismus weiterbilden. Ja, das hört sich doch nach einer guten Idee an, oder? Findet ihr nicht auch? Mehr als das braucht es am Ende nicht, um das verschobene Weltbild der Präsidentin zu charakterisieren. Sie nimmt Studenten und Mitarbeiter der Universität für ihre eigenen Fehler und Aspirationen in Geiselhaft. Sie scheint schlicht keinerlei Gespür dafür zu haben, auf welche Stuhle sie eigentlich zu welchem Zwecke sitzt. Ja, wie wir ja in einem anderen Artikel gehört haben, ist sie ja eine Drummerin und hat ein Schlagzeug bei sich stehen. Vielleicht sitzt sie lieber auf dem Stuhl und schlägt ordentlich um sich. Ja. Ja, die wird das auch nicht ewig durchhalten, die Geschichte, aber es ist. Ja. Mal wieder ein Punkt, ne? Wir brauchen eine Frau unbedingt und das ja, genau. Ist doch toll, so links und gegen die Bösen. Ups, die ist selber gar nicht so koscher. Tja. Und dann sind natürlich alle anderen das Problem, die erstmal lernen müssen, educate yourself, was das wahre Problem ist. Makeorg.de, gemeinsam gegen Desinformation. Der Bürgerrat Forum gegen Fakes hat verschiedene Empfehlungen entwickelt. Welche findest du am besten? Stimme jetzt ab und bestimme die Prioritäten mit. Und hier, also das ist eine Zuschauereinsendung, hier teilt jemand seine Meinung, dass jede Plattform verpflichtet werden soll, eine Wartezeit vor Veröffentlichung des Posts einzuführen, in der eine KI auf Desinformationen prüft. Ja, genau. Ja, genau. Super Idee. Ich wette mit euch, die Idee, die werden wir auch noch im Bundestag irgendwann wiederfinden. Die ist super blöd und das da hat nichts mit dem Bundestag selber zu tun, sondern ist so ein NGO-Vorschläge, teil deine Meinung, was auch immer. Aber ich wette mit dir, so einen Vorschlag, den finden wir irgendwann mal auch im Bundestag, da bin ich mir sicher. Und danke für die Einsendung. www.meldestellekulturmarxismus.de. Ja, Thema Desinformation, da sind wir direkt wieder bei der guten alten Republika. Und die Anna Schneider hat sich hier jetzt auch nochmal den Caroline Ehmke Talk angeschaut und schreibt, manchen Dingen entkommt man nicht, egal wie sehr man es auch versucht. Die peinigend perpetuierte Raub Aufstellung in Klammern, manche nennen das tatsächlich Steuererklärung, das ist so was auf und rein. Endlose Herbert Grönemeyer Songs im Rewe, redselige Nachbarn, die Liste ist lang. Und die jährliche Berliner Republika darf darauf jedenfalls nicht fehlen. Keine Sorge, Sie müssen dieses Festival für die digitale Gesellschaft, um das es sich dabei laut Selbstbezeichnung handelt, gar nicht kennen. Seien Sie im Gegenteil von Herzen beneidet, wenn dem nicht so ist. Weniger Glück hat man als Berlin-Bewohner oder in Klammern als Weltraumaffen-Zuschauer. Denn sogar wenn man sich nicht den 3 Tagen der freien Pronomenwahl und Robert Habeck Fanzirkel hingegeben hat, holt sie einen ein, die Parallelwelt wegen oder trotz der man in die deutsche Hauptstadt gezogen ist, oh weh. So schwirrt dieser Tage das Video einer der unzähligen Diskussionsrunden besagter Republika, die vergangene Woche stattfand, durch die sozialen Medien oder besser gesagt ein Schnipsel daraus und der ist großartig. Niemals könnte man diese Blase besser beschreiben, als sie es selbst tut. Einfach laufen lassen, einfach gut zuhören. Einfach laufen lassen, die Blase. Unter dem Titel Was wahr ist, ein Gespräch zwischen Caroline Imke und Claudia Kempfert sitzen besagte Frauen, ersteres Publizistin und Philosophin, zweitere Wirtschaftswissenschaftlerin, mit dem Moderator Jonas Schäuble, Journalist beim Spiegel, auf der Bühne vor einer bestens gefüllten Halle und sprechen über den Klimawandel bzw. über den Umgang damit. In der Beschreibung dieser Session, Anführungsstrichen, auf der Webseite steht natürlich Klimakatastrophe, Hashtag Aktivismus. Muss ja. Das wohlgesinnte Biotop der Panik-Aficionados will schließlich nicht enttäuscht werden. Und los, man sei an einer Stelle, wo das Wissen allein nicht mehr reiche, meint Imke. Nun müsse operationalisiert werden. Ich glaube, das hat 2 Dinge zur Folge, dass dieses Operationalisieren dann eben auch sehr häufig, das haben wir bei der Werbepumpe gesehen, aber das sehen wir auch bei anderen Fragen, dann eben sehr, sehr stark in technische Fragen geht, in Details geht. Da gebe ich zu, da steige ich sofort aus. Sofort. Ich möchte es auch nicht verstehen. Wer hätte es gedacht? Ich möchte, dass es beschlossen, angeordnet wird, dass es verpflichtet werde, ich nicht nachdenken muss. Das hat Frau Imke da gesagt, ja. Warte, die intellektuelle Frau Imke. Die Details interessieren mich, ich möchte aber, dass es verpflichtend wird. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Braves Bürgerchen. Die anderen wissen ja, was gut für sie ist. Von daher reicht es ja. Super, no. Endlich kann der geneigte Lemming ungeniert verlangen, dass der Staat oder die Wissenschaft ihm das Denken abnimmt. Immerhin kann man sich nun auf eine Philosophin berufen. Ach genau, die hat beim Habermas studiert, das habe ich gelesen irgendwo. Okay. In ja, beim Habermas. Das ist ihr dicker Pluspunkt. hat eine Doktorarbeit gemacht mit einem schönen Namen, namhaften Titel, weiß ich nicht mehr genau. Und der schöne Kulturmarxismus, der uns nie davonläuft. Merkt das Publikum mehrere Minuten später offenbar gar nicht, dass Imke in ziemlicher Ekstase das Ende der Debattenkultur, in Klammern, falls es sie je gab, doch das ist nochmal eine ganz andere Geschichte herbei, buchstabiert. Im Gegenteil, erneut glühen die Handflächen fast so sehr wie Imkes Herz. Ich würde wirklich dazu aufrufen, dass niemand, der eingeladen wird, in einer Rahmung, die Pro und Contra heißt, teilnimmt. Ich würde wirklich inständig darum bitten. Applaus, Applaus. Ja, aber die haben aber auch echt kräftig applaudiert. In dem ja, das ist wohl wahr. Ja. Krass, ja. Es muss aufhören. Wir müssen aufhören, die Rahmung zu bedienen. Es wird uns ständig vorgemacht. Es gäbe zu allen Fragen gleichermaßen vernünftige, einander widersprechende Positionen. Das ist mit Verlaub einfach Bullshit. Applaus, Applaus. Wir müssen so viel Mühe, die du dir gibst, Chris, die Arroganz und diese Abgeschmacktheit, die Imke dabei an den Tag legt, die schaffst du leider nicht. Ja, wir müssen es abschaffen. Applaus. Moment, wie bitte? Frag bloß keiner. Ja genau, das ist das Hauptproblem bei dieser Republika. Es wird einfach von der Kanzel runtergepredigt. Absolut. Ja. Also bitte lesen Sie diesen Kram nicht, gehen Sie bitte nicht in Formate, lassen Sie sich nicht einladen in diese Formate. Es ist wirklich eine systematische Zerstörung von vernünftigem, rationalen, differenziertem Diskurs. Wow. Das ist eine Erklärung hier für die Republika höchstens. Aber und vor allem das Interessante dabei ist, jeder Desinformationsexperte, der also sein Name auch wert ist, also der sich wirklich auskennt, nicht das, was in der Regel bei uns in der Öffentlichkeit eingeladen wird, sondern ist jemand wie Thomas Reed, der warnt davor, dass Falschinformationen besonders dann gerne sich gut verbreiten in Blasen, wenn es sich um eine Blase handelt, die kaum außerhalb der eigenen Blase Kontakt hat. Das bedeutet, sie will ja, dass man nicht die Debatte sucht, nicht diese zwei Gegensätze, dass das nicht debattiert wird. Gerade sowas führt dazu, dass innerhalb beider Blasen, wenn das aufhört als Tätigkeit, dieser Austausch, dass falsche Informationen sich eher verbreiten. Also. Kurzer Blick ins Publikum, alles wunderbar. Tatsächlich wird eben beinahe Monolog ab und zu vom Moderator und der zweiten Diskussionsteilnehmerin unterbrochen. Und wie könnte es anders sein? Ja, ich bin sehr froh, bravo, ist Kempers Antwort auf Ebenkes Debattenabschaffungsplädoyer. Schnell wirft die aufgeregte Philosophin ganz Rockstar-mäßig noch ein, man muss es abschaffen, hinterher, aber die Menge gar nicht aufhören will zu jubeln. Ja, so war muss es abschaffen. Man muss es abschaffen, hat sie doch so gesagt. Ja. Echt krass gewesen. Ja. Oh, Ebenke. Ich habe das wieder einem unbeteiligten Freund vorgespielt, der auch fast wieder vor Kopfschütteln war, ihm fast der Kopf umgefallen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel mehr ich hier noch von dem Plus-Artikel vorlesen will. Ja, die Leute können einfach unsere Republika-Streams gucken. Das auch, ja. Ja, am Ende geht es auch noch um diesen, weil die haben auch Springer explizit erwähnt, dass sie ja ganz besonders böse sind. Das hat Anna ja auch verwurstet. Also ist ein schöner Artikel geworden. Und nächstes Jahr fährst du bitte wieder hin auf die Republika, Anna. Du merkst doch, was passiert, wenn du dich drückst. Dann kommt die Republika zu dir. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Ja. Und hier auch von News gab es einen Artikel, nämlich irre Debatten auf Digitalmesse Republika. Journalisten bestimmen, was sie wissen sollen und was nicht. Und hier ging es jetzt auch nochmal um den Thilo Jung und die Frau Ehmke halt. Die Republika versteht sich als ein Festival für die digitale Gesellschaft, das kürzlich in Berlin unter dem Motto Who Cares tagte. Die Republika wird unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und konnte so mehr als 350.000 Euro Steuergeld einstreichen. Es um Medien und Kulturpolitik eine Melange aus eine Melange aus linksideologischen Themenwelten, die in Vorträgen und Workshops erlebbar gemacht werden. Dieses Jahr kamen rund 30.000 Besucher, in den Genuss wortgewaltiger Debatten, die verstörenden Einblicke in die Gedankenwelt der selbst erkorenen Meinungselite des Landes geben. Diskutiert wird gesellschaftliche Schieflagen wie der Gender Sleep Gap. Genau, das muss ich mir noch angucken. Fake Smile, wie Antifeminismus die Demokratie angreift und Flinters und Technik. Und Flinters und Technik kann ich euch schon mal sagen, das wird wahrscheinlich unser nächster Sonderstream, zumindest wenn es nach mir geht. In dem Talk, was wahr ist, tauchten auch die Grünen nahe Klimaexpertin Claudia Kempfert, bekannt als Dauergast bei AD und ZDF. Ja, man fragt sich, warum. Und die Autorin des Buches gegen den Hass, Caroline Ehmke. Ja, und ihr neues Buch heißt auch, was wahr ist. Das ist so wie der Titel von dem Ding. Was wahr ist. Ja, was wahr ist, ist wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was euch im Kopf rumspürt. Gewalt und Klima ist wahr. Ja, aber ich finde es echt klasse. Die Republika, die hat jetzt richtig mal Aufmerksamkeit wieder bekommen, dafür, dass sie so knallhart durchgeknallte Themen haben, wie wir wollen keinerlei Debatten mehr und Journalisten haben nicht über das zu berichten, über das sich die Bevölkerung gerne informiert fühlen würde, sondern die haben ihre eigene Agenda zu machen. Ich fand's klasse. Also. dass es mal rumgeht in den Medien. Ich habe es gefeiert. Ja, da kann auch viel mehr rumgehen. Also zum Beispiel Mohammed Amjahid. Der könnte auch gerne mal rumgehen. Oh ja, oh ja. Ja, östlichen Kram brauchen wir es jetzt nicht durchlesen, aber hier ist es halt eben auch mal erwähnt worden, auch wenn, wenn man das vielleicht mal Korrektur lesen sollte. Ja, kommen wir jetzt zum Fake Train. Aufklärung gegen Desinformation, ja. Bundesinnenministerium zahlt über 470.000 Euro für Trash-TV mit Resen. Das ist jetzt eine Menge, ne? Ja. Sollte man meinen. Das ist zusammen schon fast eine Million oder was? 350 für die, 470 hier. Oha. Ja, das ist ein neues TV-Format der Bundeszentrale für politische Bildung. Soll junge Leute im Umgang mit Fake News beibringen. Dafür leistet sich die Behörde fast 500.000 aus der Tasche des Steuerzahlers. Ein Blick in die Sendung zeigt, es ist staatlich finanziertes Trash-TV. Rezo, der unangenehm aufdringliche YouTuber mit knallbunter Punkfrisur, hat nun seine eigene Fernsehserie. Unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung soll das Format Fake Train Jugendliche und junge Erwachsene in Anführungsstrichen unterhaltsam auf die Herausforderungen durch die Verbreitung von Desinformation im Netz aufmerksam machen. Apollo hat noch nie eine Punkfrisur gesehen, schließlich aus diesem Absatz. Ausgestrahlt werden die Folgen auf der Amazon-betriebenen Plattform Freevee und können überdies in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung abgerufen werden. Für diese hohe Aufgabe hat die Bundeszentrale ordentlich Fördergelder fließen lassen. Auf Apollo News Anfrage legte die dem Bundesministerium Innenministerium unterstellte Behörde offen, dass das Gesamtauftragswert bei 471.554,39 Euro, okay, im Brutto liegt, was fast 80.000 Euro pro Folge, 2.500 Euro pro Minute entspricht. Ebenfalls bestätigte die Bundeszentrale, dass der Moderator Riso sowie alle Teilnehmer für die Teilnahme an dem Format bezahlt wurden. Ist ja auch wichtig. Hallo. Und wofür die ganze Kohle? Schaut man einmal in die erste bereits ausgestrahlte Folge herein, kommt man seinen Augen, traut man, kann man seinen Augen kaum glauben. Das von Rezo moderierte Format rangiert irgendwo zwischen peinlicher Gameshow und Trash-TV. Man weiß nicht, ob man sich zuerst von den brutalen Neonfarben, in denen das U-Bahn-Setting gehalten ist, oder von den Teilnehmenden mit aufgespritzten Lippen, peinlichen Outfits und Ghetto-Slang in Sicherheit bringen möchte. Ja, das ist politische Bildung, Leute. Man muss, oder wie es heißt, man muss die Kinder da abholen, wo sie sind. Das verstecken sie auch schon bei Amazon und auf der eigenen Plattform, ne? In der Folge müssen zwei Influencer in einem Waggon in einer Art Quiz gegeneinander antreten. Rezo fungiert in der Rolle als Moderator und leitet die Teilnehmer durch die Spiele. Unter anderem der Rapper Xata. Und da habe ich jetzt von News gehört, dass der irgendwie vorbestraft sein soll. Ja, aber richtig. Wegen, irgendwie wegen Raub und solche Sachen. Also nicht irgendwas. Und er macht auch so Texte, die den meisten Feministinnen überhaupt nicht gefallen würden. Aber man muss die jungen Leute da abholen, wo sie sind. Die Streamerin Anna Gazzani und der ehemalige Vize-Dschungelkönig 24 Tim. Forever 24. Ehemaliger Vize-Dschungelkönig. Das ist so geil, was die Leute sich da wissen. Das ist ein ganz schön ein geiler Titel. Auf jeden Fall. Ich war auf der Shortlist zum Hast du das erreicht? Von meiner Schule. Wir müssen mal Desinformation in dem Waggon unter Beweis stellen. Falls Sie diese Menschen nicht kennen, keine Sorge, Großteile der Apollo-Redaktion haben diesen Namen auch noch nie gehört. Die Teilnehmer sollen dann im Verlauf des Spiels Aussagen über den jeweils anderen als richtig oder falsch einordnen. Dabei geht es um so extrem brisante politische Fragen wie, ob einer der Teilnehmenden ein Nippelpiercing habe oder nicht. Inwiefern dieses Spiel etwas mit Desinformation zu tun hat, muss bitte bei der Bundeszentrale für politische Bildung angefragt werden. Politische Bildung. Später sollen die Kontrahenten verschiedene mediale Quellen nach ihrer Seriosität beurteilen. Ganz vorn mit dabei natürlich die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber auch der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung werden explizit genannt. nur mal so am Rande, die Teilnehmenden der ersten Folge geben beide zu Beginn der ersten Sendung an, dass sie sich ausschließlich über TikTok und Instagram über Neuigkeiten in Anführungsstrichen informieren. Womit die ganze Versuchsanordnung schon Unsinn ist, aber gut. Ja. Politische Bildung. Gehirne aus. Politische Bildung, Gehirne aus. Anstatt dass das Format dieses Verhalten zur Selbstbildung hinterfragt, geht der junge Zuschauer aus der Sendung mit der Info, dass er sich ab sofort eben die Videos von ÖRR und etablierten linksgerichteten Medien zu Gemüte führen soll. Die eigentlich wünschenswerte Kompetenz im Umgang mit Desinformation durch gesunden Menschenverstand und Recherche, Nachrichten von mehr oder weniger etablierten Quellen zu hinterfragen und nachzuprüfen zu können, soll in der Serie offensichtlich keine Rolle spielen. Worin genau dann der hochbezahlte Bildungsauftrag des Formates bestehen soll, ist höflich formuliert fraglich. Ja, das ist der Sinn und Zweck. Glaube, also soll auch ein bisschen Spaß machen. Die Zentrale für politische Bildung lässt Rezo für eine 500.000 irgendwelche Tussen fragen, ob sie Nippelpiercings haben. Gut, dass meine Steuergelder wieder an vorderster Front meinem Land dienen. Nee, Steuergelder in dem Fall, stimmt. Ja. Verrückt. Aber Punkfrisur, Alter. Aber von wegen Fake und so, ne? Da kam jetzt die Frage auf in den Kommentaren, habe ich gesehen, ob der Rezo denn einen Klumpfuß hat, vielleicht. Wusste keiner so genau. Ne? Ein Klumpfuß? Erzähl das bloß nicht rum. Ja. Dann hat das nur gefragt, weißt du? Ja, Frage ist ja in Ordnung. Gott, sieht das billig aus. Das ist die Neon-Deko, das ist ja richtig billig. Ach du Scheiße, ein paar bunte Folien an Fenster geklebt und ein paar Röhren verlegt. Super. Bewegt ja, Bild. Gehirne aus. Wir sind ja seriös hier. Wir sagen nicht Video, wir sagen Bewegtbild. Ja, wobei ich da jetzt auch mal fair sein muss. Bewegtbild sage ich manchmal auch, weil ich, wenn ich mal an die Macht komme, alle bewegte Bilder verbiete, inklusive GIFs. Gibt kein Fernsehen mehr, keine Videospiele, nichts, alles verboten. Nur noch. Aber ist cool, dass man direkt einen Angebot hat, ne? Kannst du mir ja mal direkt sich helfen, muss man wählen. Hallo Rezo, kannst du mir helfen beim Wählen? Fake-Tränen bildet die mediale Lebensrealität Jugendlicher und junger Erwachsener ab. Mhm. Alter Schwede. Hast du Nippelpiercing oder was du denn? YouTuber Rezo steht erstmals als Moderator vor der Kamera. Mit dabei sind unter anderem lauter Leute. Die 6 Folgen können auf Amazon Freevee und in der Mediathek der WPW gestreamt werden. Fake Train wurde im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung von E&U TV entwickelt und produziert. GmbH, nehme ich Freitag an. Los. Das kommt am Freitag, ne? 14. Juni, das ist ja parallel zur EM, das ist ja doof. Also die ganzen Sachen kannst du ja alle schon anklicken. Achso, ja, richtig, kannst du eh. Ist ja gar nicht in der Mediathek. Einfach beides auch. Nicht gucken. Weder EM noch Rezo. Ich denke mir bei denen hier auch. Ja, und Hubertus Knabe, der berichtet uns hier von Claudia Roth und dem gescheiterten Versuch, unsere ganze Erinnerungs- Kultur zu korrigieren. Und ich dachte erst, es wäre Puck die Stubenfliege, aber dann die Rote ist aber mehr so eine Katzenoma oder so. Ja. ist hier irgendwo Kultur. Kulturmarkt. Oh, pass auf! Die setzt sich nur so auf so alte Wassermelonen drauf. Oh Mann. Ja, also das, das Thema. Sie wollten halt, ja, also Rechtsextremismus ist halt ganz wichtig. Das mit dem DDR-Unrecht ist eher nicht so wichtig. Stattdessen ist es doch viel besser, wenn man über die Lebensleistungen der Ostdeutschen spricht. Ne? Und oder so war es zumindest geplant. Und dann muss man natürlich noch über den Kolonialismus reden, ganz viel. Weil das ist natürlich auch wichtig. Sie ist auch so eine Anti-Imperialistin oder so, ne? Weil da hat sich jedenfalls Widerstand gegen formiert und das ist jetzt so gescheitert in der Form, müsste man jetzt neu bauen und da ja spätestens nächstes Jahr schon wieder die nächste Bundestagswahl ansteht, rechnet hier Herr Knabe nicht damit, dass es dann noch weitergeben wird. Aber das war halt auch so ein Prestigeprojekt und ist gescheitert. Okay, schon wieder Antike von mir. Ja, Hassrede auf X und mutige Aktivisten wollen X verklagen. Mutige und zwar Aktivisten. Die Frau Ballon von Hate Aid und noch irgendwer aus dem mutige Ausland, glaube ich sogar. Und es geht ja darum, dass irgendwelche Leute den Holocaust leugnen oder so auf X. Und da das ja in Deutschland nicht erlaubt ist, meinen sie dann, wenn sie vom deutschen Gericht jetzt irgendwie klagen, dann würde das funktionieren, aber was sie dann genau wollen, das bleibt wieder offen. Außerdem weisen sie hier in diesem Artikel auch darauf hin, dass viele Leute dann befürchten, dass es ein Overblocking geben würde, aber sie stellen das trotzdem halt immer noch so hin, dass es sowas geben würde, wie dieses offensichtlich rechtswidrig, bla bla blub. Und das mag ja im Fall von manchen Aussagen in Deutschland zumindest gelten, aber da war es ja auch schon immer so, dass dann da halt steht, das wird jetzt hier nicht angezeigt in deinem Land und fertig. Aber was sie jetzt hier halt quasi wollen, ist ein generelles Recht auf Sachen löschen für irgendwelche Gruppen. Und es ist auch ein Gruppenrecht und das nennen sie hier auch so. Und da rühmen sie sich hier und brüsten sich richtig damit, dass sie jetzt hier so Gruppenrechte haben wollen. Aus dem Verbandsklagerecht abgeleitet. Ne? Ja, das haben wir aber ja schon des Öfteren besprochen, dass die gerne sowas hätten, wo NGOs die Möglichkeit haben, halt. Ja, das geht jetzt hier aber nicht explizit daraus hinaus. Das kann sein, dass das eine Konsequenz davon ist, aber. Wo war denn das? Ja, ich meine, wir haben jetzt seit 3 Jahren oder was dieses NetzDG und dann noch einiges hinten drauf gekriegt. Viel länger, 2016 haben wir das gekriegt. Ehrlich, ja, das schon. Ja, wenn das doch nichts gebracht hat, irgendwie immer noch genug Fälle da sind, die man jetzt offensichtlich anklagen muss. Ja, deswegen wird es ja immer nur mehr gemacht. Deswegen heißt ja, jetzt brauchen wir als nächstes brauchen wir das DSA für chefkoch.de. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Das haben sie ja in dieser dämlichen Bundestagsdebatte alle gemeint. Mhm. Chefkoch.de, damit auch chefkoch.de jetzt Hassrede melden muss. Ich habe dein Drecksrezept ausprobiert, du Jude, schmeckt nicht, oder was? Ja! Oh also. Mann. Ja, den muss das melden, weil das dann lukrativ ist für den Anwalt, der es gemeldet kriegt, oder was, ja? Das ist doch anders, kann ich mir das gar nicht erklären. So ein Blödsinn. Ah ja, genau. Ja, wie gesagt, das bringt offensichtlich nicht. Ne? Sie machen immer mehr Gesetze, sondern es ist natürlich auch kommen immer mehr Fälle dann zustande. Das ist auch irgendwie logisch, ne? Also, ja, der Gedanke der Meinungsfreiheit des Einzelnen. Die Demokratie kann auch offline zugrunde gerichtet, die Demokratie kann man auch offline zugrunde richten. Dazu reicht ein Blick in die Geschichte. Aber neue Plattformen wie X ist, wie rasch und weiträumig Hassbotschaften sich dort verbreiten. Dem mit juristischen Mitteln beizukommen ist vertrackt. Denn die Meinungsfreiheit geht in erster Linie für individuelle Äußerungen. Der Gedanke, die Meinungsfreiheit des Einzelnen einer Art Meinungsfreiheit der vielen hinzuzufügen, einen hassfreien Raum zu schaffen, ist erst im Kontext sozialer Netzwerke entstanden. Nein, die Sowjets hatten sowas auch. Aber trotzdem ein dummer Gedanke. Und ich meine, das ist auch wieder Quatsch, weil auch vorher gab es Regeln. Zum Beispiel, wenn du dich in einem Fußballstadion treffen wolltest oder wenn du auf ein Konzert gehen wolltest, durftest du keine Messer oder irgendwas dabei haben. Irgendwie, die haben dich abgetastet und überprüft. Das ist völliger Unsinn, was sie denn da reden. Also es ist halt so, oh, es klingt gut, lass es uns aufschreiben. Ja, ich finde aber auch, dass wenn der Staat irgendwas will und die juristischen Mittel sind vertrackt oder was, ist das doch eigentlich in Ordnung. Wenn das für die Bürger vertrackt ist, das ist nicht in Ordnung. Und genau so haben sie es ja dann gemacht. Ne? Dass es für den Staat nicht nur für die Leute da leichter wird und für die Bürger eben. Ja, sie behaupten ja halt eben natürlich wieder, dass sich ja alle Leute jetzt zurückziehen und eingeschüchtert sind, weil, also ich sehe auf X solche Sachen nicht auf Basis von den Leuten, die ich da folge, wo ich so einen Scheißdreck die ganze Zeit gesehen habe, vor allen Dingen von euren tollen Schützlingen aus dem Palästinenser-Bereich, ist, als sie dieses Dings aufgemacht haben hier, das von Instagram, dieses soziale Netzwerk. Da bin ich bombardiert worden mit lautem Scheißdreck. Mhm. Nicht auf X. Ja, es ist halt nur, wir bauen das neues Grundrecht über irgendwelche Klagen. Hate, ja, Aid. Ja, und aber auch dann eine Masche gleich zum dann verdienen, ne? Das finde ich ja so kritikwürdig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie da jetzt auch dran verdienen, aber ja. Insgesamt geht da schon Geld fließen. Ich meine, die Anwaltsleistungen vor Gericht oder so, ja, die werden halt bezahlt, ne? Und das mehr werden. Während im echten Leben Polizei und Staatsanwaltschaft zumindest Straftaten direkt bekämpfen und notfalls mit Zwangsmaßnahmen unterbinden können, ist dasselbe im Netz nicht so einfach. Die Polizei muss an die Daten der Täter gelangen. Das funktioniert nur, wenn die Plattformen kooperieren. Und strafbare Posts löschen kann sie ohnehin nicht. Das muss das jeweilige Plattform übernehmen. Anders gesagt, für den Kampf gegen die Verrohung im Netz ist der Staat auf die Kooperation. Nee, diesen Sprung, den ihr jetzt hier gerade macht zu irgendwelchen anderen Sachen, was ihr als Verrohung im Netz bezeichnet, den könnt ihr da halt eben nicht machen. Und habt ihr schon mal davon gehört, dass die Polizei eventuell auch bei Ermittlungen, die da sind, hinterher die Leute nicht verurteilt werden, weil sie nämlich ihnen doch nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie die Schuldigen sind? Soll es ja auch geben. Aber in diesem ganzen Bereich, da wollt ihr es einfach nur so haben, dass diese Netzwerke alle Polizei spielen können, aber natürlich im Sinne vom Hate Aid. Und irgendwelchen linken Aktivisten. Wegen Gruppenrechten. Ja, das ist besonders unverschämt, ja. Und dann ist da noch immer X. Der Vogel ist befreit, twitterte Elon Musk nach der Übernahme der Plattform. Einem Absolutisten der freien Rede hat er sich gelegentlich selbst genannt. Aber frei heißt eben auch frei für massenhaft Antisemitismus, den Musk auch selbst verbreitet. Ja, jetzt kommt der Antisemitismus. Im November schrieb er unter einem Post mit der Behauptung, Juden schürten Hass gegen Weiße, dies sei tatsächlich die Wahrheit. Ja, war das Juden oder war das bestimmte Personen? Unterdessen kündigten zahlreiche große Unternehmen ihre Werbepartnerschaften mit X, darunter Apple, Warner Bros. Und Disney. Der Grund, ihre Posts erscheinen nur teilweise direkt neben nationalsozialistischer Propaganda-Lüge. Sollen sie mal zeigen, sollen sie mal ein Beispiel zeigen. Das habt ihr denen erzählt und die haben dann gesagt, okay, dann lassen wir es lieber. Ja. Ja, hier hat nochmal ein Herr Burda, ein Chef von Burda ist das, glaube ich, gewesen, genau, hat mal angemahnt, dass die Presse jetzt auch mal langsam merken müsste, wo der Hammer hängt. Obwohl er ist, glaube ich, ein bisschen, wenn ich das in Erinnerung, ein bisschen nicht ganz so harsch meinte. Es ging ihm viel mehr darum, dass eben der Markt nicht gut aufgeteilt ist, dass eben, habe ich auch schon mal gesagt, der öffentlich-rechtliche alles irgendwie alles besetzt. Und was man eben auch mit viel weniger Budget und mit viel weniger Aufwand irgendwie leisten könnte, eben ihren Bildungsauftrag sozusagen. Das wäre ja alles nicht so aufwendig. Außerdem sollen ja eigentlich, die sollen ja eigentlich Rundfunk machen und die sollen ja eigentlich keinen Text produzieren. Und das war denen ja auch eigentlich untersagt. Was ist er jetzt, der Chef von diesem hier Verband der Zeitungsverleger? Für einen Bruder ist er, glaube ich, auch ja, Chef. Steht die ja, das mag sein. Das war ja eigentlich hier der Dingens mal eine ganze Zeit lang von Springer, der. Ja, der Döpfner oder was. Ja, aber das ist, glaube ich, dann nicht mehr. Aber vielleicht ist er das ja jetzt. Weiß ich nicht. Oder nee, Medienverband der Freien Presse. Ja, und die genau, okay, Tech-Konzerne aus Amerika kritisiert er eben auch. Ja, und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, von dem ja sicher, da ist nicht mehr viel Markt frei, ne, sozusagen. Ich verstehe das schon. Das wird immer enger sozusagen. Für den Tech-Konzern für will er Geld haben wegen der Verwertung von den Inhalten. Ja. Das ist ein bisschen eine Spinnerei. Das hat ja nicht geklappt schon. Ja, und jetzt geht es nochmal um KI natürlich noch zusätzlich. Okay, meinetwegen, aber das. Ja, er hätte ein paar Punkte sogar genannt, die er konkret fordern würde. Ist sicher nicht alles erfüllbar. Aber einiges auch nachvollziehbar, ne? Da erstens, zweitens, Senkung der Mehrwertsteuer. Naja, ist ein bisschen selektiv vom Kriterium. Ja, das ist Dinge, immer, das generell ist das selektiv mit der Mehrwertsteuer. Steuersenkung will jeder haben. So. Ich meine, ja, aber ich meine, die bei der Mehrwertsteuer ist es wortwörtlich alles selektiv. Deswegen gibt es ja diese ganzen komischen das Sachen. Das ist auch richtig, Leute sagen, ja. Warum kriege ich den jetzt hier mit dem Kaffee irgendwie, wenn ich den mitnehme? Und wenn ich Milchschaum drauf habe, ist eine andere Mehrwertsteuer, als wenn ich Mandelmilch drin habe und ist eine andere Mehrwertsteuer, als wenn ich Kondensmilch drin habe oder... Das ist häufig nicht nachvollziehbar, das ist schon richtig. Ja, und das liegt daran, weil irgendwelche Leute das mal meinten, dass es so sinnvoll ist und das ist komplett willkürlich. Einfach nur, weil die meinten, zu der Zeit ging es darum, irgendwelche Branchen zu schützen oder so, habe ich mir noch gelesen. Ja, Chris, ich stimme dir zu, alle Steuern des Staates sind willkürlich. Genau, genau das wolltest du sagen, oder? Ja, auch in sich hat das halt keine, es gibt keine festgeschriebene Logik, die sagt, wenn A und B gegeben ist, dann Steuersatz X für diese Mehrwertsteuer. Die gibt es halt nicht. Ja, genau. Das war nur, wie gesagt, um Branchen zu stützen, als man das eingeführt hat. Ich weiß nicht, in den 60er oder was. Und daran hat sich immer nur ein bisschen was geändert, wenn die Leute sich beschwert haben. Ja, aber und wie gesagt, Zeitung, Steuersenkung Zeitung, als Forderung ist irgendwie ganz normal, wenn es der Branche schlecht geht. Das ist aber so Zeitungen sind doch schon ermäßigt, oder wollen sie es nochmal ermäßigt haben? Sind ermäßigt, weiß ich nicht, ja. Ich meine eigentlich schon. Kann das sein, dass das im Zuge der Tampon-Absetzung auch alles angeglichen haben. Ja, alles angeglichen haben. Ja, hier schreibt der Udo Vetter auf X auch über unsere Gebühren für ARD und ZDF. Wenige Worte vom Gericht mit großer Sprengkraft. Dürfen Gebührenzahler den Rundfunkbeitrag verweigern, wenn ARD und ZDF nicht mehr ausgewogen und objektiv berichten? Das fragen sich sicher viele. Und somit ihren Auftrag verfehlen. Das Bundesverwaltungsgericht ist jedenfalls bereit, dieser Frage nachzugehen. Die Richter ließen die Revision einer Gebührenzahlerin aus Rosenheim zu. Die Frau hatte sich geweigert, den Rundfunkbeitrag zu zahlen, weil das öffentlich-rechtliche Programm in seiner Einseitigkeit nicht mehr zumutbar sei. Mit dem Vorwurf strukturellen Versagens kam die Klägerin zunächst nicht weit. Das Verwaltungsgericht und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof schmetterten die Klage ab. Rundfunkteilnehmer haben laut den Urteilen nur Anspruch darauf, mit einem Programm versorgt zu werden. Die Gebührenpflicht orientiere sich aber nicht am Inhalt des Programms. Ganz so einfach scheint es jedenfalls nicht zu sein, und möglicherweise gibt es auch weitergehenden juristischen Gesprächsbedarf. Im Zulassungsbeschluss des Bundesverwaltungsgerichts heißt es wörtlich, ich muss das scrollen oder ich muss das raussuchen. das Revisionsverfahren kann Gelegenheit zur Klärung der Frage geben, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen gegen die Beitragserhebung geltend gemacht werden kann. Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, eine Vielfaltssicherung dienendes Programm anzubieten, werde strukturell verfehlt, so dass es an einem individuellen Vorteil fehle. Ja, finde ich ganz gut. Also, das ist ja wenigstens mal die Anerkennung, dass man da auch einen Anspruch haben darf, sozusagen. Finde ich gar nicht so ganz verkehrt. Das Ganze kann für ARD und ZDF also durchaus spannend werden. Vielleicht gibt es ja schon vorher eine Panikreaktion bei den Öffentlich-Rechtlichen in Form einer Vielfalts- und Qualitätsoffensive. Ja. Wenn das noch hilft, so könnten unzufriedene Zuschauer schon vor einem möglichen Urteil profitieren, ja, sicher. Wenn das Programm besser würde, hätte ich da auch nichts gegen, das ist richtig. Wahrscheinlich müsste man dann aber trotzdem 2, 3, 5, 7, 9 Sender einstampfen oder so. Um das nötige Qualitätsniveau da zu heben. Andererseits nehmen die auch alle genug Geld mit, dass da auch mal einer was können könnte, wäre auch mal schön. Ne? Also wenn man Sender einstampft, hebt man ja kein Niveau. Also, ja, du machst mehr Geld frei für andere, aber gut, ob das dann hilft. Ja, sollten sie das Geld einfach runter, sollten sie es Leuten nicht wegnehmen, das wäre gut. Weil ich mein, ja, in der Schweiz wird glaube ich so ein Ding, ist, dass sie abstimmen, ob es nicht auf die Hälfte gesenkt werden kann. Das finde ich mal einigermaßen angemessen, als ersten Schritt. Ja, oder als einfach freiwillig machen. Wer es toll findet, soll es nehmen und wer es nicht toll findet, soll es nicht. Hat jetzt bei der Bundeswehr aber auch nicht so geklappt. Ja. E-Fuels. Das war von Elektromobilität. Achso, ist das hier von VW das Ding? Ja. Ja, ja, VW ist auch dabei, die Zeitenwende einzuläuten. Und von den vielen Elektroautoplänen wieder Abstand zu nehmen. Ich sag mal, das werden die jetzt wahrscheinlich nicht so spontan entschieden haben, sondern sich irgendwie vorher vorgenommen haben, dass wir eine 5-Jahre-Testphase haben mit den E-Autos und die ein bisschen pushen, mal gucken, ob es funktioniert. Und es funktioniert eben nicht so richtig. Hatten die nicht auch diesen Typen gefeuert, der da, also ich weiß nicht, ob das der Vorstand war oder so, aber irgend so ein, ich meine, die haben irgend so ein Elektro, wir brauchen nur ja, Elektro, die, 100% Elektro, Ausrichtungstypen auch irgendwie entlassen gehabt vor einem Jahr oder so. So eine Frau im Vorstand, glaube ich, oder in, ja, ich meine im Vorstand sogar, die da so massiv vertreten hat. Ja, habe ich zwar auch so nichts von gehört. Das ist hier eine Meldung, die ursprünglich, boah, weiß ich gar nicht, wo sie herkam. Auf jeden Fall wollen die jetzt auch Geld wieder in Verbrennerentwicklung stecken. Sonst kommen sie, wie soll man sagen, entwicklungstechnisch nicht hinterher mit der Konkurrenz, weil die das nämlich schon machen und so. Also Toyota und Konsorten setzen ja sowieso Verbrenner, aber auch bei vielen anderen großen Herstellern hat man sich dazu entschlossen, das erstmal nochmal weiterzuführen, ein bisschen intensiver, als man vorhatte. Weil ja auch die Nachfrage nicht da ist nach Elektroautos. Ne? Wenn man da, wie gesagt, die Verbrenner auch nochmal besser machen kann und auch mit vielleicht irgendwie Zusätzen im Treibstoff den CO2-Ausstoß darunter kriegt, dann ist das ja auch ein gangbarer Weg, ne? Warum nicht? Ne? Bei uns hätte man ein Elektroauto rum, so. Leise sind sie auch nicht, aber das quietscht so. Ich bin dafür, dass wir Elektroautos verbieten. Ich hab genug von dem Thema. Kann man jetzt auch verbieten. Ich bin dafür, dass wir mal was erlauben. Bei einer Frau Ehmke, oder? Ja. Weil dann muss ich kein Boden kommen. E-Autos sind scheiße. Musst du sich nicht weiter mit beschäftigen. Es wird einfach angeordnet. Wie wär's? Genau. Einfach abschaffen. Ich mit diesem VW. Und im gleichen Zug verbieten wir auch Kulturmarxismus. Dann müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen von alleine auflösen. Wenn ja erstmal so Kulturmarxismus-Verbotszonen einrichten. Ja, genau. Das finde ich gut. Da können wir auch anlasslose Kontrollen dann durchführen. Ach, wer soll das alles kontrollieren? Wenn jemals Kulturmarxismus verbreitet, haben sie jetzt welchen bei sich? In Bezug auf die Wahlen, es hat sich nicht wirklich viel getan an der ersten Hochrechnung bis jetzt. Mhm. Wir haben hier eine von 21:17 Uhr. Wieder also etwas über 30% für CDU, CSU, Grüne 11,9, SPD 13,9, AfD 16. Linke 2,7, BSW 6,1, Freie Wähler 2,7, FDP 5,0, Die Partei 1,9 und Volt 2,5, Grüne minus 8,6%, wenn das dabei bleibt. Das nenne ich eine Klatsche, die Gesichter. Halbierung ungefähr, ne? Die sind auch schon so ein bisschen länger von unserem dynamischen Duo. Größere Folgen hat das Ganze in Frankreich. Dort hat die der Rassemblement National oder wie die heißen wohl relativ viele Stimmen geholt und Macron hat daraufhin gesagt, okay, ich habe den Rückhalt nicht mehr, wir lösen die Nationalversammlung auf, wir machen Neuwahlen. Eine Einsicht, die ich einer Koalition, die jetzt halt hier bei knapp 30% rumdümpelt, auch geben würde, aber... Gestern wollte sein Land noch in den Krieg führen und heute haut er in den Sack oder was? Geil. Vielleicht hat seine Mutter ihm das gesagt. Die macht alles noch für den. Der ist immer mit der unterwegs. Na, hör auf. Das fiel nicht. Das war jetzt Desinformation. Ja, Desinformation. Nee, ich bin einfach wahrscheinlich schlecht informiert. Weiß nicht, was das ist. Ja, das ist meine Güte. Fördert, was der Freier dient, der schmettert, was der schadet. Und vergesst nicht, am Donnerstag wieder einzuschalten, ja, wenn wir uns wahrscheinlich einen Republikaner. Lass dich nicht gendern. Und geht in den Wald. In den Wald. Und sagt mietet Nein, danke zu Kulturmarxis. Mietet ein Knicklicht pro Kopf, sagt Scheiß der Hund auf. Kann ich ja, genau. No. Mietet euch ein Knicklicht pro Kopf. Abonniert einen Kalifen. Der Kalif ist der Schilder des Kalifen. Der Geist der Aufklärung, der dann in euch leuchtet. Und geht auf die Webseite von dem Russen. Wird Deutschland wieder erstrahlen. Geht auf die Webseite von dem Russen und abonniert das Dings da von dem Bums. Und genau, das meine ich nämlich auch. www.meldestellekulturmarxismus.de könnt ihr Sachen melden. Hast du noch einen Schlagzeug? Der Obst kann sich auch mal wieder melden, fällt mir ein, weil geht auf die Webseite von dem Russen. Das ist einfach nur vergessen. Ja, der ist halt. Einfach vergessen. Das ist wahrscheinlich so. Liegt mit großen so weh, ne? Irgendwo am Strand und trinkt Cocktails, während wir hier den Kulturmarxismus bekämpfen. Der hat den Millionendeal bekommen, wahrscheinlich. Den wir alle brauchen. Rausgekauft von der Annetta. Ich gönn's ihn ja trotzdem. Ne? Na, könnte er ruhig mal ab und zu mal hier so einen Cocktail rüberschicken oder sowas. Naja, sehr vielleicht, schön. Wenn er das mal hört. Lass drauf. Wir schreiben ihm mal und machen ihm. Machen ihm Vorwürfe oder so, wie wär's? Machen ihm Vorwürfe. Das ist eine gute Idee. Ein Erpressungsversuch oder so. Viel Spaß. Ja, haut rein. Bis Donnerstag. Viele Grüße. Ja, startet morgen den Tag mit einem ordentlichen guten Morgen. Egal, wenn ihr es seht, begrüßt euch recht herzlich. Seid die Freude, mit dem der Tag beginnt.